Liebe Frauinnen, verhasste Privilegierte, Haramstufe Rot, die Google-Jugend bläst zum Angriff. Uns ist es nicht egal, dass Femisophie das Klima der Öffentlichkeit vergiftet. Die bunte Pflicht ruft, sie ruft die echte Zivilgesellschaft auf den Plan. Die, die generell keinen Bock auf Sophisten, Ideologen und als Journalisten verkleidete Aktivisten hat. Schauen wir uns gemeinsam eine Zirkusvorstellung an. Es ist eine intellektuelle Horror-Freak-Show und wir wärmen uns am Feuer brennender Strohmänner. Damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Boah, das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Ja, wunderschön. Ja, genau. Wir schauen uns jetzt gleich mal ein paar Ausschnitte aus diesem Video an und wir stoppen das dann immer und kommentieren das so ein bisschen. Also, ja, wenn ihr wollt, dass ich Pause mache, dann einfach rufen, ansonsten mache ich auch selber Pause. Alles klar. Wie es mir passt. Alles klar, dann schauen wir mal rein. Augen zu und durch. Wie? Augen zu und durch, sage ich. Ja. Als ich ein kleines Mädchen war, war mir eigentlich nicht so bewusst, was es heißt, ein Mädchen zu sein. Also ich muss sagen... Okay. Einfach 3 Sekunden rein und schon pausieren einfach. Ja, gibt es dazu schon was zu sagen? Ich bin getriggert, weil das tut hier cis-normative Standards etablieren, die, keine Ahnung, weiß nicht, kannst nicht einfach Mädchen sagen. Also damit tut man einen guten Teil der Gesellschaft ausschließen. Also weißt du, ist das jetzt biologisch? Also weißt du, scheiß Cis-Faschisten, ohne Spaß, guckt sie euch an. Also sie hat das nicht gewusst, aber trotzdem ist ja Gender a Performance, wie wir wissen. Oh Gott, dass ich früher nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie benachteiligt werde als Frau, als ich noch jünger war. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mich mit dem Thema Feminismus beschäftigt habe und mal ein paar Situationen habe Revue passieren lassen. Sexismus! Oh mein Gott, das ist doch so dämlich. Confirmation Bias nennt sich das und in dem Fall ist es wie der Bader-Meinhof-Effekt, bei dem du ein Pattern siehst und das dann anfängst überall zu sehen. Und das ist genauso. Also mir ging es eigentlich immer gut, aber erst als mir jemand gesagt hat, dass es mir schlecht geht, habe ich es auch gemerkt. Genau. Als ich die Methodik an der Hand gekriegt habe, um zu wissen, wie schlecht es mir geht, habe ich gemerkt, wie schlecht es mir geht. Als mir einer gesagt hat, die Juden sind schuld, habe ich mal drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, ja. Wo sind die 6 Millionen hin? Muss begegnet wahrscheinlich jeden Tag, man weiß es noch nicht. Ich weiß noch genau, dass ich in der Grundschule extrem gerne lila, pink, alles was rosa war angezogen habe, weil ich finde das super und lila steht mir tatsächlich auch ziemlich gut, deswegen trage ich sie auch ganz gerne mal. Sexismus begegnet uns jeden Tag, wir merken es noch nicht. Also ich glaube, wir haben hier schon so ein Motto, was durch das Video durchziehen wird. Das ist alles sehr unbewusst und sehr unklar. Ich find einfach den Colorism von dem Typen echt einfach zum Kotzen. Sitzt er hier, sagt mir, dass so Farben besser sind als andere. Ich denke mir auch so, was ist los bei dem? Ja, der ist Farbenrassist auf jeden Fall. Ja, also. Der muss alle Farben tragen, der muss einfach in so einem transparenten Bodysuit sitzen, fertig. Ich meine, weißt du, generell Sexismus, ob wir das merken oder nicht, wenn wir rumlaufen, das ist wie wenn du sagst, ja, die Illuminaten, die kontrollieren alles. Denk mal über die Zigarettenschachtel Ernte 23 nach. Jedes Mal, wenn du in die Tankstelle gehst, siehst du Ernte 23, ist ihre geheime Zahl. Wir merken gar nicht, dass die Verschwörung um uns herum ist. Weißt du, so. Aha. Genau. Weißt du. Deswegen brauchen wir Anti-Illuminatismus. Genau. Damals in der Schule kamen die meisten Leute nicht so drauf klar und fanden das eher seltsam. Das hat mich nicht davon abgehalten, es zu tun. Meine Eltern haben mich auch absolut machen lassen, was ich wollte. Meine Eltern haben... Seine Eltern haben mich nicht bestraft, weil er Farben mochte. Das ist aber streng anti-autoritäre Erziehung. Ja, aber es ist ja offenbar nicht geblieben. Jetzt hat er ja ein schwarzes Shirt an und kein pinkes mehr. Ja. Aber wie tut das Patriarchat dich indoktrinieren? Wenn dich niemand in deiner Familie drauf indoktriniert? Also wenn du, also weißt du? Gesellschaft macht das. Ah. Ich habe eigentlich nicht mit typischen Rollenklischees aufgezogen. Ich hatte Barbie-Puppen, aber ich hatte auch Spielzeugautos und ich habe im Bach gespielt und mit Schlamm geworfen. Feminismus, meine Damen und Herren. Schlangen geworfen. Bach gespielt und mit Schlangen geworfen. Typische Aktivitäten, die man so macht. Als 5-Jährige. Ja, da war sie noch frei. Und jetzt ist sie ein Opfer. Ja. mein Spielzeug angeht und die Sachen, die ich gern gemacht habe, da war ich vollkommen geschlechtslos. Also, was haben wir bisher gelernt? Wir brauchen Feminismus wegen Farben und Spielzeug. Ja, und vor allem haben sie ja alle offenbar alle keine Probleme gehabt bis zu dem Zeitpunkt, als sie den Feminismus kennengelernt haben. Ja, das wollte ich auch gerade hervorheben. Die Leute waren viel glücklicher, bevor sie den Feminismus kennengelernt haben und waren auch irgendwie klüger, was das angeht. Viel rationaler. Und in der wissenschaftlichen Diskussion zählen Argumente, die bei mir in der Schule anfangen, auch glücklicherweise nicht so viel. In der Pubertät habe ich so gemerkt, dass es doch nicht mehr so cool ist, diese Sachen anzuziehen und sich doch viel Scheiß anhören musste. Was traurig und peinlich ist, weil es sind verdammt nochmal Farben. Und zwar wollte ich vor einigen Monaten ein Geschenk für meine kleine Schwester im Internet bestellen und bin da auf einen ganz tollen Rucksack gestoßen mit dem Titel Für Mädchen. Oh mein Gott. Wow, oh mein Gott, das hat ja das Patriarchat richtig gut eingefädelt. Dass Produkte hergestellt werden. Überleg mal, also weißt du, wenn sich die kleine Schwester jetzt das Jungsprodukt gewünscht hätte, dann wäre ja das SEK nach Hause gekommen, hätte die Wohnung gestürmt und ihn verhaftet. Also weißt du. Also das ist vor allen Dingen Steuerhinterziehung, wenn er das Jungsprodukt kauft, weil wir haben ja alle gelernt, die Pink Tags, ne? Ja. Und auch die Idee, dass es ja nur Farben sind. Ja, es sind Farben. Von ihrer Natur her bedeuten sie nicht wirklich viel, aber sie können was bedeuten. Also zum Beispiel in der Natur, dass zum Beispiel so farbenfreudige Vögel, wie zum Beispiel so ein Faun, ja, damit anlockt mit den Mustern oder Giftfrösche mit der grellen Farbe ablenken sollen und abscheuchen sollen. Also Farben haben schon eine Funktion ab und an, aber das ist so. Was ja vor allem auch nie verstanden wird, wie ich das verstehe jetzt, was jemand gesagt wird, ist, dass einfach der freie Markt letztendlich ausprobiert, um es mal einfach auszudrücken, welche Produkte vielleicht ankommen bei bestimmten Zielgruppen. Und wenn jetzt nun eine Firma merkt, oh, wenn ich mein Produkt in Pink anbiete und es kaufen hauptsächlich Mädchen, dann schreibe ich das vielleicht auch für Mädchen aus und stelle das auch eher nach den Bedürfnissen dieser Zielgruppe her. Aber aus irgendeinem Grund ist das ganz, ganz böse und schlecht und gefährlich, was aber nie wirklich erklärt wird, warum das so ist. Also der Kurt im Chat macht sich gerade schon Sorgen, dass, weil er als Kind auch im Bach gespielt hat, vielleicht noch der Feminismus bei ihm ausbrechen würde. Ja, das würde ich mal untersuchen lassen. Der Rucksack war logischerweise rosa. Und ich habe mich gefragt, seit wann hat eine Farbe ein Geschlecht. Meine Schwestern haben blau getragen und rosa und pink, was sie wollten. Ich habe getragen, was ich wollte. Okay. Gut. Das ist nicht mal ein Trauma. Ich meine, das gut, dass wir das nochmal eine Runde ein paar Mal wiederholt haben. Ansonsten. Ja. Ich glaube, da bildet sich auch ein Muster raus. Jetzt mit den Spielzeugen, Strampelanzugfarben, Schulranzenfarben, also. Wir sehen schon, das geht um wirklich gesellschaftlich schreckliche Probleme. Hat keinem wehgetan, hat Spaß gemacht, rauszufinden, was einem steht. Und mir steht lila, verdammt nochmal. Sieht einfach gut aus in diesen Farben. Also warum sollte ich sie nicht tragen? Nur weil pink und rosa irgendwie den Frauen zugeschrieben werden. Dir wird gesagt, welche Farbe du mögen sollst. Oh Gott. Triggered. Ich weiß nicht, haben die alle einen Nein, nein, so, nein. Worüber ihr reden müsst? Die Verwendung der Sigrune in jedem Zusammenhang ist in Deutschland verboten, sage ich dazu nur, André Teilzeit. Und Kampfsport sieht auch überhaupt nicht nach einem kleinen Teilzeit-Nazi aus. Echt, das ist ja wohl das Allerkrasseste. Hängt er sich da so eine Symbolik ins? Guck mal, oben auch ist auch noch eine Sigrune. Mhm. Ey, das wissen, ist, was auf seinem Shirt steht. Gender is a lie. Oder so? Das ist sein eigenes Merch-Zeug, glaube ich. Der hat sich ja da das auf seinen Banner geschrieben. Gender is over oder Gender is a lie. Könnte auch Gender IS sein. Gender IS. Man muss das IS nur verdoppeln und daneben shoppen. Und der Intersex-Staat ist das. Gender IS. Gender. Okay. Ach, ich frage mich auch, wie dieses hier zu Ende geht. Ich bin Ted. Peter wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, er heißt André und jetzt ist er auf einmal Peter. Er bringt mich durcheinander. was für Aktivitäten deinem Geschlecht entsprechen, welche Kleidung du tragen sollst und all sowas. Und dir wird so eine perfekt konstruierte Welt vorgesetzt, in die du dich einfach einfinden sollst. Redet er gerade über die Matrix? Das ist vor allen Dingen auch wieder Kreationismus-Level-Denken, ne? Ich liebe einfach den Level an Nicht-Selbstbeobachtung bei dem Typ. Der kritisiert ein festgegebenes System und folgt selbst einem festgegebenen System, das ihm vorschreibt, wie er zu sein hat, um da mitzumachen. Das ist einfach. Ja, also, diese Leute, die gucken halt in die Gesellschaft und sehen, okay, das ist jetzt so und so und das bedeutet, das ist so gebastelt irgendwie. Irgendwie will das so haben und deswegen ist das jetzt so. Es könnte auch alles ganz anders sein. Aber die verwechseln halt eben, dass das eigentlich das Ganze als Konsequenz vom menschlichen Wesen viel sinniger zu erklären ist, als dass das menschliche Wesen quasi ein Konstrukt ist. Ja, es ist wirklich eigentlich schon ein Gottesargument, weil die Frage ist, wer ist der Konstrukteur? Also ich glaube kaum, dass die Urmenschen, um das mal so auszudrücken, irgendwann mal gesagt haben, so, unsere Gesellschaft hat jetzt diese Regeln, sondern es ist halt natürlich gewachsen aufgrund der äußeren Notwendigkeiten, zum Beispiel Arbeitsteilung, wie es halt früher notwendig war, Jäger-Sammler-Gesellschaft und so weiter. Es gab einfach keine andere Option, um eine Gesellschaft zu strukturieren, die überleben konnte. Und deswegen gab es diese klare auch Arbeitsteilung auch zwischen den Geschlechtern. Das ist natürlich heutzutage, spielt das eine viel geringere Rolle, aber diese Strukturen sind natürlich extrem stark immer noch verwurzelt in den meisten Kulturen und Gesellschaften. Und bis sich das ändert, dauert es einfach eine Weile. Ja, und auch in den Menschen, weil die Menschen sind ja auch, also das sind ja ein evolutionäres Ergebnis halt eben. Genau. Und das hat sich ja so entwickelt, dass die Leute halt besser überleben konnten, wenn sie diese Arbeitsteilung halt gemacht haben. Genau, manche Verhaltensweisen werden sich auch nicht ohne weiteres ändern lassen, weil wir uns eben, das halt eine Anpassungsform ist, der menschlichen Spezies an diese Gegebenheiten. Und das ändert sich nicht innerhalb von 100 oder 200 Jahren. Eben, also, ihr habt über Evolution geredet, ihr seid Nazis. Ja, stimmt, wir sind biologische Deterministen oder Biologisten. Biologische Strohmänner, wir haben uns angepasst. Also wenn so eine gesellschaftliche Entwicklung vor sich geht, dann geht die halt langsamer vor sich einfach. Ne? Also auch diese, wenn man jetzt die 68er als Beispiel nimmt, ne? Viele von deren Forderungen sind in den letzten 30 bis 40 Jahren in Erfüllung gegangen im Endeffekt. Ja? Aber halt, das hat seinen Weg gebraucht. Dazu mussten erst mal ein paar alte Nazis sterben, um es ganz trocken zu sagen, die noch an Schalthebeln saßen und so. Ja? Also es muss einfach eine organische Veränderung da sein. Und von einem auf den anderen Tag zu kommen und zu sagen, so Frau Meier, Sie sind jetzt 78, aber ab morgen suchen Sie sich bitte mal ein Gender auf diesem Formular aus. Es gibt 254 Stück. Ja, ist doch Quatsch. Ja, ich denke, wenn du die fragen würdest, würden sie wahrscheinlich auch sagen, dass erst ein paar Nazis sterben müssen, bevor ihre gerechte Welt da irgendwie... Ja, die Idee von solchen Leuten ist ja, dass Opfer werden gebracht werden. Das ist tragisch, aber sie müssen gebracht werden. Und das würden sie verwenden als Argument dazu, dass es ja doch eben das Richtige ist. Also der Zweck heiligt die Mittel quasi. Ja, ich meine, man sieht, gestern hatte ich diesen kurzen Konflikt auf Twitter mit irgendeiner Göre, die meinte, es wäre lustig zu schreiben. Es ist nicht egal, dass die Frau Petri nicht in ihrem Auto gesessen hat, als es gebrannt hat. Und was soll das? Was soll diese Verrohung? Auf der einen Seite können die Leute irgendwie es kaum aushalten, wenn ihnen jemand Kritik an den Kopf wirft mit ein bisschen scharfen Kanten. Und auf der anderen Seite wird halt lustig drauf losgehetzt und die Medien merken gar nicht, wie sehr sie Gewalt gegen andere normalisieren durch ihre Vokabeln und durch das Verhalten der Leute, die sie zeigen. Es ist ein völliger Mangel an Selbstreflexion. Das merke ich immer wieder bei all diesen Leuten, dass sie nicht merken, dass das, was sie eigentlich fordern oder anprangern, selbst am meisten zeigen. Es ist unglaublich teilweise, wie wenig man über das eigene, was man sagt, das eigene Handeln nachdenkt. Ich würde sogar sagen, das ist noch gruseliger als das. Denn das, was du ja meinst, ist, dass sie nicht sich selbst beobachten. Ich würde sagen, sie tun es. André Teilzeit hat die Möglichkeit zur Selbstkritik und er tut es auch. Ich gehe stark davon aus. Nur hat er sozusagen einen blinden Fleck, auf den er nicht schaut. Das, was er nicht kritisiert, weil er da kognitive Dissonanz vorfindet und dann Fragen hat, die er nicht beantworten kann, weil das Leben nun mal nicht unbedingt intuitiv ist. Ja, aber es ist schon auffällig, wie viele von diesen Leuten halt bei anderen Leuten genau die Sachen vermuten, die sie halt selber, also genau das gleiche Verhalten, die gleichen Motivationen. Ja, Projektionen in dem halt Fall, genau. Zeigen, genau, ja. Ja. Also es kann beides und beides sein. Also ich bin immer ein bisschen gönnerhaft, sage ich mal, dass ich den Leuten da nicht das Schlimmste unterstelle, weil wenn man ihnen sagen will, okay, sie wissen eigentlich, was sie tun, machen trotzdem was anderes, dann wären sie ja wirklich sehr große Manipulatoren. Das kann natürlich im Einzelfall so sein, aber ich glaube, viele sind wirklich davon überzeugt, dass das, was sie tun, in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Und jetzt nicht auf einem Level, wo sie sagen, okay, ich mache das jetzt, um zu manipulieren, sondern ich bin davon überzeugt, dass ich auf einer moralisch höheren Ebene stehe und deswegen ist es okay, wenn ich das mache. Aber andere dürfen es halt nicht. Ja, gut, ich mache mal weiter. Ja. Selbst wenn du damit selber gar nicht so glücklich bist und vielleicht auch Sachen magst, die nicht deinem Geschlecht entsprechen. Ich kann mich erinnern, ich war ein riesiger Gilmore Girls-Fan. Ah, nicht der, Mann, nein. Ich finde ihn cool. Zusammen. Ich mag ihn, ich finde den cool. Das Hemd irritiert mich schon wieder. Kommt jetzt als nächstes diese Grime-Pussy? Ich meine... Nein, nein, die kommt nicht. Kannst du beruhigt sein. Ja. Yeah. Die kommt ganz am Ende und bedankt sich lieb. Buchinger. Ja, das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Ne? Ich mag irgendwas, die anderen Leute finden das albern, dass ich das mag und deswegen brauche ich jetzt Feminismus. Oh, guck mal, der kleine Markus, der mag Videospiele. Was ein Trottel, der verbringt seine Zeit mit Videospielen. Dabei ist Sport und Fußball doch viel besser. Ganz was Neues, dass Leute irgendwie aufgrund ihrer Interessen oder Kleidergeschmack oder irgendwas ausgegrenzt werden. Ich meine, ja, die verstehen einfach nicht, dass der Mensch auch einem... Ja, wie wir es eben schon hatten, einem Schema folgt, eine Maschine auf eine gewisse Art und Weise ist. Dadurch, dass er ein soziales Tier ist, ist es noch viel komplizierter. Als was ich jetzt auch so als Trend rausfinde von den Leuten, die gefilmt wurden, alle diese Leute haben in gewisser Form einen gewissen Hubris und wissen, dass sie eine Plattform haben und sehen darin eine Bestätigung für ihre Meinung und sagen, hier, das muss ja richtig sein, deshalb verbreiten sie sie noch weiter. Sie werden in ihren Kommentaren, entweder sind die Kommentare deaktiviert oder sie werden nicht kritisiert von den Leuten, die sie schauen. Ja. Und das, ich meine, das ist einfach so ein zweiseitiger Kreislauf, der ja halt im Endeffekt Schaden zufügt. Ich finde vor allem, ich habe ja, wann war es, gestern oder vorgestern, wo dieses Video online gegangen ist, unter den Kommentaren, in den Kommentaren zu dem Video ein bisschen diskutiert mit den Leuten. Das war eigentlich ein Fehler, weil was da zurückkam, war eigentlich wirklich komplett absurd. Also das waren gefühlt alles 14-jährige Mädchen, so kamen das rüber von den Avataren, von den Namen, von der Art und Weise, wie sie sich da gegeben haben. Und letztendlich ist es immer darauf hinausgelaufen, dass gesagt wurde, ja, was kritisierst du die denn? Die sprechen doch nur über ihre Erfahrungen. Und das kann man ja gar nicht kritisieren. Und deswegen ist es auch völlig legitim. Und ich meine, was will man darauf antworten? Es ist natürlich korrekt, wenn jemand irgendwie in seiner Kindheit irgendwie ein Trauma davon erlitten hat, dass er jetzt irgendwie ein rosa Shirt tragen musste oder ein blaues Shirt tragen musste. Okay. Was man antworten muss, ist, das beantwortet die Frage nicht, die in diesem Video gestellt wird. Diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Warum brauchen wir Feminismus? Und ich habe da irgendwie mal was erlebt. Farben im Schlamm spielen, Gilmore Girls. Das passt einfach nicht zusammen. Genau. Und weil ja versucht wird, irgendwie eine gesellschaftspolitische Frage irgendwie zu klären. Feminismus ist ja nicht einfach nur was Persönliches, auch wenn das viele gerne als was Persönliches irgendwie darstellen wollen. Es ist eine politische Bewegung, die gewisse Ziele hat und diesen Fakt auszuklammern ist einfach, also für mich völlig unnachvollziehbar. Im Schlamm. Ich bin immer irgendwie dafür aufgezogen, aber du bist doch ein Junge und du bist Gilmore Girls Fan und du hörst die Musik von Paris Hilton. Ein Mädchen aus meiner Klasse hat wirklich zu mir gesagt, aber Jungs sollten doch so Dinge wie Metallica hören. Und ich sage mir, ich möchte aber nicht Metallica hören. Stars Are Blind von Paris Hilton ist ein super Song, also bitte lass mich in Ruhe. Wenn du dann in dem Alter bist, wo du wirklich anfängst, Sachen zu hinterfragen und dir deine eigenen Gedanken zu machen, dann... Ja, und bist du in dem Alter? Das ist schon echt ageist von dem Typen zu sagen, dass es auf das Alter ankommt, okay? Ja, stimmt. Hast du das schon so verinnerlicht, dass du das erstmal selbstverständlich siehst, bis es dann wirklich mal zum Thema wird? Mich hat das Ganze so sehr genervt, dass ich erstmal dem Shop geschrieben habe und mich darüber aufgeregt habe, wie... Das Der antwortet bestimmt auch auf Spam-E-Mails und sagt, ich will keine ungefragte Post haben. Ich meine, wie kaputt musst du denn schon sein, wenn du dich wegen deinem Musikgeschmack oder so also existenziell angegriffen fühlst? Ich war immer jemand, der in Richtung Pop tendiert hat. Ich war, als ich klein war, ein großer Duran Duran-Fan. Ja? Und ich habe auch meine Lacher dafür gekriegt, aber ich habe mir gedacht, ich höre halt die Musik gerne, leck mich am Arsch. Und auch heute gucken mich noch Leute komisch an, wenn ich manche Sachen sage, die ich mag. Aber what the fuck, da muss man lernen, drüber zu stehen. Das gehört zum Erwachsenwerden, Herr Teilzeit. Ja, André Teilzeit hat ja auch von einem Alter geredet, in dem man anfängt, sich zu hinterfragen, okay? Er hat das Alter noch nicht erreicht. Er hat nicht spezifiziert, wie alt man sein muss, okay? Also. Aber er kann sich schon einen Bart wachsen lassen. Also er ist schon älter als 12, denke ich mal. Ah, das ist hormonell bedingt. Er ist angeklebt. Ja, ich muss mir gerade vorstellen, wie der Typ da anruft und da rangeht und nichts ahnt. Und dann heißt es so, ja, hier, ich habe bei Ihnen gesehen, so, Sie haben diesen Rucksack da beworben und da steht drauf für Mädchen. Ich denke, wenn du rosa Sachen heutzutage herstellst, hast du schon jemanden in deiner Firma sitzen. Warte, ich verbinde sie mit unserem Herrn Müller, der kümmert sich um solche Fälle. Ein rosa Beauftragten, ja. Wieso man sowas macht und das dann gescreenshottet und auf Twitter gepostet hat. Das Komische war oder das Erschreckende, dass es sehr viele YouTuber gerade auch gab, speziell einige große, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten und meinten sowas wie, ja, das ist doch schon immer so gewesen und das hat ja was mit der Kultur zu tun und bla bla bla. Das sind sowieso die besten Argumente. Ich meine, Sklaverei gibt es auch noch in einigen Regionen auf dieser Welt. Ja. Sklaverei gibt es auch noch in einigen Regionen dieser Welt. Wir kommen von Mädchenrucksack und Farbe Lila zu den Ländern, wo noch Sklaverei herrscht, für die sich keiner von den Aktivisten interessiert und auch keiner von den Black Lives Matter Leuten. Mali ist in der Verfassung, steht drin, dass man Sklaven halten darf. Interessieren tut sich dafür im Westen an Teil der Bevölkerung, aber eigentlich nicht der so die moralische Erhabenheit ständig irgendwo raushängen lässt und so tut, als ob sie sich tatsächlich für irgendwas interessieren. Aber einfach nur diesen Sprung von Rucksack, Farbe, Sklavenarbeit. Sehr passender Vergleich auf jeden Fall. Ich kann das auch ganz gut erklären. Der Grund dafür ist, dass ja in Mali ja drin steht, dass man Sklaven halten darf, aber nichts geschrieben steht zum Thema Rucksäcke. Also das muss man halt schon mit einbeziehen, ja. Ja, das stimmt. Ja. Einfach schön eine schwarze Ganzkörperverschleierung anziehen und schon gibt es kein Problem mehr mit Pink. Also ein Sklave, ein männlicher, der so einen pinken Rucksack hat, der ist noch weiter unterdrückt. Das ist echt krass. Die Rucksäcke sollte man da echt rausnehmen. Ja. Wenn er einen blauen Rucksack drin hat, dann ist er unterdrückt. Wenn er einen pinken hat, ist er nicht unterdrückt. Aber das ist so eine Autosuggestion, wo du jetzt sozusagen das Vergleichen tust, dass sozusagen die Unterjochung unter eine bestimmte Farbe ein ähnliches Schicksal darstellt, wie ein menschlicher Sklave zu sein, dessen Leben weniger wert ist, verfassungsbedingt, dass die Person weniger wert hat, dass du das auf dieselbe Stellung hieven tust. Das ist so eine Assoziation, die bei dir geweckt werden soll. Das ist eigentlich so richtig schön manipulativ. Hm. Und es sieht nicht so aus, als ob er sich das tatsächlich aktiv selber ausgedacht hat. Es erinnert mich auch an Artikel 1 des Grundgesetzes, der Rucksack des Menschen ist unantastbar. Ja. Ich meine, das war schon immer so und deswegen ist es okay. Ich meine, klar, ist ein krasser Vergleich, aber es war schon immer so. Ist sowieso das Dümmste, was man sagen kann und sich gegen Veränderungen irgendwie stellen kann. Jeder, der was anderes braucht. Moment mal, man darf sich nicht gegen Veränderungen stellen. Das sagen wir dann mal den Leuten 1931 zum Beispiel oder den Leuten in der DDR. Nordkorea. Oder den Leuten in, ja, es ist, ey Mann. Wir wissen doch, neu ist immer gut und alt ist immer schlecht. Also man muss permanent verändern. Egal, ob was funktioniert und was in Ordnung ist, scheißegal. Man kann die Leute nicht irgendwie zwei Ecken vorausdenken. Verstehen die nicht, dass wenn die das bekommen, was sie wollen, sie das Alte sein werden, weil dann was Neues rauskommt? Ich meine, was? Damit legitimieren sie eigentlich ihren eigenen Untergang. Die reden doch auch ständig von alten weißen Männern. Also die verstehen auch nicht das, was hinter dem Altern steht. Ich glaube, die sind wirklich so wenig reflektiert und so wenig man möchte fast sagen, philosophisch, dass sie überhaupt nicht darüber nachdenken, dass sie mit ihren 25 schon an der Schwelle zu den 30 stehen und ab spätestens dann die Leute sie siezen. Ja, sie verstehen einfach das Konzept von linearer Zeit nicht. Hm. Als langhaariger Junge bin ich jeden Tag Situationen ausgesetzt, die frauenfeindlicher nicht sein könnten. Das fängt allein damit schon an, dass ich, wenn ich meine weibliche Seite auslebe, mich ständig dafür rechtfertigen muss oder gleich in eine schwache Schublade gesteckt werde. Das heißt, dass ein Mann mit weiblichen Zügen eigentlich das Schlimmste ist, was man in der heutigen Gesellschaft darstellen kann. Und es zeigt mir ja, dass Weiblichkeit immer noch als was Negatives angesehen wird. Ja, ich kaufe auch mal eine Damenabteilung an. Muss ja nicht mal sein, dass ich mir ein Kleid kaufe, selbst wenn, wäre das kein Problem. Aber kann auch einfach sein, dass ich mir eine Hose kaufe. Wenn ich da durchgehe, gucken mich alle an, als wäre ich ein Freak. So quasi, was will der Junge denn in der Frau? Ja, komm, weißt du, der weniger verstehen, sich eine Hose zu kaufen in der Frauenabteilung als ein Kleid. Als Mann. Anekdotische Evidenz fällt mir dazu ein. Also zu den Haaren kann ich auch eine Sache sagen. Und zwar, ich war früher sehr viel in der Metal-Szene unterwegs. Und da sieht man sehr viele langhaarige Männer. Und das ist niemals ein Thema gewesen, dass das in irgendeiner Weise weiblich wäre oder negativ gesehen wäre. Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie diese Person hier dieses Problem jetzt darstellt. Also ich denke mal, also das sieht ja aus, als würde er auch Lippenstift tragen. Und er sagt ja auch nicht explizit nur wegen der langen Haare, sondern wenn ich meine weibliche Seite auslebe. Und dass Transmenschen von irgendwelchen wirklich blöden Leuten halt auch noch Vorurteile zu hören bekommen, ist keine Frage. Aber dann sollte er das anders aufzäumen irgendwie. Und nicht so tun, als wären es die Haare, sondern dann ist es wahrscheinlich die Art, wie er sich benimmt oder der Gesamteindruck halt. Und klar ist dann auch immer noch eine Diskriminierung. Scheiße. Aber das jetzt so, boah, das sind die langen Haare, da spricht allein schon vom Dr. Rand das Argument dagegen. Und auch sonst hast du genug Leute, die auch von Frauen angehimmelt werden, Stars und so, wenn sie dann irgendwie langhaarige Rollen spielen. Also es ist Blödsinn einfach. Und das nächste Ding ist halt auch, egal wie du aussiehst, das ist immer ein Merkmal und es wird immer in irgendeine Richtung geschoben. Ich habe zum Beispiel schon leichten Haarausfall und trage deswegen eigentlich eine Glatze. Ich werde dadurch häufig in eine rechte Ecke gestellt, obwohl ich keine rechte Person bin. Also so, ich, keine Ahnung. Ich kann schon verstehen, dass es dann Leute gibt, die ein Merkmal von dir herauspicken und dich deswegen in eine Schublade stecken, aber das macht keinen Unterschied, weil das jeder Person so passiert. Also, das, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Vor allem das Gleiche machen die Leute ja ebenfalls. Die suchen sich ja dann genau die Merkmale raus, wie weiß, männlich, heterosexuell, cis. Und sagen dann, okay, deswegen mag ich jemanden nicht oder deswegen schätze ich jemanden weniger wert. Das ist wieder das gleiche Problem wie eben mit der Projektion oder der fehlenden Selbstreflexion von ihrem eigenen Verhalten. Es ist... Was mir auch noch dazu einfällt, ist, dass man eigentlich zu jedem dieser Leute hingehen könnte und sie nach ihrer Identität fragen könnte. So, ob sie sich als Feminist ansehen oder nicht, ob sie eher so hetero oder nicht sind und so. Und alle diese Leute werden eine Identität haben. Der Unterschied ist, dass diese Leute dann die Reize und den Input, den sie von der Welt bekommen, darauf dann zusammenbinden. Sie sagen so, ich bin das und das ist mit mir passiert und das muss eindeutig deswegen passiert sein, weil ich das da bin. Obwohl die Leute nicht mal wissen, ob die Person jetzt irgendwie, wie die sich identifiziert. Ja? Es ist einfach nur eine Beobachtung, die er anstellt und dann sagt, hier, das ist das System, das ist voll schlecht und das muss geändert werden, weil, Niemals denken sich diese Leute, dass sie sich vielleicht auch ändern könnten und dann schauen, was passiert. Da merkt man auch, dass die Leute in der Arbeitswelt noch nirgendwo waren. Ich meine, komm mal in eine Firma, die ein paar mehr Mitarbeiter hat als drei oder so und fang da neu an, dann bist du der Neue. Und da kannst du gar nichts dran machen, egal was. Du wirst Scheißarbeiten zugeschoben kriegen, du wirst irgendwie die Überstunden machen dürfen und solche Sachen. Das werden die Leute, die da sind, schon regeln. Das passiert jedem. Jeder und diese drei perfekten Leute irgendwie, die es da gibt auf der Welt, vom Aussehen, vom Reichtum, von der, was weiß ich, Klasse oder was auch immer, die sind ja nicht ausschlaggebend, aber die tun so, als wären alle weißen, cis, hetero irgendwas, wären praktisch diese Brad Pitts und Angelina Jolies, die im Paradies leben und sie sind die armen Ausgestoßenen vor der Tür, aber so ist es ja gar nicht. Das ist, kommt aber eben durch diese, durch diesen Drang zur Identität mit etwas, was im Endeffekt dann nur mehr Schaden anrichtet für die Person. Was die Leute auch von der Perspektive immer nur betrachten, ist die Sache, okay, ich habe irgendein Merkmal, zum Beispiel, ich begebe mich sehr weiblich und deswegen mögen mich Leute nicht. Dass es vielleicht auch andersrum sein kann, dass Leute mich nicht mögen und dann aber einfach Eigenschaften an mir suchen, über die sie sich lustig machen können, weil sie genau wissen, dass mich das verletzt. Diese Perspektive nehmen sie halt nie ein. Es geht immer nur darum, okay, ich habe dieses Merkmal und genau deswegen kann mich jemand nicht leiden. Ja. Und vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sich die Person daneben benommen hat und die andere Person sie einfach nur beleidigen möchte, das erstbeste Merkmal nimmt und sagt, ja, guck dich an, du hast das oder das. Weißt du, das ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also Frauenabteilung kaufen, das geht nicht, das stimmt nicht. Ich trage Frauenhosen, seit ich 11 bin. Ich habe da angefangen, Röhrenjeans zu tragen und damals gab es bei einem H&M oder wie sie nicht alle heißen, keine dementsprechend engen Hosen für Männer. Und seitdem trage ich eigentlich Frauenhosen. Ich habe voll viele High-Waist-Jeans und so, aber die sitzen alle nice, ey. Und was soll ich mit der Information anfangen? Was bedeutet das? Hör auf, ein ad hominem gegen dich selbst zu machen. Bring Argumente. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich. Frag mich nur, was für riesen Hüften die alle haben oder wie komisch diese Jeans geschnitten sind. Was ist da draus geworden? Früher wusste jeder, dass man mit der frisch gekauften Jeans sich in die heiße Badewanne legen muss und dann ist die eng. Das wusste früher jeder. Warum wissen es die Kinder heute nicht mehr? Das weiß man nicht. Weil das ihnen nicht beigebracht wird und nicht weitergegeben wird. Oder sie sich einfach gegen ihre Eltern so hart stellen, dass sie dann eine Lücke da haben und sie mit sich selbst füllen. Das ist dann behindert. Das Lustige ist, es fällt niemandem auf, bis es angesprochen wird. Und dann ist es auf einmal so überkrass. Es ist voll das Ding. Dann kommen schon Kommentare von wegen, gab es die Hose auch in enger oder was? Obwohl ich genauso aussehe damit wie du. Ich persönlich lasse mich gerne vom anderen Geschlecht inspirieren. Also warum auch nicht andersrum? Ich war einfach ein 14-jähriger Junge mit sehr langen Haaren. Das ist für ein sinnloser Kommentar. Warum auch nicht andersrum? Es gibt Frauen, die mich inspirieren, ja. Aber du gehörst auf jeden Fall nicht dazu. Also. Versteht ihr nicht, wie Inspiration funktioniert in den meisten Fällen? Es geht in eine Richtung. Gesichtszügen und jeder hat ständig gedacht, dass ich ein Mädchen bin. Denn anstatt mich irgendwie anzupassen, mir zu denken, okay Michael, vielleicht solltest du dir die Haare schneiden und ein bisschen tougher wirken, bin ich einfach komplett in die andere Richtung. Was ist das eigentlich, was du da im Gesicht hast? Hochmut. Bart. Vor allem, worüber beschwert er sich gerade? Nach in die andere Richtung gegangen. Er hat doch alles richtig gemacht in dem Fall. Also er hat gesagt, okay, ich gehe eher in die weibliche Richtung von meinem Charakter und scheiß auf die anderen, ich mache halt mein Ding. Was ist jetzt genau das Problem? Tja, also ich kaufe ihn das nicht so richtig ab. Ja. Gegangen und angefangen in der Frauenabteilung zu shoppen und immer so glitzernde Dinge zu tragen, als wäre ich Liza Minnelli an Silvester und ich habe das typisch Weibliche an mir dadurch einfach 200% stärker gemacht. Dadurch, dass ich so oft für ein Mädchen gehalten wurde, ist mir aufgefallen, wie die Leute mit Mädchen sprechen und es war immer so ein bisschen eigenartig. Genau, weil er wie Mädchen behandelt wurde, ist ihm aufgefallen, wie Mädchen behandelt werden. Ich glaube, weil ja, da schließt er aus falschen Gründen von sich auf andere. Aus denselben Gründen könnte man auch argumentieren und sagen, ja, mir ist noch nie aufgefallen, dass es ein Problem gibt mit Pädophilen, bis ich nicht selbst zu einem wurde. Also, Ja, das klingt eher nach, bis ich nackt durch die Innenstadt gerannt bin, habe ich nie gemerkt, wie die Leute mit Nackten reden, mich so ganz leise. Das ist eben dieses riesengroße Problem an dieser Idee, dass man seine eigene Erfahrung als irgendeine Form von Beweis liefern kann. Ich denke mal, die Leute machen sich eher Sorgen um den guten Jungen und mehr als, dass sie meinen, so, ach, er ist ja wie ein Mädchen, also rede ich mal mit ihm wie ein Mädchen. Vollkommener Quatsch. Na, du kleine Maus, bist du in dieses Geschäft gekommen, um dir ein Bonbon zu kaufen? Und also, ohne Kontakt, das ist creepy, okay? Hör auf, man muss den Erwachsenen. Ein Adult. Kannst du das bitte nochmal spielen? Ich will den Kontext wissen dazu. Ich kann so nicht schlafen. Oh, der Cringe-Faktor ist einfach viel zu hoch. Gott. Und jeder hat ständig gedacht, dass ich ein Mädchen bin. Denn anstatt mich irgendwie anzupassen, mir zu denken, okay, Michael, vielleicht solltest du dir die Haare schneiden und so ein bisschen tougher wirken, bin ich einfach komplett in die andere Richtung gegangen und habe angefangen, in der Frauenabteilung zu shoppen und immer so glitzernde Dinge zu tragen, als wäre ich Liza Minnelli an Silvester. Und ich habe das typisch Weibliche an mir dadurch einfach 200% stärker gemacht. Dadurch, dass ich so oft für ein Mädchen gehalten wurde, ist mir aufgefallen, wie die Leute mit Mädchen sprechen. Und es war immer so ein bisschen eigenartig. So, na du kleine Maus, bist du in dieses Geschäft gekommen, um dir ein Bonbon zu kaufen? Also als Junge, wenn die Leute mich als Junge erkannten, dann haben sie nie so mit mir gesprochen. Und ich fand das immer ganz eigenartig und dachte mir so, okay, ist das wirklich der Alltag für Mädchen? Also was einmal... Der Kontext hat nicht geholfen, okay? Warte, ist das dann nicht Female Privilege in dem Moment, dass er als Junge keine Aufmerksamkeit bekommt, aber als Mädchen gefragt wird, was machst du hier, was möchtest du denn haben? Und er als Junge reinläuft und die Leute ihn anders behandelt haben? Ist das nicht theoretisch so Female Privilege so? Vielleicht? Ja, woher will er wissen, wie die Leute ihn gesehen haben? Stimmt auch. Ja, das ist dieses, die Leute sehen mich so, die Leute sehen mich so. Aha, haben sie dir das gesagt oder was? Zu mir kommen nicht ständig Leute und sagen nur, Markus, und ich sehe dich übrigens so. Und das wäre ja auch nur Benevolent Sexism. Also, dass man weil man denkt, okay, das ist ein Mädchen, die kann ja nicht so viel, ne, da bin ich mal besonders hilfreich. Das so. Kann aber schiefgehen, wenn du die dann mit den Bonbons vollstopfst. Sag mal, wenn es Benevolent und Malevolent Sexism gibt, gibt es dann auch so Benevolent Slavery oder so? So. Theoretisch ja. Also die erste Form der Sklaverei waren eigentlich in dem Moment, also du wurdest Sklave, wenn du eine Straftat begangen hast, auf die Todesstrafe war, du hochverschuldet warst oder du in einem Krieg gefangen, also wenn man dich gefangen genommen hat. Also theoretisch war die Urform der Sklaverei eigentlich eine humanistische Art und Weise, Menschen nicht umzubringen. Also denen sozusagen eine zweite Chance zu geben, sich ein neues Leben zu erarbeiten. Also theoretisch so war Sklaverei mal fortschrittlich menschlich gesehen. Ich finde es echt schön, dass du gerade in zwei Sätzen deine Masterarbeit geschrieben hast in Soziologie. Das ist echt klasse. Ja. Echt gut gemacht, gut differenziert, sehr schön. Ich will mal kurz noch was anderes sagen. Die Dame, die wir hier gerade sehen, das ist diese Lisa Ludwig hier von letzten Sonntag, die hier mit der, die uns hier aufklärt, dass Kollega nicht trinkt. Ah, okay. Er durstet einfach. Und ja, genau. Und diese Seite hier, die hatten wir noch gefunden kurz nach dem Stream. Das ist hier Praktikum bei Broadly. Also das ist die Chefredakteurin von diesem furchtbaren Ableger von Vice, wo Anne Witzwerk andauernd schreibt. Und dann sieht man jetzt hier, was man hier mitbringen muss, deine Qualifikation, hohe Affinität zu den Themen Mode, Feminismus, Musik, Kultur und Jugend. Ach du Scheiße. Das ist doch keine Qualifikation. Und dann natürlich Stil und Tonalität von diesem Broadly-Shitting und ja, Bildbearbeitung und so weiter. Also, genau. Ich mag es, dass redaktionelle Erfahrung vom Vorteil ist, aber so sozusagen vorgeschlagen wird, aber nicht zwangsläufig ist. Und hohe Affinität zum Feminismus bestehen muss. Da können wir uns ja eigentlich auch bewerben, weil Affinität... hast du denn Affinität zu Mode? Ja, ach, stimmt, das kann man faken, das geht schon. Ich würde echt gerne mal bei sowas mitmachen und einfach mal da gewinnen, mich bewerben und so und uns dann einfach so untergraben. Vor allem auch Mode, das ist ja auch gar nicht so die treibende Kraft hinter diesen Geschlechterstereotypen und diesem, das ist in, das ist out, du bist gut angezogen, du bist schlecht angezogen. Ja? Und ich dachte, die übersetzen sowieso nur englische Artikel ins Deutsche. Deswegen brauchst du ja auch sehr gute Englisch. Ja. Perfektes Deutsch. Und das ist doch ableistisch. Warum stellen die da nicht einen Flüchtling ein? Ja. Perfektes Deutsch. Wer kann das heute noch? Ja, eben. Das ist total. Du Opfer. Ja, wo bleibt die Willkommenskultur, Broadly? Ich sehe es kaum. Also ich meine, gut, die Flüchtlinge wissen natürlich jede Menge von Mode, Feminismus, Musik, Kunst, ja, aber halt sudanesische Mode, sudanesischer Feminismus und so weiter. Ja, die interkulturelle Kompetenz gefragt. Das musst du abschneiden, damit Allah es gut findet. Die neuesten Hijab-Modelle kann er vorstellen. Oder die Burkinis. Ja, also das ist jetzt der Kontext zu der Dame. Zu der Dame, die uns... Oh Gott. Oh je. Als Journalistin natürlich immer wieder auffällt und mir auch schon sehr, sehr früh einfach aufgefallen ist, dadurch, dass ich mit 16 schon angefangen habe, quasi in der Öffentlichkeit zu publizieren, war, dass es anscheinend Themenbereiche gibt, die man Frauen einfach nicht zutraut. Das war bei mir sehr früh Rapmusik, was so meine große Leidenschaft war. Und das Erste, was drunter steht, ist halt so, ja, okay, aber warum sollte ich das lesen? Das hat eine Frau geschrieben und Frauen kennen sich mit Rap nicht aus. Oder man macht ein Interview und der Künstler nimmt einen nicht ernst, was wirklich original so zu mir gesagt wurde, so, hä, okay, aber ich dachte, ein Mann macht das Interview. Das hat sich dann auch nicht ganz so krass, aber tatsächlich auch doch wiederholt, als ich angefangen habe, auch über Videospiele zu schreiben, dass es anscheinend da draußen Menschen gibt, die es überhaupt nicht fassen können. Können wir nochmal auf diese Stellenausschreibung gehen? Also da waren, glaube ich, keine Themen dabei, wo ich jetzt klassischerweise sagen würde, das sind eben Männerthemen. Also das, was sie jetzt gerade kritisiert, wo sie mit aufräumen will, dann verfolgt sie ja völlig das falsche Ziel. Dann müsste sie eigentlich über Wissenschaft, Autos, Fußball etc. schreiben und nicht über Mode, Feminismus und Kultur. Ja, ich denke mal auch, also schon alleine, also wenn jemand Feminist ist, dann würde ich ihm auch nicht zutrauen, irgendwas von Rap zu verstehen. Ich verstehe auch nichts von Rap, aber wenigstens bin ich kein Feminist und denke nicht, dass der ganze Kram irgendwie alle Teufelszeug da ist oder so. Wenigstens bin ich kein Feminist. Du weißt doch, was dope Hoes sind. Das ist doch schon ein Anfang. Nicht wirklich. Dope Hoes. Wir scheinbar keine dope Hoes sind. Ja, ich hab das schon wieder zugemacht. Egal, nee, das passt schon. Lass die Frau weiterreden. Ja, genau, das ist doch erhellend, was hier rüberkommt. Was für Schultern die hat einfach. Dass es Frauen gibt, die sich mit Themen auskennen, die ihnen nicht zustehen, weil sie nicht mit Make-up zu tun haben. Vor allem auch Videospiele, ne? Also. Genau, und deswegen schreibt sie über Mode und Feminismus. Also, ach oh Gott. Das ist gerade sehr schön so pausiert. Es sieht aus, als wäre ihre Oberlippe so ein Bart. Ja, und ein bisschen wie Jack Nicholson im alten Batman. So. Ja. Die Feministin sagen doch dauernd, Männer können nicht über Sexismus reden. Und speziell weiße Männer können nichts über Privilegien sagen. Also weißt du, das ist so. Ich weiß. Aber Erfahrungen zählen was. Ich meine, da müssen wir im Spielebereich, sagt sie. Okay, da gibt es also Petra Schmitz, die schreibt, seit ich ungefähr die GameStar lese für die GameStar. Da gibt es die, die hat, glaube ich, inzwischen geheiratet, die Frau Maueröder von der PC Games, die da jahrelang Chefredakteurin war und vorher Redakteurin. Und also was will die Frau mir erzählen? Ich meine, die haben sicher auch mal von irgendeinem Idioten gesagt bekommen, du bist eine Frau, du fandst, was weiß ich, Unreal-Scheiße und deswegen hast du keine Ahnung. Ja. Aber das passiert einem Mann doch genauso, wenn der dein Lieblingsspiel beleidigt und dann kommt, wenn du halt leicht reizbar bist, dann setzt du ihm halt einen scheiß Kommentar drunter. Das ist nun mal so. Aber zu erzählen, Frauen würden nicht ernst genommen, dafür haben die beiden Frauen allein in Deutschland schon eine zu große Karriere in dem Bereich gemacht. Ja, und ich würde auch mal darauf tippen, dass das bei ihr eher so ein Lee Alexander Computerspielinteresse ist. Ja, sag mal, Moment, hier, ich bekomme von euch so einen seltsamen Vibe. Seid ihr gegen Genderquoten? Ja. Alter, nee, was ist los hier? Ich kann hier nicht mehr sein. Ich muss weg hier. Das ist ja, ich bin triggert. Quoten für alle Gender, bitte. Also für alle 512 oder wie viel es gibt. Und von jedem musst du einen einstellen in deinem Betrieb? Hm? Damit haben wir auch das Arbeitslosenproblem gelöst. Genau, ich will auf jeden Fall demnächst immer mitlesen, welche sexuelle Orientierung die Leute haben sollen, die da bei mir arbeiten. Das kriegt man einfach auf die Stirn tätowiert in der Zukunft. Oder in den Nacken. Nee, auf den Unterarm. Weißt du? Okay. Ja, das könnte man als Nummer gucken. Ja, auf YouTube. die ich Beauty gemacht habe und Beauty-Guru war, ist es mir doch häufiger passiert, dass ich zum Beispiel in Interviewsituationen, wenn ich nach meinen Hobbys oder sonst was gefragt wurde, eben auch gesagt habe, dass ich schnelle Autos mag, dass ich Motorräder liebe und so weiter. Und da oft so ein bisschen auf Unverständnis gestoßen bin, weil ich bin doch die Frau mit dem roten Lippenstift, die über Beauty damals geredet hat. Und nochmal zur Erinnerung für die Leute, die uns zuhören. Bei diesem Video geht es um Feminismus. Das Thema ist, warum brauchen wir Feminismus? Es ist mir wirklich schleierhaft, wo der Moment stattfindet, ab dem Leute ein Vorwissen, das andere über einen selbst haben, nicht mehr als schmeichelhaft ansehen, sondern als eine Form von Beleidigung. Schämt sie sich dafür, dass sie Modevideos gemacht hat, Schminkvideos? Schämt sie sich dafür? Oder wenn jemand zu mir kommen würde oder dann sagen würde, hier, du bist doch der Typ, der so mal was so Videos gemacht hat, ne? Ich würde ihm nicht oder ihr oder sie, ja, ich würde da nicht böse drauf sein. Das mit dem Schleierhaft ist wirklich interessant, weil wir haben hier die deutsche Feminismus-Clique, die sich darüber aufregt, dass, wenn man sagt, ich mag Autos, dass jemand verblüfft war vorher. Und in Saudi-Arabien gab es den Hashtag auf Twitter, Stop Enslaving Saudi Woman, wo der Schleier und so zwang ist. Und darüber wollten auch die Feministinnen hier in Deutschland nichts hören und auch heute Plus hat sich nicht dafür interessiert und die meinten, das können wir nicht verifizieren. Aber was man verifizieren kann, ist, dass Mittelklasse, Schicht, Frauen Feminismus toll finden, weil sie damit dann der Unterschicht irgendwie erklären können, wie sexistisch sie sind oder was. Damit man sich selber besser fühlt. Weißt du, das ist ekelhaft. Das ist ja der Sozialismus. Ja. Ja. Ich würde einfach vorschlagen, so generell gesagt, dass einfach jegliche zwischenmenschliche Kommunikation ab sofort vollkommen anonymisiert abläuft. Dann kann auch keiner mehr sich vorher eine Meinung bilden über jemanden, keiner kann mit in die Schublade gesteckt werden. Dann haben wir auf jeden Fall den sozialen Fortschritt erreicht. Ja, aber die Leute gehen doch alle mit ihren Identitäten hausieren. Ich meine, früher hast du dir auch nicht auf dein Klingelschild geschrieben, hier wohnt der Markus, ich bin heterosexuell, aber wenn du dir mal Twitter-Bios von diesen Wahnsinnigen anguckst, da steht ja schon alles drin, was du gar nicht wissen willst. Hallo, meine Twitter-Bio ist ganz klar formuliert, okay? Ich bin cis-het, white male, okay? So. Vor allem kommt ja auch oft in der Spruch dieses educate yourself, nach dem Motto, ich bin jetzt nicht dafür verantwortlich, dich zu informieren darüber, was jetzt Sache ist. Also auf der einen Seite will man nicht von vornherein kategorisiert werden, über irgendwelche äußeren Merkmale oder so Hörensagen, aber man will auch nicht die eigene Leistung erbringen und dann jemandem genau erklären, was jetzt eigentlich der eigene Charakter ist oder die eigenen Eigenschaften sind. Das ist komplett. Und auf der anderen Seite werden aber niedrigere Einstiegshürden zum Beispiel fürs Gaming verlangt, weil die reden da alle von Scores und was weiß ich, da blickt ja ein Normaler nicht durch und deswegen müssen die Spiele erwachsen werden und alle ansprechen. Ne? Aber bei ihrem Mambo-Jumbo darf man sich dann ein Judith Butler-Buch holen. Ja, thank you. Ja. Das hier ist jedenfalls mir relativ egal. Ach, der habe ich auch schon ein Video auf der Platte, die werde ich wohl auch nochmal verarbeiten. Schauen wir mal, was ihr jetzt hier alles relativ egal ist. Ich will mal tippen, gar nichts. Mir fällt im Alltag vor allem in so sportlichen oder Wettbewerbssituationen auf, dass Sexismus definitiv ein Problem ist. Wenn es zum okay, Beispiel ist es nicht egal. Ist, was? Ja, ihr ist es nicht egal. Also ich finde das sexistisch, dass wir beim Sport mit Männlein und Weiblein, dass das geht drin. Hat sie gerade ernsthaft gesagt, dass sie es im Sport sexistisch findet? Ja. Okay, das ist jetzt aber ein Ding, das nicht mal mehr wirklich gesellschaftlich ist, sondern so sexueller Dimorphismus. Ich meine, was erwartet sie denn, dass man ab sofort sportliche Veranstaltungen und ja, Wettbewerbe jetzt mit allen Geschlechtern macht? Ja, also, das wäre doch cool. Ich meine, ich würde totlachen, weil das würde bedeuten, dass nie wieder eine Frau, wenn nicht die anderen alle krank sind oder so, irgendwo was reißen wird, weil es ist nun mal das ist am Zenit der Leistungsfähigkeit des Menschen und da macht es was aus, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ja. Wahrscheinlich will sie erreichen, dass demnächst in der Bundesliga die Spiele ausdiskutiert werden. Aber es vertreten ja wirklich einige Radikalfeministinnen, dass es nicht auf Biologie zurückzuführen ist. Ja, ja. Sondern dass es ausschließlich Erziehung und Kultur ist. Deswegen ist das auch bei so vielen Tieren so. Ja, deswegen ist der männliche Löwe deutlich kleiner und schmächtiger als die Löwen. Ich glaube, das Problem ist da sehr oft, dass die immer dieses Denken haben, dass der Mensch kein Tier ist, dass der Mensch da ausgenommen ist und dass der Mensch sich nur über seine eigenen Handlungen quasi verwirklichen kann. Und ja, so. Da sind wir dann wieder bei der Hybris von der hier. Wie war es? Orexov? Zum Thema Sport. In Australien hat die Nationalmannschaft der Frauen gegen U14 verloren. Männlich. Ja, gegen 13, 14-jährige Jungs hat die Nationalmannschaft eine bittere Niederlage eingesteckt. So viel zu sexueller Dimorphismus. Aktuelles Thema, spielt man Pokémon Go und jemand sagt dir, aber die kann doch nicht besser sein als ihr Freundin Pokémon Go. Oder bei Mario Kart, ja gut, dass du jetzt gerade gewonnen hast. Stell dir mal vor, du hättest gegen deine Freundin verloren. Deine Freundin mit einer Vagina. Wie peinlich wäre das denn gewesen? Das hast du jetzt gesagt. Auch sehr interessant, dass gerade im Gaming, wo man jetzt ja vermuten würde, okay, da sind alle rein physiologischen Vorteile, die Männer vielleicht haben, aufgrund von biologischen Grundlagen ausgeschaltet. Und dann würde es wirklich einen gleichen Wettbewerb geben. Oder auch im Schach zum Beispiel, ist es ähnlich. Trotzdem gibt es da eben, werden da eigene, also ich weiß nicht, ob es im E-Sport so ist, dass es da wirklich Frauen gegen Männerteams antreten. Ich glaube aber eigentlich nicht. Zumindest gibt es kein Frauenteam im E-Sport, was irgendwie in der oberen Liga mitspielt. Und beim Schach ist es genauso. Also es gibt keine Schachweltmeisterin auf diesem extrem hohen Niveau. Und warum ist das so? Gut, bei Schach gewinnen auch immer Russen. Das ist unfair. Ja, aber diese Fragen können damit nicht beantwortet werden. Und ich, also das ist für mich, diese ganze Argumentation bricht zusammen. Aber wieder eins mehr. Als relativ emanzipierte Frau und denkst dir so, ich verstehe die Frage nicht, weil warum sollte sich das Ganze ausschließen? Also das letzte Mal, als ich Mario Kart gespielt habe, haben mich meine Brüste dabei nicht wirklich behindert. Und soweit ich weiß, bedienen Männer den Joystick auch nicht mit ihrem Penis. Also warum genau kann ich jetzt nicht gewinnen als Frau? Ach so, weil es ums Autofahren geht. Klar, gut, dass wir bei Mario Kart nicht einparken müssen. Stell dir das mal vor. Da hätten wir gar keine Chance. Leute, das ist mir das häufigste Mal begegnet, weil du stopp. Der Grund, warum Feminismus und Comedy nicht funktionieren, ist, weil Feministen, wenn sie sich selbst roasten würden, getriggert werden würden und dann weggehen, okay? Ich meine, es ist doch... Versteht sie wirklich nicht eine lustig gemeinte Anmerkung? Versteht sie das wirklich nicht? Hast du nicht gehört, dass Tugendfurie sich selbst geblockt hat? Ernsthaft? Nein. Also auf einer metaphorischen Ebene blocken die sich alle jeden Tag selber. Ich hab heute gesehen, dass Randy Harper gebeten wurde, dass sie mal den Hashtag gegen dieses Enslaving Saudi Women, dass sie das mal unterstützen sollte. Und die hat dann einfach den Typen, der ihr das geschrieben hat, dann so irgendwie, glaube aus Versehen irgendwie geblockt gehabt oder das so geschrieben mit, oh, Entschuldigung, ich habe dich jetzt geblockt, ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache, ciao. So. Ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache. Ich weiß nicht, wie ich das rückgängig mache, ciao, ich muss weiter, bye, bye. In die Schublade reingesteckt wirst, Frau, hat sonst nicht im Kopf, beschäftigt sich den ganzen Tag mit Schminke und das war's irgendwie. Und Mann, hat sich im Kopf, weiß nicht, was Feminismus ist. Ich muss es ja eigentlich gar nicht mehr erwähnen, dass es sich hier ausschließlich um Strohmann-Argumente handelt, weil die immer irgendwas Fiktives adressieren, irgendeine graue Masse, die das angeblich gesagt hat. Und ich meine, natürlich, ich will überhaupt nicht verneinen, dass es Leute gibt, die genauso in so einer Haltung besitzen. Aber das, was hier immer mitschwingt, ist dieses, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also wie alle haben das oder alle Menschen der Gesellschaft haben das irgendwie verinnerlicht. Und deswegen müssen sie auch gar nicht mehr bestimmte Gruppen adressieren oder bestimmte Personen, weil es ist ja eigentlich eh klar. Und es ist wirklich in jedem Kommentar, der hier kommt, geht es immer nur darum, es wird niemals spezifisch gesagt, okay, diese Personen haben das zu mir zu dem Zeitpunkt gesagt. Und da gibt es einfach kein einziges Beispiel. Das einzige Beispiel, was die Leute haben, ist Gamergate und Gamergate ist auch noch verkehrt. Hier, Doktorand, mir ist auch noch aufgefallen, dass es schon so eine Form von Stigmatisierung bei Sophismen gibt. Ich meine, das sind ja alles Frauen, die Argumente hier so gebracht haben. Das ist dann ja kein Strohmann. Das stimmt. Du darfst sie nicht Strohgendern. Das ist eine Strohperson ab sofort. Eine Person des Strohes. Nein, eine Person of Straw. Ja, Person of Straw. Eben. Ja. Genauso wie Person of Autism. Genauso. Ja. Muss es dann unbedingt Stroh sein? Kann es nicht auch Gras sein oder was anderes? Ja, warum liegt denn hier Stroh, ne? Ein Stroh ist mir sehr auf die Nerven gegangen. Warum nicht der Stroh? Weil jetzt viele Strohmann-Argumente. Heutzutage in der Arbeitswelt musst du als Frau definitiv viel mehr können als ein Mann. Du musst immer noch mal einen obendrauf legen, damit du dieses Klischee vom hübschen Dummchen beseitigst. Zum Beispiel hatte ich mal einen Kunden, bei dem habe ich ein Imagekonzept zusammengestellt. Das alles habe ich dann nochmal mit meinem Partner abgesegnet. Er hat einmal drüber geguckt und meinte, okay, gut, das passt. Dann haben wir uns mit dem Kunden getroffen und ich habe angefangen, ihm das vorzustellen. Ich habe gemerkt, irgendwie hört er mir nicht ganz zu. Als dann mein Partner dann übernommen hat, dann hat er es wirklich angefangen zu realisieren und zu sehen, oh ja, cool, ja und was noch, ja, ich bin dabei. Und während des ganzen Gesprächs hat er mich keinmal angeguckt. Ich war dann daneben einfach nur wie so ein Accessoire, als ich gemerkt habe, warte mal, der nimmt mich gar nicht für voll. So, woran liegt denn das? Ich meine, klar, jede Frau weiß, woran das liegt, weil sie einfach eine Frau ist. Jede Frau weiß das, weil sie eine Frau ist. Weißt du, vielleicht hat sie einfach nur Bullshit erzählt und der Typ hat einfach keinen Bock gehabt, sie jetzt anzuhören. Nein. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, kann sie trotzdem nicht auf die Schlussfolgerung kommen, denn sie hat nicht gesagt bekommen, eindeutig, dass es war, weil sie behandelt wurde wie so ein Spielzeug, wie ein Accessoire. Das ist etwas, was sie selbst da sozusagen reingepackt hat. Sie also, hat eine Situation und selbst wenn sie alles genau vorstellt und alles wunderschön ist und sie ihren Job gut macht, ja, ist das so eine Form von Beleidigung werden angenommen und nicht gegeben, okay? Und außerdem kommt es auch mal drauf an, wer ist der Kunde. Und wenn ich eine Dienstleistung anbiete, muss ich mich dem Kunden ein bisschen anpassen. Und wenn die da so aufgetreten ist wie in dem Video, kann ich es nicht jedem übel nehmen, wenn er jemand einfach seriöseren für voller nimmt. Ja, aber mein Punkt ist halt, dass selbst wenn man davon ausgeht, dass sie die Wahrheit sagt mit dem, was da passiert ist, selbst wenn man ihre Lebenserfahrung in Kauf nimmt und sagt, dass es wirklich so passiert, ja, hat man trotzdem eben nicht die Möglichkeit, eindeutig auf diesen Schluss zu kommen. Das nächste Ding ist, weißt du, jemand will dir was verkaufen. Du gibst dann der Person das Gefühl, dass er bei dir nicht gelandet ist und dass dir das Produkt nicht gefällt. Und damit möchtest du vielleicht auch einen geringeren Preis rausschlagen, obwohl du eigentlich absolut davon überzeugt bist. So was gibt's ja auch. Dass es vielleicht auch einfach einen ökonomischen Aspekt ist, Leute, die Sachen verkaufen, zappeln zu lassen, weil man einen guten Preis haben möchte. Also das wäre ja auch noch eine Erklärung, jetzt abgesehen von Cos Vagina, weißt du? Frauen werden einfach oft auch nicht ernst genommen, wenn sie etwas zu sagen haben. Man muss sich halt wirklich alles dann tatsächlich erstmal erkämpfen und doppelt so seriös und doppelt so vorbereitet. Ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wie seriös und wie vorbereitet andere Leute sind. Also erstmal muss man nicht doppelt so seriös sein, sondern nur 1,25-fach, okay? Wegen dem Gender Gap und so. Ja, das hängt, wie viel seriöser man sein muss, hängt ganz von der Körbchengröße ab, glaube ich. Ja. Also die Perspektive scheint auch immer so ein dritter, allmächtiger Beobachter zu sein, der genau feststellen kann, wie viel sich jemand vorbereitet hat und dann sieht man, okay, ich habe mich so viel vorbereitet und der andere nur halb so viel und deswegen ist es unfair. Also genau, was du schon gesagt hast, es ist, woher weiß sie denn, wie viel sich ihr Partner oder ihr Kollege vorbereitet hat? Also es gibt ja da auch beim Schreiben von Geschichten oder Romanen diese verschiedenen Erzählerperspektiven und die benutzen alle diesen allmächtigen Erzähler, der alles weiß. Ja? Ja. Aber der ist der langweiligste und der flachste von allen und der einfachste. Dann erstmal ernst nehmen. Warte mal ganz kurz. Bei dieser Frau da, die sich selbst jetzt als Accessoire bezeichnet hat mit diesem Konzept, was ist, wenn der Kollege von ihr mit dem Kunden sich eher so mit ihm beschäftigt hat, mit ihm mehr geschrieben hat, ja, dann wird der Kunde doch einen besseren Bezug zu ihm haben als zu ihr. Ja, aber und selbst wenn der Typ Frauen weniger zutraut, dann ist das sein gutes Recht, das zu tun. Weil bei ihr steht irgendwas von Make-up-Artist oder so ähnlich dabei. Und wenn das jetzt ihr Job, ihr Part gewesen ist quasi von diesem Projekt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man als Mann einfach keinen Plan davon hat. Und wenn dann einer irgendwie erzählt, was ihr da irgendwie hinschminkt oder so. Also ich kenne auch so Leute, die sowas machen und in Verbindung mit irgendwelchen Fotografen und so, da wird das dann halt irgendwie ausgearbeitet. Und dann gibt es halt ein Konzept irgendwie, was man da macht. Und wenn jetzt der Typ, dem das präsentiert wird, einfach davon keinen Plan hat und das halt mehr oder weniger egal ist, weil er da keinen Zugang zu hat zu diesem Thema, Dann ist das ja auch normal, dass er dann sich da ein bisschen gelangweilt fühlt, bis dann vielleicht irgendwie der Fotograf ankommt und sagt, okay, wir leuchten das so und so aus und wir zeigen irgendwie dies, das, jenes und das ist dann wieder was, wo er mehr mit anfangen kann. Oder einfach nur der Typ, der ihm sagt, wie viel es kostet. Vielleicht interessiert er sich gar nicht für den Ablauf und er ist nur der Abnicker, dem das vorgestellt werden muss und er ist eigentlich genervt, weil er einen Kaffee will und seine Alte seit irgendwie einer Stunde nicht zurückgerufen hat. Wir kennen die Situation einfach nicht. Wir kennen nur den Teil, den sie uns erzählt. Und der ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einseitig gefärbt. Und die Idee ist ja, dass sie das erzählt und wir jetzt als Zuschauer ihr einfach Glauben schenken, weil das ihre Lebenserfahrung ist und deswegen wird das genauso stimmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn man diese Situation beobachtet hätte, man 1000 Gründe finden könnte, warum es eben genauso abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Ich weiß, warum. Der Typ, der war Feminist und dann hat er sie angeguckt und hat gesagt, oh mein Gott, ich objektifiziere sie gerade, ich muss jetzt weggucken, weil sonst bin ich ja ein Frauenhasser. Vielleicht ist das West so. Ja, der zynische Otaku schreibt da auch gerade im Chat, dieser Kunde hat doch alles richtig gemacht, keine Reaktion gezeigt. Hieß es nicht vorhin noch, dass das gefordert wird? Ja, prinzipiell schon. Was lauter wird und irgendwas Ausdrucksstarkes von sich gibt, dann wird sie einfach nur als launisch abgetan und das muss man ja nicht ernst nehmen oder du wirst überhaupt erst gar nicht beachtet und all sowas, während man... Ja, es gibt nur den Unterschied zwischen entweder man wird als launisch wahrgenommen oder man wird nicht beachtet. False dichotomy. Also der Punkt, den er hier anspricht, der hat schon einen gewissen wahren Kern. Also es gibt Studien, die zeigen, dass gerade wenn Frauen in so Business-Situationen oder auch bei Reden, wenn sie laut werden und aggressiv werden, dass sie eben als hysterisch rüberkommen, während Männer eher als dominant rüberkommen. Das ist natürlich immer die Frage, wie wurden solche Studien und so weiter durchgeführt. Ich meine, da gibt es offenbar eine Grundlage, ob die jetzt kulturell oder biologisch ist, ist aber dahingestellt. Aber es ist einfach so zu verallgemeinern und zu sagen, okay, es gibt nur das eine oder das andere, ist einfach also auch völlig absurd und auch nicht zielführend bei dieser ganzen Fragestellung. Also ich verstehe nicht, auch um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum brauchen wir da Feminismus? Also was sollen wir daran ändern? Wenn es wirklich eine, vielleicht sogar eine biologische Grundlage hat an irgendwelchen Verhaltensweisen, wie wir dann Frauen oder Männer unterschiedlich wahrnehmen, dann kann der Feminismus daran auch nichts ändern. Ja, er kann aber schrecklich schädlich für die Gesellschaft sein, indem er sie verbiegt und versucht, so was zu schmieden, was sie halt nicht ist. Ja, weil die Idee wäre ja wirklich, man müsste den Leuten irgendwie das Gehirn waschen und dann sagen, okay, da ist gerade eine Frau, die hält eine Rede und die ist laut und haut auf den Tisch und du denkst, sie wirkt hysterisch, aber das darfst du nicht. Also musst du jetzt quasi kognitiv irgendwie darum drumherum denken, dass es dann nicht so wirkt auf dich. Also ich verstehe nicht, was die Methode sein sollte, um daran was zu ändern. Ja, auch bei den ganzen Sachen, wie willst du Kinder, die andere in der Schule hänseln, rechtlich zur Rechenschaft ziehen? Wie willst du Leute, die einen pinken Ranzen verkaufen, rechtlich zur, also das ist alles so. Labor Camps, Gulags. Ja, eben. Also wenn du sie nicht in Umerziehungslager stecken willst, dann wird es schwierig, weil wir sind nun mal in einem Land, wo jeder seine eigene Meinung zu Sachen haben darf. Dann gibt es halt bald die Re-Education-Camps und dann hat das Problem dann gelöst. Ja. Re-educate yourself. Richtig. Ja. Erwartungen in den Raum stellt, denen muss man zuhören und was sie sagen, ist wichtig und das steht an vorderster Front. Und die Frau, ja, lass die ruhig mal reden, ist ja nicht so wichtig, ist ja auch ganz süß anzusehen. Es gibt Angela Merkel, ja, genau, ihr Arschlöcher. Die Politiker alleine, ne? Also ich war ja auch mal Kandidat für den Bundestag und in meinem Wahlkreis gab es zwei Frauen, die deutlich mehr Stimmen bekommen haben als ich, die auch ziemlich bekannt sind so im deutschen Politikspektrum. Und da hat garantiert keiner gesagt, so, oh, was die sagen, nur weil die jahrzehntelang im Bundestag sitzen und Ministerien geleitet haben und so. Das ist ja alles Humbug bei diesen Frauen. Vollkommener Quatsch. So viele Dinge, die im Alltag ständig passieren, die extrem sexistisch sind. Ich höre zum Beispiel total auf, wenn Mädchen zu hören bekommen, ja, du bist so schlecht drauf, hast du deine Tage, wo ich mir so denke, ey, diese Person kann dich gerade auch ohne ihre Tage zu haben scheiße finden. Meine Tante zu... Ja, aber es ist eine Möglichkeit. Etwas, zum Beispiel, was... Zum Beispiel, das auch der Meinung, dass... Ja. Dass alle Feministen einfach nur wütende Frauen sind, die sich die Achsel- und Beinhaare wachsen lassen und, ja, Männer hassen. Feminismus ist nicht, sich als Frau Achselhaare wachsen zu lassen und jeden Scheiße zu finden, der... Kein Feminismus. Wir haben irgendwie so ein paar Stichpunkte gekriegt, so ja. Achselhaare, Farbe. Hashtag not all feminists. Was habt ihr in der Schule erlebt, was euch diskriminiert hat? Dieses Männerhass-Argument, das höre ich wirklich in jedem, also nahezu jedem deutschen YouTube-Video über Feminismus. Das weltweite Phänomen. Ist immer dieses, oh mein Gott, Feministen sind nicht nur Männerhasser. Und das hat ja sogar die Emma Watson da bei ihrer komischen UN-Rede gemeint, so, ja, Feminismus ist ein Synonym für Männerhass geworden. Wow, das ist ein schlimmes Wort geworden. Ja, man kann sich vielleicht mal die Frage stellen, warum so ein Stereotyp entsteht. Es gibt auf jeden Fall einen signifikanten Anteil an selbsternannten Feministinnen und Feministinnen, die genau diese Mentalität verfolgen und mit ihren Äußerungen immer wieder, nicht mal nur suggerieren, einfach ganz klar sagen, okay, wir hassen Männer oder wir hassen Männlichkeit und eben dieses, was Männer ausmacht oder Männlichkeit ausmacht. Nehmt doch da Julie Bindelmann, Alter. Die meint ja, dass alle Männer in Konzentrationslager kommen sollen. Ja, oder nicht Samantha L. Halt konzentrieren, also weißt du. Ja, aber das sind doch alles nur Witze und es ist so ironisch, sarkastisch, um gegen das Patriarchat zu kämpfen und so weiter. Ja. Nicht nur das. Dann könnte man auch, dann sagen auch Feministen dann so, ja, aber das sind Feminazis. Das sind ja die Radikalen. Oh, ja. Dann bringen sie ganz schnell das Beispiel mit, ja, aber guck mal, so Leute, die so es gibt ja den IS und dann gibt es Muslime und Muslime sind nicht IS, aber IS sind Muslime. Also kann man nicht einfach sagen, ja, hier, nö, ihr Muslime, ihr seid alle so wie der IS da. Das erinnert mich an die Chewbacca-Verteidigung. Chewbacca-Verteidigung? Ja. South Park. Das ist Chewbacca, er ist ein Wookie. Und das hier, er wohnt nicht auf Endor. Und deswegen müssen sie den Mann freispringen. Immer schön ablenken vom Thema. Genau. Ja. Immer schön shifting the goalposts und immer wieder neue Ziele stecken. Oder eben ganz einfach der wahre Schotte. Das ist immer das, was immer wieder auftaucht. Hey, ja, okay, diese Gruppe, die nennen sich zwar als Feministen, aber die sind keine Feministen, weil die machen ja nicht XYZ. Und ich weiß, was der wahre Feminismus ist. Das findest du auch bei religiösen Fanatikern oder Religionsgemeinschaften, die dann sagen, ja, wir haben den wahren Glauben gefunden, obwohl es ein Kult mit 20 Leuten ist und der ganze Rest sind alles Ketzer und so weiter. Ja, und klar. Die Verschwörungsheinis werden ja dann auch als Experten in Talkshows geholt, sei es um Campusrassismus entgegenzuwirken oder dem Patriarchat, ja. Also auf der einen Seite wird dann gesagt, nee, das sind aber keine echten, auf der anderen Seite werden sie als Gesichter und Spokespersons hingestellt. Ja, es gibt nur das eine oder das andere. Also entweder müssen die echten Feministen, in Anführungszeichen, die dann wirklich für Gleichberechtigung sind, mal ihre eigene Bewegung ein bisschen aufräumen und sich distanzieren, oder sie müssen anerkennen, dass es eben diesen Anteil gibt und der einfach einen Teil dieser Bewegung darstellt und sie müssen sich damit auseinandersetzen. Es gibt, also können nicht einfach bei Situationen irgendwie so, ja, vertreten und dann sich immer auf die andere berufen, wenn es gerade unangenehm wird. Die SPD ist ein leuchtendes Beispiel für das, was passiert. Ist, dass sie ja auch noch eine Vorstellung haben von schlechten Feministen, nämlich halt die, die nicht intersektionell sind und die nicht auch für Transrechte eintreten und so ein Kram. Ja, aber dann haben sie den falschen Sticker. Also das ist, ja, dann sind sie nicht die jüdische Volksfront, dann sind sie die Volksfront von Judäa. Ja. Und dann sollte man das auch trennen, aber das ist wie mit dem schwarzen Block und den Demonstranten. Das ist so dieses, ich mag den Arsch da mehr als die anderen Ärsche, die Moderates, ja, die Neutralen und so. Deswegen bilde ich mit dem immer eine Wagenburg, wenn es darum geht, irgendwie dass Angriffe aus der Mitte oder von der anderen Extremen kommen. Ja. Ja, statt zu sagen, es sind so wenige, die können wir loswerden. Mhm. Erstens haben wir Frauen jedes Recht, wütend zu sein, weil wir in einer Gesellschaft sind, die uns in eine gewisse Rolle drängen möchte, wo es von uns erwartet wird, dass wir um Männer kämpfen und wo sich Leute über die Frauenquote aufregen. Oh mein Gott, fuck, 3% der Führungskräfte sollen jetzt mal Frauen werden, damit wir uns in irgendeiner Gleichstellung annähern. Oh mein Gott, es ist nicht mehr alles nur von weißen Männern überflutet. Wenn du warte, Frauenquote, ja. In den obersten Unternehmen hast du dann die Führungsetage und da werden dann ein paar Frauen reingestellt, einfach nur, weil sie Frauen sind, ohne dass jetzt eventuell vielleicht die tatsächliche Eignung vorherrscht. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei mal noch dahingestellt. Aber wie tut sich denn jetzt sozusagen der restliche 99,9% der Bevölkerung, die nichts mit solchen Positionen am Hut haben, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter, wie profitiert denn die davon, wenn du, kleine Göre, jetzt in den Aufsichtsrat reinkommst? Was hilft es denn? Hallo, nein, du profitierst auch davon, wenn dir die Pizza Frau bringt, okay? Ja, weißt du, das ist, Frauenquote und dann nur für die höchsten Unternehmen. Ja, also mehr Bourgeoisie, mehr Rich Kids spoiled, mehr reiche Frau, der langweilig ist, geht's gar nicht mehr. Also der Grund, warum Gleichstellung nicht funktioniert, ist, weil Gleichstellung dafür sorgt, dass Leute sich viel zu sehr auf ihre Identität beziehen, anstatt auf den Job, den sie zu machen haben. Und dann die ganze Zeit dann damit werben, dass ich bin Transgender, Godkin, disabled, hier und da und dies und das und so. Und vor allem dafür sollst du dann in die Führungsetage kommen. Dass Frauenquoten eine der sexistischen Maßnahmen überhaupt sind, wird halt auch nie irgendwie diskutiert. Also es ist auf jeden Fall eine ganz klare Form von Benevolent Sexism. Dass man sagt, okay, das ist eine Frau, die schafft es nicht aus eigenem Antrieb oder aus eigener Qualifikation, deswegen müssen wir ihr helfen. Wegen der bösen Struktur. Genau, weil immer, es wird sich immer bezogen auf die patriarchalen Strukturen und die bösen Männer, die dann, ich meine, dass es Diskriminierung gibt, auch im Arbeitsleben, ist eindeutig, es gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist immer, ist das im System eingebaut? Und dafür gibt es einfach überhaupt keinen Nachweis. Das sind alles Vermutungen und man guckt sich quasi die Verteilung an. Bestes Beispiel ist der Gender Pay Gap. Man guckt sich an, oh, Frauen verdienen so und so viel Prozent weniger als Männer im Durchschnitt auf alle Berufe gerechnet, ohne irgendwelche Störvariablen einzubeziehen. Und deswegen können wir sagen, ja, das kann nur aufgrund von Diskriminierung entstehen, die im System enthalten ist. Das ist so eine wissenschaftlich vollkommen unhaltbare Aussage. Es tut echt schon weh, sowas immer und immer wieder lesen zu müssen. Nicht nur, also hören zu müssen, nicht nur von irgendwie simplen, einfachen YouTube-Videos, sage ich mal, wo die vielleicht keinen wissenschaftlichen Anspruch haben, aber auch von hochqualifizierten Magazinen, selbst wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die genau diese Argumentationsschiene fahren. Das ist unglaublich. Also ich habe ja auch für den Laden Personalplanung gemacht, in dem Hardware verkauft worden ist. Und wir hatten eine Menge Leute, die da rumgesprungen sind und manche haben Beratung gemacht und manche waren an der Kasse. Und es gab immer wieder Frauen, die hatten das Zeug dazu und alles, auch Beratung zu machen, auch die Kenntnisse, wirklich auch jemanden einen Rechner zusammenzustellen und so, keine Frage. Aber die haben irgendwann alle entnervt aufgegeben, weil die Kunden danach nochmal zum Kollegen gegangen sind. Also das gibt's, aber wieder die Frage, wie will ich das denn aus, zum Beispiel aus Kunden rauskriegen? Und deswegen haben Frauen auch in dem Laden mehr an der Kasse gearbeitet als in dieser Beratung, weil das halt vom Kunden so gewünscht ist. Wie will sie das aus der, will das hier der André aus den Leuten rausprügeln oder was? Das nächste Ding ist nochmal zu der Quote. Es geht ja direkt um Führungsetage. Also meine Frau ist hochgebildet, 2 Studienabschlüsse, hochintelligent, alles tralala. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, in ihrer Firma weiter aufzusteigen. Und sie meinte, ich habe da keinen Bock drauf, da muss ich länger arbeiten. Wisst ihr, wie sich die Position von Leuten, die so dieser identitären Bewegung sich zuschreiben, trotzdem... Aber das trifft's gut. Ja, die Idee ist ja, dass die Leute schon für, selbst wenn sie für Meritocracy sind, also das Bewerten nach Können... Wer von denen ist denn für Meritocracy? Hä? Wer von denen ist denn für Meritocracy? Nee, ich könnte argumentieren und sagen, alle. Sie sehen nur ihre Identität als etwas, was sie herausgearbeitet haben. Ja, okay. Aber Sie sehen sich selbst von dem Punkt so an, dass sie ja schon die Arbeit geleistet haben. Das ist das Äquivalent zu dem kleinen Kind, das einen Haufen macht und den stolz Mama zeigt. Das nächste Ding, wenn Frauen einen speziellen Wert in Berufe einbringen können, dann können sie auch einen speziellen Negativwert mit einbringen. Eigentlich ist sozusagen die Argumentation, die auch hier und gern da angeführt wird, dass ja Frauen an bestimmte Eigenschaften haben, die das Unternehmen noch weiter voranpushen, eigentlich dann auch ein ganz großes Argument dafür, warum Frauen in manchen Berufen gar nichts zu suchen haben. Also so in der Theorie her. Und keine Ahnung. Aber Merit ist ja mehr als nur die Tatsache, dass man etwas herausgearbeitet hat, dass man irgendwas hat. Sowas wie, das ist so der erste schwarze Präsident von Amerika. Wow! Gleichstellung! Yay! Und an den Unterricht zurück. Merit ist darüber hinaus, genau wie ihr auch schon davor gesagt habt, dass sich das auch irgendwie auf den Beruf auswirkt, wenn man ihn dann ausführt. Ja. Man wird nicht messen können, ob die Arbeit in Schwarzern, Weißern, Transfrau, Transmann, ob Rollstuhl oder nicht gemacht wurde. Vor allem ist ja Meritokratie ist ja auch immer was Individuelles. Und ja. Das Problem ist ja gerade bei dieser Identitätspolitik, dass es immer um Gruppen geht. Also immer um Kategorisierung. Ich habe die Hautfarbe, ich habe diese, also ich psychische Erkrankung, dieses Geschlecht und so weiter und so fort. Es ist, also ich verstehe nicht, also ich, vielleicht denken die Leute das wirklich, aber ich könnte diese beiden Konzepte überhaupt nicht in Verbindung bringen. Sie ziehen sich den Wert aus der Seltenheit ihrer Benachteiligung. Okay? Das ist so, wie man das macht. Denn deshalb hat man auch den Standard von den in den westlichen Ländern, ja, von dem weißen Cisgender-Heteroman. Ja, das ist so das Standardding. Und alles, was dann extra ist, wenn du so trans bist, dann hast du so ein kleines Sternchen mehr. Ja, so yay. Das ist sozusagen dein Wert. Dein Wert ist das, mit was du dich identifizierst. Also quasi der Progressive Stack, wie es das genau, heißt. Genau. Ja, aber das bewertet dann ja eigentlich nur die Fähigkeit, sich von, also künstlich zu entwickeln, sozusagen. Weil das führt ja dazu, das war doch hier auch ein Video letztens noch von dem 10-Jährigen, der jetzt genderqueer ist. Das haben seine Eltern für ihn im Internet nachgeguckt. Ja. Okay, super. Ja. Früher hast du halt gesagt, der trägt gerne auch irgendwie Sachen, die eigentlich für Mädchen sind. Da ist der ist halt er, mit Hunte, der Buch. Ist er genderqueer. Vor allem vor der Pubertät sowas zu machen, ist auch sehr clever. Vor allem, dass die Eltern auch einfach nachschauen, was das ist, aber nicht die Risiken nachschauen von dem, was das ist. Ja? So viele Leute sind dann so depressiv, wenn sie dann wirklich transitionen von einem Geschlecht ins andere, dass sie das rückgängig machen wollen oder sich dann einfach hassen. Ja? Also, oder sogar umbringen im schlimmsten Fall. Es gibt eine sehr hohe Selbstmordquote auch bei Post-Op. Ja. Es ist leider so. Ja. Deswegen. Philosophie. Und so weiter. In all diesen Fächern. Du bekommst immer Geschichten von heterosexuellen weißen Männern vorgelegt. Das allerschlimmste Argument. Oh mein Gott. Du bist ein heterosexueller weißer Mann. Und du ziehst über heterosexuelle weiße Männer her. Nee, er ist schwul. Er ist schwul? Ja, er ist homosexuell. Er sieht schon echt schwul aus, Alter. Schon schwul aus. Also, wir vor allem dieses völlige. Ja, da sind wie immer, das ist wie mit den Aufsichtsräten und der Quote. Da gab es damals nur weiße Männer in den Aufsichtsräten. Dass da unten drunter Millionen und Milliarden von Menschen im Schlamm verreckt sind. Männlein wie Weiblein. Und Männer damals noch öfter. Und Frauen halt noch öfter auch durch den Tod im Kindbett. Aber trotzdem, das ist wieder so ein Ding. Alle anderen waren Julius Cäsar. Nur meine Vorfahren waren damals schon Sklaven. Ja, so. Eben deshalb ist auch Nationalsozialismus einfach genau dasselbe Ding. Du kannst einfach, anstatt zu sagen, der weiße heterosexuelle Mann, einfach sagen, der Jude. Ja, wechsel einfach mal bei den Leuten, wenn die dann sagen, ja, der heterosexuelle weiße Mann, das einfach raus in deinem Kopf zu der Jude. Okay? Es ist grundsätzlich so, wenn du in einem Argument einfach das Subjekt austauschen kannst mit zum Beispiel Jude oder mit Schwarzer und so weiter und es klingt dann irgendwie falsch, dann ist vielleicht das Argument ein bisschen merkwürdig. Eben, ja. Ja. Das ist eine von den ersten grundlegenden logischen Dingen, die man auch beigebracht bekommt. Auch. Ja, aber ich finde, diese Aussagen nach dem Motto, ja, in der Geschichte und der Philosophie und so weiter, wir hören dann nur was über heterosexuelle weiße Männer. Dass die Idee einfach irgendwie in den Köpfen drin ist, dass die nur, weil sie diese Eigenschaften haben, werden sie wertgeschätzt und nicht für das, was sie geleistet haben. Das ist, also ich kann das überhaupt gar nicht, in Worte fassen oder überhaupt gar nicht versuchen zu erklären, wie man auf so einen Gedanken kommen kann, dass das der Grund sein könnte, warum über die geredet wird. Das ist der gleiche Grund, warum Anita Sarkeesian auch nur Mail kriegt, weil sie eine Frau ist, nur Hassmail. Und warum Ludwig van Beethoven von den Leuten heute nur noch geschätzt wird, weil er ein weißer Mann war und heterosexuell und nicht wegen seiner Musik oder. Es spielt keine Rolle, was man sagt und was man macht. Es kommt nur darauf an, welche Merkmale hast du, welche Eigenschaften. Dieser Plato, ja? Bei den Griechen weiß man es nicht, aber auch sicher ein Heterosexueller gewesen. Beethoven, die taube Nuss. Fehlen von Identifikationsfiguren. Das Problem an der Sache ist, dass es halt nur heterosexuelle weiße Männer sind. Was denn, welche Identifikationsfiguren brauchst du in der Philosophie oder in der Wissenschaft oder sonst irgendwas? Also entweder ist das richtig, was die Leute erzählt haben, oder ist es halt eben Quatsch. Genau. Leute, William Shakespeare war eine schwarze Frau, okay? Mhm. Und immer diese, Absolutismen, dass man sagt, es gibt nur weiße heterosexuelle Männer. Und das mag auch länderspezifisch und kulturspezifisch sein, was vielleicht da im Schulunterricht behandelt wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass gerade in den USA das nicht der Fall ist, dass dort nur, also zumindest Martin Luther King, der auf jeden Fall irgendwie behandelt wird, ist mit Sicherheit kein weißer Heterosexueller gewesen. Es ist schon ziemlich rassistisch, dass der Typ so das Konzept von weiß aufstellt und von Mann aufstellt. Das ist schon so rassistisch und sexistisch. Also der muss mal seine Privilegien checken. Ja, und zeig mir doch bitte mal ein Land, in dem es nicht irgendwie in der Historie eine Frau gab oder mehrere Frauen gab. Staat. Ja, genau. Da kommen wir ziemlich schnell dahin. Und der Rest der Länder wird solche Figuren haben, wie Katharina die Große, wie Maria Theresia, wie Elisabeth die Erste, wie Elisabeth die Zweite und so weiter und so fucking fort. Im Regelfall haben Frauen noch häufiger Krieg geführt, wenn sie dumm. Macht gekommen sind als Königin. Also, stimmt. Kriegsbarbarei von wegen Weltfrieden mit Frauen und so. Ja. Ja, die hatten eigentlich das Privileg, wie die Männer in Friedenszeiten zu leben. Ja, das ist diese Blindheit dafür zu sehen, dass Machtmenschen Machtmenschen sind. Das ist egal, ob die eine Muschi haben oder einen Penis. Es ist völlig egal. Als heterosexueller weißer Mann auch irgendwie identifizieren kann oder auch nicht. Aber es braucht halt auch weibliche, nicht heterosexuelle und nicht weiße Personen, die in diesem Unterricht präsentiert werden, Teile derer Geschichte. Weil du auch immer Schüler da sitzen hast, die gerade irgendwie nach sich selbst suchen und denen diese Identifikationsfigur fehlt, um sich da richtig zurechtzufinden. Ich bin selber auch Opfer dieser... Dafür ist die Schule nicht da, André. Der hat ja gesagt, dass man dann sowas gesagt bekommt und dann einem eine Identitätsfigur fehlt, mit sozusagen ein Idol, ja, eine Leitfigur. Und das ist meiner Meinung nach von Grund auf falsch, beziehungsweise gefährlich, sagen wir es so. Denn wenn man zuerst davon ausgeht und jemanden beibringt, mit einem Substitut zu leben, quasi mit einer Krücke, jemanden, den man als Idol ansieht, dann bringt man der Person nicht auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist, also so würde ich das formulieren. Und das ist halt. Ich hatte als Kind Gandhi als Idol. Ich bin wahrscheinlich Transende. Das ist keine Ahnung. Ja, aber es ist auch wirklich das Konzept von Schule völlig falsch verstanden. Es geht nicht darum, sich zu identifizieren mit irgendwelchen Figuren aus der Geschichte. Es geht darum, aufs Leben vorbereitet zu werden und Fähigkeiten zu erlernen. Ob das nun mathematisch, naturwissenschaftlich ist oder auch kulturell, sprachlich oder wertemäßig. Das ist, also, ich verstehe, also, ach, ich kann es echt nicht im Wort fassen. Aber das passt doch zu dieser Generation Triggerwarnung auch und zu diesem ganzen Mist. Es geht nicht darum, ob du, wenn du Jura studierst, von Sexualstrafrecht getriggert wirst. Es geht darum, dass, wenn du Jura studierst, du das wissen musst. Und jetzt halt's Maul und setz dich hin. Und wenn es zu schlimm wird, dann nimm dir ein Taschentuch. Aber ich muss schon sagen, dass die Leute es geschafft haben, ihre Schwächen zu ihren Stärken zu machen. Dass man jetzt, wenn man getriggert ist, andere Leute, ganze Universitäten und Institute darauf schauen, dass man ja nicht getriggert wird und Trigger Warnings raushauen, ist schon ein Testament dafür, dass die Leute ihre Schwächen zu ihren Stärken genutzt haben, würde ich mal so sagen. Das Ding ist einfach nur, das sind trotzdem Schwächen. Das Problem, dass das Pack Einfluss hat, ist ja also unumstritten, ja, und zu viel Einfluss hat. Einfach. Es kann ein Zeichen dafür sein, dass die Gesellschaft einfach komplett am Ende ist. Also ganz ehrlich, wenn man den Crybabies, wie es im Englischen ja so schön heißt, die volle Macht zugesteht, nur wenn man seine Ruhe hat und sich damit nicht auseinandersetzen muss und auch die Leute nicht irgendwie querschießen muss, ist das eigentlich schon eher ein Armutszeugnis. Also diese Stärke, die wir jetzt hier gerade sehen, ist auf jeden Fall hochgradig privilegiert. Sie gehört zu einer privilegierten... Oh, tatsächlich. Ja, also ich habe... Die noch nie genannt wird bei irgendwelchen Paygaps und so, weil das ja... Ich habe im Zensus für letztes Jahr, 2015, habe ich gelesen, dass Türken im Schnitt 14% Abitur haben und dass hier, wenn du im asiatischen Raum, speziell China, kommst, dass du in Deutschland eine 84-prozentige Chance hast, Abitur zu haben. Abitur öffnet dir oftmals die Möglichkeit von einem Studiengang und damit verdienst du 74% mehr wie der Durchschnitt der Gesellschaft, die nicht das Privileg hatte. Also, ja, die soll sich mal ruhig im Zaum halten mit dem, was sie jetzt hier anfängt zu erzählen. Also. Aber es ist doch auch sehr inklusiv, dass man dann für dieses Video dann eine hochprivilegierte Person eingeladen hat. Schauen wir mal, was uns die privilegierte Person sagt. Sexismusfalle gewesen. Besonders damals in meinen Teenagerjahren von 13 bis 17 Jahre alt, oft zu anderen, aber auch zu mir selber gesagt habe, ich bin nicht das typische Mädchen. Und indem ich anderen Leuten sage, ich bin kein typisches Mädchen oder ich bin nicht so wie andere Mädchen, habe ich immer versucht, mich aus dieser Schublade irgendwie so rauszukämpfen, um den Leuten zu zeigen, ich bin eine komplexe Person. Ja, ich trage Schminke, aber ich habe auch noch andere Interessen und bestimmte Charakterzüge, die ich habe. Ich habe so versucht, Leuten klarzumachen, ich bin nicht das typische Mädchen, weil ich komplex ich, als... Es geht immer nur um Abgrenzung. Abgrenzung. Alter, Trigger-Warnings, Maschinengewehre. Ich meine, als jugendliche Person möchtest du dich doch auch abgrenzen. Du möchtest doch was Besonderes sein. In jeglicher Hinsicht. Ob du jetzt deine Gosssachen anziehst oder skaten tust, Hip-Hop-Klamotten trägst, du wirst doch aus der Masse rausstechen. Du wirst doch einer von den Bäumen sein, der nicht im Wald steht. Das ist doch das normalste Ding der Welt, sich versuchen, von den anderen abzugrenzen, irgendwas zu sein, damit man nicht merkt, wie bekümmerlich die eigene Identität eigentlich ist, weil es Millionen von dir gibt und du nichts Besonderes bist. Du bist was Besonderes für deine Freundin, für deine Familie und für den Rest der Menschheit. Gehst du am Arsch vorbei und das ist jetzt was Schlechtes, weil du damals Ego-Probleme hattest oder was? Aber Alter. Es geht doch jetzt eigentlich sogar eher in die andere Richtung. Also wenn ich mich jetzt an früher erinnere, so in meinem Bekanntenkreis, ging es ja eher um diese Gründung oder Bildung von Subkulturen. Also eher die Abgrenzung von der eigentlichen Gesellschaft. Jetzt ist es ja so, ich möchte als Individuum anerkannt werden und dann aber der Gesellschaft aufzwingen, dass sie mich als dieses Individuum anerkennt und nicht mich abgrenzen davon. Also es ist ja quasi eine 180-Grad-Drehung zu dem, was eigentlich die Idee davon ist, Rebell zu sein in so einer Jugend. Ja, aber warum willst du denn Rebell sein, wenn du eine Teilnahmeurkunde für alles kriegst? Weißt du, die haben der Jugend vielleicht ist das der Plan, der Jugend das Rebellieren einfach abzuerziehen, damit man seine Ruhe hat. Weil das ist halt doch immer stressig, wenn dann so Strömungen, weil organische Sachen, wie lange ist das her, dass es das letzte Mal eine organische Jugendkultur gab? Also das ist für mich sowas wie Grunge vielleicht noch. Und das war schon, da würde ich schon zweifeln. Also Techno ist für mich auch eine reine Geldmaschine gewesen, aus meiner Sicht und so. Also ich glaube, das war nicht so arg, aber mittlerweile auch eine reine Geldsache. Das würde auf jeden Fall auch diese ganzen Anti-Hate-Speech-Aktionen erklären, wenn man jetzt einfach versucht, alle zu Konformisten zu machen. Mhm. Dann würde das ganz gut ins Bild passen, dass es parallel auftritt. Ja, also es gibt auch die Jugendstudie von, ich weiß nicht mehr die Stiftung, aber die machen eine Jugendstudie jedes Jahr, wo sie 150 Jugendliche mit Psychologen halt detailliert befragen, wie sie sich sehen, wie sie die Zukunft sehen, wovor sie Angst haben. Ja, genau. Und da kam raus, dass die Jugend von heute in Deutschland sozusagen die angepassteste Jugend ist, die es bisher gab. Aber das Ding ist halt auch, wenn ich mir jetzt diesen Gender-Gaga-Kram angucke, wenn du jetzt einen Vater hast, der mit 40 noch auf seinem Skateboard steht und Tattoos hat und früher, keine Ahnung, Raven war oder Grunge gehört hat, wie willst du denn da auch rebellieren? Da wirst du dann Ultra-Konformist. Und also, tust sozusagen dadurch rebellieren, dass du so entweder so gendermäßig bist oder sozusagen gar nicht mehr rebellierst. So eine erschreckende Normalität sozusagen. Mir ist da gerade noch ein erschreckender Gedanke gekommen. Ich meine, was musst du denn nämlich noch tun, um so eine konformistische Jugend zu erhalten? Du musst ihnen beibringen, dass die Subkulturen, so wie sie bisher existiert haben, ganz schrecklich exklusiv und scheiße waren. Und dass du den alten Leuten nicht zuhören musst in diesen Subkulturen und dass du nichts darüber wissen musst. Jeder kann mitmachen. Uiuiui. Da wird mir ganz, läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich darüber länger nachdenke. Ich bin nicht das typische Mädchen, habe ich mein eigenes Geschlecht runtergemacht und damit auch mich selber, weil ich natürlich zu diesem Geschlecht gehöre. Und das ist der Fehler, den heutzutage immer noch so viele Menschen machen. Ich bin seit ich über habe mein Geschlecht runtergemacht. Ach. das ist ein, also das ist wirklich das kollektivste Argument, was man machen kann. Also ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie jemals als Teil der Männer gefühlt habe, als Gruppe Mann. Es ist halt eine Eigenschaft, die ich habe, aber irgendwie ist das nie ein Thema gewesen, zu sagen, okay, ich muss jetzt gucken, wie meine Außenwirkung als Teil dieser Gruppe Mann ist. Ich glaube, das ist aber generell so bei Männern. Also auch diese ganzen, das ganze Gerede über die Frau in der Gesellschaft, was ist die Rolle der Frau, dieses ganze Zeug, sowas sagt man ja über Männer nicht. Da macht sich ja keiner irgendwie Gedanken, wie ist der Stand des Mannes gerade. Aber im Zuge von Emanzipation und diesen ganzen Dingen ist es halt immer die Frau in der Gesellschaft. Also ich glaube, so wie du das gerade geschildert hast, so denken eigentlich alle Leute, also alle Männer. Weil ich, das ist aber schon sehr sexistisch. Oder weil die dann immer so meinen, so ja, hier, da und dort, da ging es den Männern ja gut, da hat mal einer irgendwo auf dem Thron gesessen oder so, ne? Weil das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Art von Projektion, dass die halt ständig sich sagen, so ja, hier, da ist eine Frau irgendwie, die ist erfolgreich so, das ist jetzt meine Identifikationsfigur oder das ist jetzt irgendwie stellvertretend für die Sache der Frau. Aber auf der anderen Seite gibt es sowas ja nicht. Also das stimmt auch. Es gibt auf jeden Fall auch da Studien aus der Evolutionspsychologie, wo dann recht eindeutig gezeigt werden kann, dass Frauen vor allem, also gruppenbasiert, also vor allem, sage ich mal, ihre Freundinnen oder andere Frauen in ihrem Bekanntenkreis da viel stärkere Gruppen bilden, während Männer sich versuchen, eher abzugrenzen. Das hat so ein bisschen was auch mit so menschlichem Sexualverhalten zu tun, weil Männer natürlich eher versuchen wollen, Frauen für sich zu gewinnen und andere Männer eher Konkurrenz darstellen. Deswegen sind solche, sag ich mal, Beziehungen zwischen Männern dann eher mit Spannungen geprägt, zumindest im Kontext von der Gesellschaft. Sechs Jahren auf YouTube unterwegs und viele der alltäglichen Erfahrungen mit Sexismus habe ich eigentlich dadurch, dass ich eben auch mit YouTube aufgewachsen bin oder mit dem Internet aufgewachsen bin, auch im Internet gemacht. Das fängt also mit so ganz harmlosen Sachen eigentlich an, dass zum Beispiel YouTuber ganz viel auf ihren Vorschaubildern Frauen benutzen und dabei dann eben zum Beispiel Brüste oder Ärsche oder wie auch immer, um eben... Wir gehen doch wirklich durch. Kommt man dann vielleicht irgendwann das... Ich meine ernsthaft. Guni Bergmann ist gut. Eine Frau ist begehrenswert und das ist die Frau, auf die Leute draufklicken. So funktioniert das und das ist ganz normal. Das heißt, wenn ich persönlich als junges Mädchen Aufmerksamkeit möchte, dann geht das darüber, dass ich mich vielleicht so präsentiere, dass ich das nachahme. Ja. Oder du machst es halt nicht, weil du eigenständig handeln kannst. Ohne Spaß, Sexismus auf YouTube. Da draußen stehen Frauen an der Straße. Die verkaufen ihren Körper, nicht? Und ich bin total entsetzt, weil das können die jungen Mädchen ja nochmal. Also es ist doch so, es gibt immer Leute, die sich dafür entscheiden, irgendwie in die Pornoindustrie zu gehen oder Hure oder was weiß ich dazu werden. Was ist dafür? Bist du ja nicht dafür, dass die Frauen... Ja, da gibt es doch dann auch wieder so ein das Lager der Sexpositiven und Negativen und Sexworker und bla, da gibt es auch wieder... unendliche Klüfte zwischen den einzelnen Sekten und Religionsausrichtungen, keine Ahnung. Vor allem, dass hier jetzt auch wieder die Kausalitäten nicht verstanden werden. Also als ob, sag ich mal, sexy Bilder von Frauen als Werbung nur deswegen funktionieren, weil das den Leuten beigebracht wird und nicht, weil es vielleicht so eine biologische Grundlage gibt, dass Männer und auch Frauen sich gerne sexy Frauen anschauen und darauf anspringen, weil es dann einfach eine Verhaltensgrundlage für gibt, die in der Biologie verankert ist und dass wir generell als Spezies sehr gerne Sex haben, um Nachkommen zu zeugen. Also, dass das nicht verstanden wird, dass das der Grund ist, warum sich solche Verhaltensweisen entwickelt haben. Und so man denkt, okay, es war lange Zeit alles neutral und irgendwie fand keiner irgendwie Sex gut oder sexy Frauen gut. Und dann kam irgendwann mal auf die Idee, sagte, okay, jetzt ändern wir jetzt. Und ab sofort ist das jetzt Teil unserer Kultur. Und dann wurde konsequent das durchgezogen. Das einfachste Konzept ist, und was die Leute eigentlich irgendwie so unter den Teppich kehren, ist Selbstbestimmung und dass Menschen nicht wirklich so in ihrem Leben deterministisch sind. Sie tun immer das aus dem, was sie tun können, was sie tun wollen. Okay, und egal, wer da was irgendwie wirbt, man kann natürlich sagen, okay, wenn es besser beworben wird, dann kaufen das mehr Leute, klar. Aber es ist vollkommen egal, wenn Leute etwas kaufen wollen, dann kaufen sie es. Wenn Leute auf etwas klicken wollen, dann klicken sie darauf, egal, wer auf dem Bild ist. Nee, das macht schon einen großen Unterschied, was auf dem Bild drauf ist. Also ich denke schon, dass es diverse Leute gibt, die auf ein total beklopptes Video klicken, wenn da irgendwie attraktive Frau drauf ist oder ja, so. Ja, klar. Dem widerspreche ich auch nicht. Ich sage einfach nur, dass das Fundament für das Anklicken auf Videos nicht das ist, was da gezeigt wird, sondern dass die Leute auf das Video klicken wollen. Das ist so das Ding. Die gehen auf den Kanal oder ja, aber dann gehen auf YouTube und sehen dann das Video. Sowas kannst du halt immer weiter zurückrechnen. Dann kannst du halt sagen, ja, aber warum wollen die das denn? Was wäre dann denn die nächste Stufe, warum die es wollen? Dass sie das wollen oder wollen die das halt auch wieder als Konsequenz aus irgendwas? Ich würde eigentlich da sagen, es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal, warum sie es wollen. Es ist einfach nur die Idee, dass sie es wollen, dass sie sozusagen das Potenzial, das du aufgebaut hast. Das ist kein Zeichen von Sexismus oder Diskriminierung von Frauen, dass es Frauen gibt, die ihre Attraktivität dafür benutzen, damit Geld zu machen, genau, oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, zeig mir doch bitte eine Frau, die noch nie ihre Weiblichkeit für irgendwas ausgenutzt hat. Also ich glaube, da können wir lange suchen. Oder ein Mann, der seine Eigenschaften, die er angeboren bekommen hat, nicht ausgenutzt hat für was. Ja, der schon mal einer Frau irgendwas hochgetragen hat, weil er sie attraktiv oder sympathisch fand. Ja. Und gehofft hat, dass sie ihn auf einen Kaffee reinbittet. Ja, bitte, das ist halt, so ist es halt. Das Hochheben und Rumtragen von Beziehungspartnern. Warum wollen uns eigentlich die Queeren die ganze Zeit erklären, wie wir Heteroschweine unser Sexleben organisieren sollen? Das ist auch so eine ganz gute Frage. Ich habe hier eigentlich, soweit ich weiß, noch nicht einen einzigen weißen heterosexuellen Cisgender-Mann gesehen. Ja, die können uns eigentlich gar nicht erzählen, was wir machen sollen, weil die gar nicht unsere Lebenserfahrung haben. Educate yourself, Shitlord. Stop silencing cisgender voices. Das wird ja so gemacht. Genau, Hashtag cislord. Das ist die Art, wie ihr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für euch bekommt, und zwar mit eurem Körper. Nicht über eure Leistung, nicht über das, was ihr macht. Doch auch, aber halt eben auch. Das ist, wofür ihr da, für euer Gehirn, das auch Teil von eurem Körper ist, ja. Ach, nicht über das, was ihr darstellt in der Gesellschaft, sondern über das Aussehen. Als Frau musst du halt schön sein und dünn sein und unbehaart sein. Als Möbelpacker musst du nun mal muskulös sein und einen guten Rücken haben und ihr seid alle so doof und so. Jung. Als Gamer musst du halt Mario spielen. Ja, eben. Ja, als Mann musst du halt einen festen Job haben. Und ja, genau. Als ob es eine Behörde gibt, die dann vorgibt, wie jemand zu sein hat. Also natürlich, wenn man eine gewisse Eigenschaft hat, eine gewisse Attraktivität vielleicht hat, dass man dann Vorteile bekommt gegenüber anderen Leuten. Aber dass es eben auch nichts Konstruiertes ist, sondern dass Leute einen einfach so wahrnehmen, weil das eine positive Eigenschaft ist. Ja, das weiß mit gut aussehen. Ja, dann hast du die Gene, um gut auszusehen. Wenn du die Gene hast, um intelligent zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen hochbezahlten Job machen kannst, den nicht viele machen können, weil es nicht so viele Intelligente gibt, auch höher. Wow, Biologie. Ich glaube, dass bei diesen Leuten ganz schnell ihre Probleme so mit den Fehlschlüssen ganz schnell lösen könnte, ist der Gedanke, dass die Erde nicht gestern erstellt wurde. Das hat sich alles eingefunden über ganz viele und ganz lange Zeit. Die ist 6000 Jahre alt. Dass das ja ein ganz schlechtes Argument ist, zu sagen, das wäre schon immer so gewesen. Nee, nicht im Sinne von, es war schon immer so gewesen, sondern im Sinne von, es gibt Gründe, warum das, was sich durchsetzt, eben sich durchsetzt. Richtig. Einen schönen Arsch haben. Ich weiß noch, dass ich damals auch so mit 12, 13 beim Sportunterricht in der Umkleide mich umgeschaut habe, ob andere Mädchen rasierte Beine hatten und ob ich mir denn nicht langsam mal die Beine rasieren muss. Für meine Armhaare habe ich von vielen Jungs, die weniger hatten oder... Deswegen brauchen wir Feminismus. Das könnte vielleicht auch eine Form von intrasexueller Konkurrenz sein, dass man natürlich gerade in dem Zeitalter oder in dem Alter, wo man in die Pubertät kommt, sich vielleicht auch umschaut und abgrenzen möchte vielleicht von anderen Frauen, die dann auch vielleicht sich für Jungen interessieren. Dass das vielleicht der Grund sein könnte, warum man sich dann umschaut und sich orientiert an anderen Frauen. Das kann natürlich überhaupt gar nicht sein. Das ist vollkommen irrelevant. Ich glaube eher an die Theorie mit diesen abschreckenden Merkmalen halt. Also wenn ich eine Frau sehe, die solche Achselhaare hat, weiß ich gleich, oh, Feminismus. umdrehen und so tun, als ob ich sie nicht gesehen hätte. Genau, ja. Oder die bunten Haare und so. Hellere oder ich weiß nicht, echt dumme Bemerkungen bekommen von wegen, du bist ja behaart wie ein Affe, du bist ja behaarter als ein Kerl, ja, boah, dann seht ihr das mal und so. Für meine Menschen sind Affen, sie sind mit Affen verwandt, Affen sind unsere Cousins, was willst du? Schönheitswahn, das ist auch wieder so ein Thema. Du hast das als Mann auch, ganz klar. Aber bei Frauen ist das noch viel, viel extremer. Ja, das war auch gerade der Beweis, dass sie Stichworte hatten. Ne? Frauen haben es auch echt schwer, Leute. Ich glaube, ihr versteht es nicht. Aber Frauen sind ja dann diejenigen, die beim Krieg dann den meisten Schaden davontragen, weil ihre Männer ja gestorben sind. Also ich meine ernsthaft, das ist einfach so schädlich für die Frauen. Ach, geh doch und fall in Ohnmacht. Wie war der Videotitel vom letzten Teal Deer Video? Meteor trifft Erde, Frauen sind am meisten betroffen. Ja, aber das Traurige ist ja, dass das ein echter Spruch von Hillary Clinton ist. Das mit dem Krieg. Ja, mit dem Krieg, genau. Ja, das auf jeden Fall. Voll gerne. Dann trag du das Kind aus. Dann reißt du dir mal deine Vagina oder deinen Arsch auf. Mach du mal. Das kann doch nicht wählen. Oh mein Gott. Kann man da jetzt wählen? So weit ist okay. Die Medizin fortgeschritten, dass never man den Ausgang wählen kann. Ganz ehrlich, never go full retard. Es ist halt der Ernst. Reißt du deine Vagina oder deinen Arsch auf. Leute. Ja, wobei du glaubst, können wir mit deiner Mutter sprechen? Ja, dass der Damm reißt, wenn das Kind zu groß ist. Ach du Scheiße. Ich glaube, sie meint das damit. Ja, aber was ist denn ihr Lösungsvorschlag? Kennt ihr den Hashtag Pregnancy for All? Ja. Die Idee, dass das ja dann nicht nur Schwangere nicht nur Vaginas haben können, ja, und das ist überhaupt kein Zeichen dafür, ja. Lustigerweise hat man jetzt es irgendwie nachweisen können oder erste Anzeichen dafür rausfinden können, dass man durch mehrere Samenzellen Befruchtung machen könnte, herstellen könnte und eigentlich keine Frauen braucht. Also, mach dich bereit, deinen dritten Sohn durch deinen Penis zu pinkeln. Geil aussiehst. Und dann schauen wir mal, ob deine Karriere überhaupt noch läuft. Ja? Schauen wir mal. Aber immer positiv bleiben. Man sieht es in diesen ganzen komischen Mädchenzeitschriften. Weiß ich nicht, die Bravo Girl oder wie der ganze Shit heißt. Wo dann drin steht, du musst dich als Mädchen hübsch machen für den Typen. Du musst dies und das machen. Musst du nicht, du kannst da laufen. Bravo Girl, das ist so. Du musst überhaupt nichts. Wenn du keinen Typen willst, dann musst du es nicht machen. Aber wenn du irgendwie am anderen Geschlecht interessiert bist, ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich darüber zu informieren, was vielleicht das andere Geschlecht interessant finden könnte und sich dementsprechend dann zu verhalten. Es ist eine freie Entscheidung. Ja, die Bravo Girl ist auch bekannt als das FGB, das Frauengesetzbuch. Aber wäre dann nicht, wenn wir die Bravo Girl verbieten, eigentlich schon die Hälfte des Problems gelöst? Nein, der Gedanke ist ja, dass das ja selbstdenkende Frauen sind und deshalb brauchen sie eine Bravo, die ihnen sagt, was sie zu tun haben. Und die Frage. So leicht zu beeinflussen, weil sie so starke Frauen sind. Ah! Steht der andere Kram auch in der Bravo? Also das mit den, wenn Männer rosa tragen, musst du über sie lachen und so? Nein. Oder lesen die das dann woanders? Das lesen sie irgendwo, ich weiß nicht, ist egal. Ich will nicht für die Frauen da reden, okay, das wäre sexistisch. Ich habe das Gefühl, wenn es um Frauen geht, dann warten Menschen förmlich nur darauf, wirklich auf die Fehler zu sehen und sie aufzuzeigen. So. Ja, bei den Männern passiert genau. Das nie. Wirklich. Ja, und alle Löwen im Gebüsch. Frauen machen das auch nie mit Frauen. Also, ja, und mit André Teilzeit hat das auch keiner gemacht. Wenn wir direkt mit André Teilzeit hier wären, dann würde ich ihn einfach fragen, hör mal, was willst du denn? Willst du, dass Frauen gleich behandelt werden oder dass sie anders behandelt werden? Es ist beides. Total. Ja, beides. Oder er reißt sich in der Mitte durch wie Rumpelstilzchen. Ja, ach nee, das wird halt eben alles irgendwie rationalisiert. Ne? Also wie wir ja auch, ist ja auch diese Sexualstrafrechtsreform ist ja auch nur für Gleichberechtigung. Auf jeden Fall. Also. Hey, die ist zwar schon verdammt dünn, aber die ist immer noch viel zu fett. Die soll noch viel mehr abnehmen, damit ich mich bei ihrem Anblick auch total wohlfühle. Die sehen nicht, ob man mal was für einen Charakter man hat, was für ein Herz man hat. Die gucken halt immer nur nach dem Optischen und dann beurteilen. Oh Gott, nein! Wie hieß die Show, wo du angefangen hast? Hieß die Germany's Next Nobelpreis-Gewinner? Oder Germany's Next Doppel-Ds. Wer hat diese Kamera Position ausgewählt. Aber so gut. Und warum ist da Boss im Hintergrund? Kriegt die Geld von Boss? Ist das, weißt du, dass sie jetzt dafür 200 Euro bekommt, weil das irgendwo in einem Video vorkommt? Das würde ich gerne wissen. Warum ist da das Boss-Ding? Das will ich wissen, ohne Spaß. Das soll uns zeigen, dass Frauen auch Boss sein können. Am besten ist das in Form der Wehrmacht hergestellt. Am besten ist der Spruch von Gina Lisa am Ende von ihrem Segment. Das ist wirklich der Knaller. Also, die und meistens auch sehr böse halt. Ne? Ich weiß nicht, ob das anerzogen ist oder so, aber viele Jungs nehmen Mädchen auch gar nicht als Person wahr, sondern... Alter, als ich weiß nicht, ob das anerzogen ist, aber viele Jungs nehmen Mädchen auch gar nicht als Person wahr. Du weißt schon, dass Jungs auch eine Mutter haben. Ja? Wie die sich einfach hinstellen. Vor allen Dingen, das passt doch alles gar nicht zusammen. Ne? Also nach dem Motto, zum einen so sind die Leute an Frauen interessiert und dann sind es aber keine Menschen. Wie sie sich einfach hinstellt und anfängt darüber zu reden, dass mir Leute ja nichts vorschreiben sollen, so wie ich das denke, ja. Aber ich kann einfach über andere Leute urteilen, ohne sie dabei auszufragen, so einfach so. Ich weiß nicht, ob das anerzogen ist oder so, aber die Redequote ist scheiße. Wenn man da mal etwas, also heterosexuelle Jungs, sondern auch einfach nur als etwas. Also nur heterosexuelle Jungs sind so böse, die anderen nicht. Mit dem man halt Sex haben kann. Und wenn das etwas, mit dem man Sex hat. Genau. Man hat ja in der Regel auch nicht mit Personen Sex, sondern mit Personen, mit Objekten. Es gibt diese Menschen, die das machen. Aber in der Regel hat man mit Personen Sex. Was dann nicht für mich in Frage kam oder ich kein Interesse in die Richtung hatte, war das Interesse auch schnell mal weg. Und da hat sich bei mir dann so dieser Gedanke gefestigt. Okay. Ja, da haben wir es wieder. Sie hat es irgendwie, irgendwelche Leute wollten nicht so, wie sie wollte, hatten andere Ideen, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen. Und wollten dann ihre Zeit nicht mehr an die Dame verschwenden. Und das ist natürlich wieder, wie sie dann unterdrückt wird. Okay, heterosexuelle Jungs und heterosexuelle Mädchen können einfach nicht befreundet sein. Wenn man dann 15 oder 16 wird, dann fällt einem auf einmal auf, das ist vielleicht gar nicht so cool. Ja, das war für mich zu dem Zeitpunkt eine ziemliche Enttäuschung. Da hatte ich halt wirklich zum ersten Mal so das Gefühl, auch reduziert zu werden auf mein Geschlecht. Dass in mir gar nicht mehr gesehen wird als die Hülle, die ich bin. Ich bin eine Frau, so sehe ich aus und man kann das und das mit mir machen. So. Das und das wenigen. Alter, was machst du da? Es ist so, das und das. Also mit 16 Jahren, es gibt sehr wenige Menschen, die tatsächlich irgendwie interessant sind, was von Bedeutung zu sagen haben oder irgendwas erreicht haben, wenn sie 16 Jahre alt sind. Der überwiegende Anteil ist einfach nur gammelig. Gute Frau. Deswegen gibt man sich mit mir ab. Ich habe auch heutzutage einen männlichen besten Freund und der ist wie mein Bruder und da wird mir nie in den Sinn kommen, irgendwas mit dem anzufangen und andersrum ganz sicher genauso. Ja, aber selbst da... Ja, genau, andersrum sicher genauso. Sicher genauso. Weißt du ja auch haargenau. Nee, ich glaube, sie will damit andeuten, dass ihr bester Freund nicht heterosexuell ist. Ja, okay, ja, das weiß ich nicht. Sie sieht schon attraktiv aus. Sie ist verrückt und krank im Kopf, aber attraktiv. Also bei der würde ich schon riskieren, als Vergewaltiger bezeichnet zu werden. Sagen wir aber so. Die Stimme nervt doch. Kommt man einfach noch von außen Kommentare. Also ich wohne hier mit zwei Typen zusammen. Ja, wir sind alle befreundet und ich habe schon öfter lesen müssen, dass ich ja von den Jungs geteilt werde. So nach dem Motto, ich bin hier einfach nur ein schickes Accessoire, was in der Ecke sitzt und bestiegen wird oder so, wenn denen mal danach ist. Ich habe öfters lesen müssen. Okay, das kann man jetzt mal so sagen, aber glauben musste das auch keiner. Und dann musst du aber auch noch bei dem Lesen das Gefühl haben, dass die Leute glauben, dass du nur zum Besteigen da bist. Die Idee ist ja auch noch, dass sie nicht checkt, wenn sie die Rollen tauscht, dass Leute genauso über einen Kerl in so einer Dreier-WG mit zwei Mädels reden würden. Ja, das ist ja dann auch wieder schlecht für die Mädels. Ja, das ist, du denkst aber auch gleich die da und so. Ne? Gerade als Frau ist es dann tatsächlich nach wie vor so, dass man dann erstmal von sehr, sehr vielen Leuten darauf irgendwie runtergebrochen wird, ob sie potenziell mit einem schlafen würden oder nicht. Und ich denke mir immer, wie wahnsinnig anstrengend muss es sein, als Mann, wenn du Frauen immer erstmal danach beurteilen musst, ob du sie jetzt geil findest. Warum mussten die da so schneiden? Musst, auf jeden Fall. Das, wenn du immer erstmal diesen Filter drüber legen musst und erstmal mit deinem Penis darüber reden möchtest, ob du die Alte jetzt bumsen möchtest, bevor du mit dem Penis darüber reden. Ja, ja, ich gehe in die Bar, so drei Drinks bitte. Einen für mich, einen für meinen Penis und für die Frau da. Ja, wir reden mal darüber, so zu dritt. Ja, und als ob Frauen das nicht genauso machen. Es gibt auch Frauen, die merken, dass ein Mann verheiratet ist und auf Flirterei reagiert und dann abhauen. Ja, also... So, das ist furchtbar. Warum hat die Tante einen Job mit so einer Reichweite, wenn sie offensichtlich eigentlich eher noch mal in der Mittelstufe irgendwie von der sozialen Entwicklung sein soll. Und der fand es auch ganz toll, ganz wichtig, dass ich noch Jungfrau war. So nach dem Motto, hey, kein anderer hatte die vor mir und so. Und ich habe mir die jetzt gesaved und das ist ein gutes Mädchen. Es geht darum, dass du keine Geschlechtskrankheiten hast, du Tunte, Alter. Behindert einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwelche Leute das besonders toll finden, aber... Naja, scheint ja auch nicht, scheint ja ein Mann gewesen zu sein, an dem sie durchaus interessiert war, im Gegensatz zu ihrem. Ja, und ist es ja wohl auch so, dass Männer genauso irgendwie ein erstes Mal haben. Ich meine, es ist doch nicht, das ist halt eine Erfahrung. Hm? Ist doch, als wenn nur Frauen. Ich glaube das durchaus, dass da irgendwelche Schovi-Hainis da irgendwie sind, aber das ist dann wieder, das war der ihr. Ja, aber dann hast du dir die Falschen ausgesucht, sorry. Ja, genau, das war der, mit dem sie was anfangen wollte und hier die ganzen anderen Hainis, mit denen sie sich da zerstritten hat. So. Ja, und die waren bestimmt nicht von der Sorte, aber. Und vor allem wird ja immer extrapoliert auf die gesamte männliche Bevölkerung. Es ist ja nie so, es war eine Einzelperson, die sich vielleicht scheiße verhalten hat oder die irgendwie blöd war. Es ist dann immer automatisch Teil des Geschlechts. Ja. Anderen mehr haben und so. Und dann hast du diese ganzen Doppelmoral-Themen, so zum einen. Lass dir nur so unterhalten, ich finde das andere Zeitzeit erklärt uns jetzt die ganzen Doppelmoral-Themen. Oh, André Steinzeit. Warum wir Feminismus brauchen, wegen den ganzen Doppelmoral-Themen. Slut-Shaming, dass eine Frau irgendwie als unrein oder verbraucht und sowas angesehen wird, wenn sie mit vielen Männern schläft. Come on, get over it! Aber wenn ein Mann das macht, dann ist das wieder vollkommen was anderes. Wer sagt das? Wer sagt das? Der Teilzeit, der soll mal ins Laufhaus gehen und sich eine 40 plus Jahre alte Frau anschauen und dann soll er mir nochmal sagen, dass sie nicht verbraucht ist. Mein Problem mit dem Gefühl, das ist immer mehr böse gemeint. Eine Bekannte von mir, die ist prostituiert. Sie hat eine Tochter großgezogen und alles und so, aber sie hat ein Familienleben bekommen später irgendwann, als er dann in dem Job nicht mehr aktiv war. Aber das, keine Ahnung, das ist einfach nur so dummes Geschwätz. Teilzeit, Mann. Keine Ahnung. Teilzeit-Gehirnbenutzer, Mann. Weißt du? Wieso bekommen diese Leute eine Plattform? Warum? Mann, naja, sie finden auch mal Leute, die ihr Gelaber gut finden. Das ist ja das Problem. Aber ich meine, es gibt ja wieder zwei Aspekte. Man kann ja wieder immer biologisch argumentieren. Ich meine, da will ich jetzt nicht wieder tiefer einsteigen. Aber die Idee ist ja auch ganz allgemein gesagt, ich glaube, selbst ein Mann, der irgendwie mit 50 plus Frauen irgendwie geschlafen hat und das damit rumprahlt, wird, glaube ich, auch nicht unbedingt die beste die beste Meinung über sich hören. Weil ich glaube, generell ist jemand, der sehr promiskuitiv ist, immer mit damit verbunden, dass jemand auch einfach ein Krankheitsherd ist, zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, generell nicht so gut behaftet. Ja, eben. Ja, jetzt läuft nicht mehr. Hurra! Yeah. Ja. Das mit dem nicht so gut behaftet, das Ding ist halt auch, dass du als Frau ist es halt auch so, wenn du jetzt mit ziemlich vielen Kerlen schläfst, dann spricht es nicht unbedingt für die genetische Auswahl, die du im Unterbewusstsein getroffen hast, mit dem du, also mit welchen Personen du Nachwuchs erzeugen möchtest. Also es hat auch einen evolutionsbiologischen Aspekt, dass du wortwörtlich dieses Slut-Shaming, das für einen Mann, der hat so 20 Kalorien, die er so verheizt, wenn er dir einen Braten in die Röhre schiebt und du bist so 9 Monate irgendwie, hast das Kind wird größer, muss gebären und alles, bist danach noch vom Stillen geschwächt und so. Also in Sachen Überlebensfähigkeit in der wilden Natur ist es halt nicht unbedingt förderlich, absolut promiskuitiv zu sein. Wobei so eine gewisse Promiskuitivität gut ist, weil du damit den Genpool aufwerten tust und die Möglichkeit, deine Gene weiterzugeben, aufwerten tust. Aber ja, Der Punkt ist einfach, wenn man dieses biologische Argument machen will oder das evolutionsbiologische Argument, dass es halt Männer und Frauen oder Männchen und Weibchen generell, gerade bei Säugetieren, haben unterschiedliche Reproduktionsstrategien. Und wie du schon gesagt hast, Frauen haben das viel größere Risiko, wenn sie schwanger werden, dann müssen sie für die nächsten 9 Monate irgendwie versorgt werden oder müssen irgendwie Unterstützung bekommen, weil sie nicht für sich selbst sorgen könnten. Und wir müssen einfach eine viel genauere Auswahl darüber treffen, ob ein Partner potenziell gut ist. Deswegen sind sie da eher vorsichtig und suchen sich nicht einfach jeden Dahergelaufenen aus, sondern haben quasi Verhaltensweisen über die Jahrtausende entwickelt, um zu sagen, okay, dieser Mann ist ein guter Vater, guter Versorger, hat gute Gene. Männer haben zwar auch so eine Neigung zu sowas, dass sie sich auch eher gute Gene, Anführungszeichen, aussuchen, was dann zum Beispiel über Schönheit, Attraktivität, über die, Körperform zum Beispiel dargestellt wird. Aber sie haben nicht so eine große Neigung dazu wie Frauen, weil sie können einfach sagen, okay, wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe und die Frau wird schwanger, wenn ich keine Verpflichtung habe, und das gab es gerade in der vorgesellschaftlichen Kultur nicht, dann gehe ich einfach zum Nächsten. Ich habe ja kein Risiko dabei. Deswegen haben sie aber völlig verschiedene Strategien entwickelt, wie die Partnersuche aussieht. Und man kann jetzt darüber streiten, wie viel Einfluss das heutzutage noch hat, aber man kann es nicht verneinen, dass es einen Einfluss darauf hat, wie Frauen gesehen werden, die sehr promiskuitiv sich verhalten, und wie Männer gesehen werden, die sehr promiskuitiv verhalten. Und das will bei diesen Leuten einfach nicht in die Köpfe rein, dass es da eine biologische Ursache für gibt, warum wir Männer und Frauen einfach anders betrachten. Ja, und Bodyshaming wird ja von Mädchen gerade. Solche Leute wie Elliot Roger sind Nachweise dazu, dass Männer auch unter Leistungsdruck stehen. Zumindestens, wenn es nicht von außen kommt, von anderen Leuten, so hier hast du schon Sex gehabt, dann einfach aus einem selbst heraus. Natürlich war bei ihm auch noch diese Stufe von Narzissmus mit drin, aber die Idee ist ja trotzdem, dass er mit niemandem irgendwie was starten konnte, und das hat bestimmt dazu beigetragen, zu seinem Narzissmus. Also, das ist nicht eine einseitige Straße. Also, es basiert hier alles auf der Theorie, dass Männer vom Mars sind und Frauen von der Venus. Das sind einfach so total verschiedene Wesen und haben nichts gemeinsam, überhaupt nichts, gar nicht vorher über Millionen Jahre koexistiert, gar nicht, nix. Deswegen sehr oft betrieben, um sich mal kurz einwerfen, weil der zynische Otaku das gerade sagt, wegen dieser biologischen Erklärung, der biologischen Sichtweise. Ja, das sind natürlich alles nur statistische Sachen. Das ist keine Aussage, die ich über Individuen treffen kann. Ich kann mich keine Frau angucken, kann mir keinen Mann angucken, kann sagen, okay, weil du Mann bist, weil du Frau bist, deswegen wirst du dich so und so verhalten. Aber es gibt natürlich einen allgemeinen Trend. Und der spiegelt sich eben auch in der gesellschaftlichen Betrachtungsweise, in der kulturellen Betrachtungsweise der Geschlechter wieder. Das ist wirklich, auf dieser Ebene muss man auch bleiben. Man kann davon jetzt nicht auf eine Einzelperson schließen. Das ist ganz wichtig, da will ich nochmal darauf hinweisen. Und ich dann auch noch was dazu. Ich habe nämlich im Biologie-Leistungskurs dann auch diese Methode nachzudenken beigebracht bekommen. Und da hieß es auch immer, stell dir einfach vor, es sind erste Höhlenmenschen, ja? Und wie würden sie sich verhalten? Und was wäre so das Verhalten von denen? Das ist in keiner Weise Anwendungsbereich für jetzt so oder für alle Leute. Es ist einfach nur ein Mechanismus, und warum er ausgearbeitet werden würde und wo die Vorteile sind, evolutionsbiologisch gesprochen. Das soll auf der Ebene bleiben. Stellen, um selbst von dem männlichen Geschlecht als besser wahrgenommen zu werden. Also bei mir ist das schon so, ich glaube schon seit der Jugend, ich war immer ein bisschen anders, so von meinem Aussehen her, und da hatte ich noch gar keine Liebe gehabt, so mit, egal Mann, Frau, noch nie Liebe gehabt, und war schon, ach, Schlampe, Nutte, Hure, beschimpft, obwohl ich noch gar keinen Sex hatte. Und es ist ja auch alles in Ordnung, wenn sich eine Frau oder ein Mädchen freiwillig und nach einem gewissen Nachdenkprozess aktiv dafür entscheidet, ja, offener mit ihren Reiz umzugehen. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Es war Sommer hier in Berlin und ich bin mit einem kurzen Kleidchen rausgegangen und hohen Schuhen tagsüber. Ich bin da gelaufen und wirklich alle 20 Meter hat einer gepfiffen, mir was nachgerufen. Alte Typen, ja, die mein Vater sein könnten, mein Opa sein könnten. Einfach wirklich tatsächlich sexuelle Belästigung auf offener Straße, die aber ja anscheinend gesellschaftlich akzeptiert wird. Wenn ich irgendeine Männertruppe sehe. Stopp. Ist das jetzt, sexuelle Belästigung? Sind wir an dem Punkt angekommen? Sexuelle Belästigung, die scheinbar akzeptiert wird. Also, sexuelle Belästigungspanda. Oh Mann. Die Leute sind doch auf den Kopf gefallen. Und nochmal ganz kurz, weil gerade Gina Lisa wieder zu sehen war. Also ich will mich jetzt nicht irgendwie negativ über die Dame äußern, aber was sie so von sich gibt, wirkt schon sehr infantil, oder? Also ja. Wirkt nicht so, als wenn sie die hellste wäre. Die Gina Lisa, die hat so noch nicht mal Liebe gehabt. Die Gina Lisa hat so einen extrinsischen, so ein Habit, wo alles, was in ihrem Leben schlecht läuft, irgendwie von außen kommt. Das hat es ja auch in ihren Staffeln von Germany's Next irgendwas. Da hat man das auch gemerkt, dass sie sozusagen eher die Schuld bei anderen sucht, wie bei sich selber. Die gute Frau hat eine Charakterschwäche und sie hat ein Aufmerksamkeitsbedürfnis. Deswegen erzählt sie Lügengeschichten über irgendwelche Leute, dass sie irgendwo vergewaltigt worden ist und wird dann auch noch verurteilt, weil sie Scheiße erzählt hat. Also ich möchte mich zu ihr negativ äußern. Also okay. Yeah. Ja. Ja, nein. Dann weiß ich schon, okay, entweder ich wechsle die Straßenseite, aber das hilft meistens auch nicht. Du musst umhüllt sein, am besten du siehst aus wie ein Footballspieler von außen, musst dein Blick auf jeden Fall auf den Boden gesenkt sein. Du bist aber schon sehr islamophob, oder? Das ist einfach so, alle Muslime sind Footballspielerinnen, so NFL-Professionals. Ja, klar, man natürlich. Muss verhüllt sein, okay. Mhm. Ja, muss verhüllt sein. Den ganzen Kram kaufe ich auch nicht so richtig, aber gleich erzählt. Nein, damit bloß keiner erkennt, dass du überhaupt eine Frau bist, die überhaupt alleine auf der Straße. Ja, keine sexuellen Reize und nicht auf die Straße gehen ohne einen männlichen Begleiter. Exakt. Das ist wohlgemerkt das, was passiert, wenn sie jemand anspricht, den sie natürlich nicht attraktiv findet. Und der das dann nicht reilt, dass sie nichts von ihm wissen will. Ja. Ach, die soll nach Saudi-Arabien auswandern, ohne Spaß. Dann hat sie ihre Ruhe auf jeden Fall. Schon, dann schon ein paar Mal erlebt haben, ja. Aber immer mit homosexuellen Männern, ne? dass die irgendwie einen anlabern und es nicht reihen, dass man kein Interesse an ihnen hat. Ich stelle mir das auch schwierig vor. Woher wissen die, wenn die mit Burkas Football spielen, denn wo der Ball ist? Das ist, macht die Erfahrung. Was ich schon wirklich schlimm finde, wenn man sich als Frau einfach figurbetont anziehen möchte und dann rausgeht, also Männer machen einem das dann halt madig, so irgendwie. Männer machen das dir kaputt, dass du dich so anziehen kannst, wie du möchtest. Dir. Ja, Frauen machen das anderen Frauen nicht kaputt, indem sie andere Frauen deshalb angaffen oder kritisieren. So, was hast du denn da an? Sie ist voll schlampig oder so. Sie gehört halt auch zu einem kleinen Prozentsatz von Frauen, die damit ein Problem haben. Also ich kenne genug Frauen, die das durchaus schätzen, wenn Leute kommentieren oder wenn sie Kommentare, Komplimente kriegen. Also das ist auch wieder, sie spricht da aus ihrer eigenen Verletztheit über ein Thema, für das sie gar keine Autorität besitzt. Ja, das wird aber wahrscheinlich auch wieder so ein Ding sein, dass irgendwelche Leute sie anquatschen und die sie für unwürdig hält und sich deswegen halt eben wieder denkt, dass es persönlich gegen sie irgendwie geht, so nach dem Motto, das müssen die doch reihen, dass sie unter meiner Würde sind oder so. Ach, die soll warten, bis sie Richtung 40 geht. Und ja, und woher weiß sie das denn? Aber weil das ist doch auch wieder die Frage, diese ganzen super toleranten Leute wissen dann schon, auf der Straße, wenn sie jemand anspricht, wissen sie schon, dass sie nichts mit dem zu tun haben wollen. Woran merken die das denn dann? Haben die einen Detektor, mit dem sie sehen, ob er eine schwarze Seele hat oder was? Ja, ja, oder entscheiden die das am Ende nach optischen, oh Gott, optischen Gesichtspunkten? Ich komme aus dem Sport- und Fitnessbereich und mir ist hier aufgefallen, dass sehr, sehr viele Frauen Fitnessstudios meiden, in denen ein hoher Männeranteil vertreten ist. Sorry. Sehr gut angehalten, Chris. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren auf das, was er sagt, weil ich seine Sexism. Also ich fand es im Fitnessstudio immer nervig, wenn Frauen vollgeschminkt irgendwie auf dem Laufband stehen. Dann dachte ich mir so, warum bist du hier? Du also machst Sport. In denen hauptsächlich die Männer trainieren. Denn bei gewissen Übungen wie den Kniebeugen, den Kreuzheben, kommen einfach ja, Körperteile ja, prägnant zum Vorschein und da fallen. Das Sexismus. Sogenannte Körperteile kommen zum Vorschein. Beim auf die Knie gehen, das ist nicht okay, weil Leute sich was denken könnten. Oh nein. Ja, und deswegen brauchen wir Feminismus. Damit Frauen nicht. Damit Frauen segregiert werden von Männern, wenn es um Fitnessstudios geht. Ja, super. Segregation. Ja, die Blicke der Männer drauf. Und als Frau ja, kann man sich dann nicht wirklich auf sein Training konzentrieren, weil man halt immer. Vor allem hat als doch Frau auf sein Training. Also ich war jetzt noch nicht so oft in Fitnessstudios, aber in denen, die ich mir mal angeguckt habe, gab es eigentlich immer einen separaten Frauenbereich. Ist das nicht üblich, dass dann Frauen sich dahin zurückziehen können, wenn sie das Gefühl haben, okay, sie wollen nicht angeschaut werden von den lüsternen Blicken der Männer? Also ich war in einigen Fitnessstudios da und mir ist da kein Frauenbereich aufgefallen. Okay, gut, vielleicht bin ich auch falsch informiert, aber die ich kenne, da gab es zumindest einen kleineren Raum, der war abgetrennt und einen eigenen Frauenbereich. Dann wurde das ist ein eigener Gebetsraum. Das ist aber doch auch wieder die gleiche Nummer. Die tun wieder so, als würden da sonst, also die Männer sind alle Adonis und die armen Frauen werden taxiert. Und andersrum gucken die Frauen natürlich nie nach den Bodies der Männer und alle, ne, alle haben irgendwie Waschbrettbauch und was Frauen weiß ich. Ich bin doch völlig asexuell. Ich weiß das, ich war auch in meiner Zeit mal, ich habe das mal ausprobiert, aber das ist ja überhaupt nichts für mich, so viele Leute und viel zu stressig alles. Aber da kam ich mir auch komisch vor mit meinem Bäuchlein und meinen kleinen Oberarmen und so. Ja, klar, weil da stehen halt Leute rum, die machen das seit Jahren oder ständig. Und das ist wie mit allem. Es gibt in allem eine gewisse Konkurrenz und da liegt dann auch irgendwo das Leben drin, dass man sich entscheidet, bei der Konkurrenz will ich mitmachen und bei der halt nicht. Ja, ja. Hier ist auch noch ein Punkt. Wenn man sich schon so nicht sicher ist von dem, wie man aussieht, dann ist es schon okay, wenn man ins Fitnessstudio geht, weil man vielleicht so das vorzieht, als einfach allein zu sein, so wegen Motivation und so. Aber wenn man das dann macht, dann muss man sozusagen den Preis dafür zahlen und halt ja ein gutes Selbstbild haben und dann schon irgendwie nicht wirklich Probleme damit haben. Und was der Typ macht, der... Ich weiß nicht, hat er mit den Leuten mal geredet gehabt, so sie mal gefragt, fühlst du dich angestarrt und so? Oder ist das einfach wieder so eine anekdotische Evidenz? So, und denken, ja, ich bin Fitnesstrainer und komme aus dem Bereich und da ist auch Sexismus und dann müssen wir jetzt auch aufpassen und ja, Feminismus braucht man überall, ne? Ja, wir haben das ja gerade gehört, die Körperteile kommen dann da irgendwie raus und das ist natürlich Unterdrückung. Ja, der Hintern fällt raus. Beobachtet zu werden und das ist natürlich ein unschönes Gefühl, da... Für wen? Ja. Für dich oder für die Frau? Darüber hat er auf jeden Fall auch eigene Erfahrungen, wie das für Frauen ist. Also es ist doch immer... Ja. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, wenn ich die Löcher in die Wände bohre. Leute, die haben hier einfach einen Mansplainer eingebaut, okay? Gewisse Art und Weise benachteiligt und das ist äußerst schade, denn Das ist äußerst schade. In unserer Gesellschaft werden so viele Menschen substanziell benachteiligt. Ja, aber das ist schade. Das soll man mal erwähnen, das ist wirklich schade. Oh, wie schade. Das sollte nicht sein. Ist normal. Das heißt, allein wenn du schon von Weitem irgendeine Männertruppe siehst, musst du dir Gedanken machen. Gott, das Leben möchte ich nicht leben. Ich glaube nicht, dass ich auch nicht generell viele Gedanken über irgendwas mache. Wie vermeide ich jetzt irgendeine Konfrontation? Und vor allem, das erklärt aber auch, warum die keinen geraden Gedanken hinbringen, weil die ständig damit beschäftigt sind, wie kommt denn das an, was ich hier sage? Und dann kannst du nicht besonders komplex formulieren. Weil denen langweilig ist. Als ob der Schlägertrupp durch die Straßen ziehen oder so. Das ist, Nein, diese Ausländer hier, die kommen hier vorbei. Deutschland ist für Deutsche, okay? Fickt euch. Genau, nur weil ihn langweilig ist. Ja, nur weil ihn langweilig ist. Konfrontation, ja. Du kannst eine Straßenseite wechseln, aber die Konfrontation. Bringen hier ihre Lampenschirme mit, was soll denn der Scheiß? Scheiß Südländer. Darf ich Sie freundlich fragen, was Sie für ein Problem haben? Sie klingt sehr stark danach, dass sie eine Alternative für Deutschland sucht. Mir ist sehr, sehr oft auch passiert tatsächlich. Manchen passiert es auch voll oft, anderen überhaupt nicht. Und es hat dann tatsächlich nichts damit zu tun, wie man angezogen ist oder wie man aussieht oder wie man sich verhält, sondern ist anscheinend so ein bisschen random. Ist das nicht so? Das Video ist so ein bisschen random, würde ich jetzt mal so im Raum werfen. Ob Männer irgendwie auf mich stehen oder auf andere Frauen, ist irgendwie so ein bisschen random. So, hallo? Genau, es ist mal so, aber ich bin Chefredakteur von Ja, ich bin, und ich schreibe einfach drüber und behaupte irgendwas, passt schon. Das ist ja eher das Random, also von daher, who cares, ne? Ich würfel mir einen Beitrag, Broadly. Leute wirklich bis vor meiner Haustür verfolgen. Also ich steige aus der U-Bahn, Leute sprechen mich an, wollen mit mir reden, spät abends, ich müde. Oh Gott, das erinnert mich an dieses Video von der Frau, die so sagt, so, ich wache auf, triggered, gehe raus, geh wieder schlafen, triggered. Leute sprechen mich an, ich atme. Die Leute verfolgen mich vor meiner Haustür. Mein Körper macht Stoffwechsel. Sonne ist wieder untergegangen. Triggered. Schon Abend, der Nochen geht weiter und man merkt halt, der Typ fängt an, einem hinterher zu laufen. Mich immer nach einem Man merkt halt, der Typ fängt Was für eine Stadt lebt sie, wo Vergewaltiger sich solche Leute raussuchen? Das ist einfach so ein Markt, der schon sehr übersaturiert ist und Leute wegen solchen Leuten. Wissen ja auch alle, dass es in Berlin die besten Opfer gibt. Ja, wie war das? Bildet Banden, macht sie Platz? Ja. Okay. Stressigen Arbeitstag fragt, ob ich mit ihm einen Kaffee trinken gehen möchte und ich einfach oh ganz klar sage, es ist einfach kein Grund zu diskutieren. Ich muss dir den Grund nicht erzählen. Meistens wird aus einem Nein, ich habe einen Freund sowieso, ja, das ist doch egal. Das ist jetzt nein, heißt nein! Das ist doch gerade wieder Elevator Gate Reloaded. So, er fragt mich nach einem Kaffee um 4 Uhr morgens in der Bar und dann ist einfach komplett. Mikroaggressions, hallo, die sind überall, hallo, du. Das Verhalten gibt es doch auch in die andere Richtung, wo Frauen das nicht akzeptieren. Also keine Ahnung. Nee. Wo sie dann sagen, nee, ich will jetzt heute irgendwie tralala, ich habe einen Freund, kein Bock. Und dann sagst du das Mann, nee, habe ich jetzt keine Lust auf, mich einfach nur benutzen zu lassen. Also, geh weg. Oder beim Sex. Das ist eigentlich schon fast nicht zu, so, dass es nicht möglich ist, dass ein Mann keine Lust hat auf Sex. Die Frau, ja, die kann dir genau das sagen. Ja? Aber wenn der Mann das sagt, nein, wir machen das jetzt. Ich war mal an einem Silvestermorgen, stand ich mit einem Kumpel an der S-Bahn und wir sind nach Hause gefahren. Ich hatte noch Bier in der Hand und ein Sixer dastehen. Und dann kam eine Frau her und meinte so, hey, kann ich ein Bier haben? Und dann meinte ich, nee, will ich jetzt nicht geben. Und so, ja, komm, du kriegst auch einen Kuss. Dann meinte ich, nee, ich will dir kein Bier geben. Und dann meinte ich so, hä, was soll das? Warum kriege ich jetzt kein Bier? Und dann meinte ich, ich bin Alkoholiker, ich werde aggressiv, wenn ich nichts zum Saufen habe. Und jetzt verpiss dich. Aber dann meinte ich, kaum anzuticken, dass nur weil sie mit einem Kuss kein Bier bekommt oder was. Also weißt du, so, keine Ahnung. Nein. Ja, also das klingt jetzt sehr nach anekdotischer Evidenz, muss ich ganz sagen. Ja, das stimmt. War das denn ein Strohkorn? Strohperson. Ja. Ein netter Typ findet mich vielleicht süß und möchte mit mir reden und hat sich das jetzt getraut, sondern jemand hat überhört mein Nein und läuft mir hinterher und sowas macht mir wirklich Angst, auch immer noch Angst. Aber diese armen Menschen, das ist ja unfassbar. Man könnte so viel bei den Leuten durch philosophische Rasierer machen. So viel. Einfach die Idee, dass man, wenn etwas passiert, es nicht direkt auf sozusagen böse Absicht schieben braucht, sondern vielleicht darauf, dass die Leute es einfach nicht verstanden haben. Dass sie ja gesagt hat, dass die Leute das ja überhören, so als sei es ja schon beabsichtigt. So, sie sagt nein und sie machen trotzdem weiter. Das ist auch... Ich bin mir, je länger ich dir zuhöre, desto sicherer bin ich mir, dass Kollege doch trinkt. Ist auch mit 27 Jahren als Frau, die schon einiges gesehen und miterleben musste, noch Angst, weil man nie einschätzen kann, okay, es ist dunkel, es ist nachts, der ist mir bis vor meine Tür nachgelaufen, was passiert als nächstes? Yeah. Okay, Leute, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Okay? Die niemals passieren. Bei Halloween, da war ich, das war vor ganz, ganz vielen Jahren, da war ich, glaube irgendwie 14 oder 15. Ich war auf dem Weg nach Hause, schon so alles so schön mit Süßigkeiten und so, ne, und war verkleidet als Scream, diese da mit der Maske und dem Messer, ne. Bin einfach so rumgelaufen, es war schon dunkel. Vor mir läuft einfach eine Person und ich denke mir so, ey, cool, eine Person, wie schön. Und dann wird sie schneller und ich denke mir so, cool, dann kann ich ja auch irgendwie auch schneller laufen, dann ist es nicht so awkward mit der Distanz. Dann bleibt sie stehen, dreht sich um zu mir und sagt, hier Junge, ich gebe dir Kaugummi, bitte, bitte folgt mir nicht, okay, das ist creepy. So. Ja, das ist also so. Ich denke mir so, ey, cool, Kaugummi. Süßes, sonst gibt's Saures. Nein. Ich wohne da, ich muss da hin. Was heißt, ich soll stehen bleiben? Meine Eltern warten. Deswegen brauchst du Feminismus. Ja, eindeutig. Ich kenne mindestens 6 Frauen, die vergewaltigt worden sind. Und das wurde mal so nebenbei daher gesagt. So, okay, vergewaltigt. Deswegen brauchst du Feminismus. Vergewaltigt. Du kennst Leute, die vergewaltigt sind und du hast nicht dafür gesorgt, dass die Vergewaltiger irgendwie wirklich vor Gericht kamen oder irgendwie dann verhaftet wurden oder so. Ja, die lässt das Patriarchat auch eh gleich wieder gehen. Ja, die kriegen dann Klaps auf den Bauch und dann, weißt du. Ja. Wurde digital vergewaltigt. Sie hat Freundschaftsanfragen bekommen von Leuten, von denen sie nicht wollte. Ja, genau. Es war keine sentimentale, ruhige Minute oder so, sondern das war einfach so, ja, shit happens. So war das. Ja, oder waren das vielleicht deine komischen Freunde aus Berlin, die irgendwie zeigen wollten, was für krasse, geile Survivor sie sind. Lebt die eigentlich irgendwo in Indien, oder? Und die Frage ist ja auch, ob sie das jetzt nur als Vergewaltigung quasi wieder interpretiert, ja, oder ob die Damen, die davon betroffen waren, oder Herren, hat sie ja letztlich, glaube ich, gesagt, ob die das selber auch so wahrgenommen haben oder ob das einfach so war, ja gut, okay, war ich besoffen und hatten Sex, war vielleicht nicht so optimal, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ist halt passiert. Und sie hat da die Interpretation, ja, das muss eine Vergewaltigung gewesen sein, weil Frau war betrunken und dann kann es natürlich keine Zustimmung geben. Das ist natürlich automatisch Vergewaltigung. So ist es. Hallo Stapel. Hallo. Hi. Ja, weil es wird immer von der Frau eingebläut, dass es natürlich ihre Schuld ist, wenn sowas passiert. Wenn du persönlich sexuell erregt wirst, weil du eine Frauenbrust siehst, ist das dein Problem. Nicht das Problem der Frau, die entschieden hat, jetzt offen oben ohne am Strand rumzulaufen. So. Das ist überhaupt kein Problem. Also Problem ist es ehrlich gesagt nicht. Aber wo ist das Problem? Das ist dein Problem. So, wenn du morgens aus dem Bett aufstehst, weil du Beine hast, dann ist es nicht das Problem von dem, der keine Beine hat. Das ist dein Problem. Ja. Aber wenn du Hunger hast, was essen willst, ist dein Problem. Ja, es ist nicht das Problem von den Leuten, die keine Essen haben. Das ist dein Problem. Also ich muss sagen, die Argumente werden wohl gegen Ende immer besser. So wie es jeder Typ in jedem Schwimmbad machen kann. Es sind nur Körperteile. Hört auf, so beschränkt zu denken. Und da fängt es ja schon mal an, dass wir uns einfach für Männer... sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ja, es ist nicht einfach nur Körperteile. Das ist, ist das Körperrelativismus oder was? Okay, Leute. Sorry, aber ganz ehrlich, es gibt einfach Regionen am menschlichen Körper, die unterschiedliche Bedeutung haben, aus verschiedensten Gründen. Und zu behaupten, das sind einfach nur... Also, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist halt das erste Erinnerung, die ich an meine Mutter habe, ist die Brust, mit der sie mich gefüttert hat. Natürlich ist das was Besonderes. Ja. Mann. Hier ist halt das Ding, ja. Der Typ macht sein eigenes Argument kaputt, indem er sagt, dass es ja nur Körperteile sind. Das ist genau dasselbe Ding, wird ja auch dann mit Videospielen gemacht. Das sind ja nur Videospiele, ja. Die kann man ja mal zensieren. Nur mein Argument ist dann... Kann ich doch sagen, lass mich doch 5 Stunden die Brust von der anlotschen. Stimmt, das hat ja keine Bedeutung. Das ist doch wie jedes andere Körperteil. Ja, eben. Ja, es ist nur ein Körperteil. Warum soll ich das dann kontrollieren? Es ist nur ein Körperteil. Genau, ob ich hier jetzt die Hand schüttel oder die Brust genau dasselbe auch mit Zensur. Also, wenn es doch nur Werbung ist, ja, warum sie dann wegnehmen? Ja, also das ist ja nur ein Körperteil, aber die Frau fühlt sich dann nicht komfortabel, wie wir von dem Fitnesstrainer gelernt haben. Ach so. Also das ist ja schon wichtig, dass die Frau sich nicht wohl dabei fühlt. Genau. Schrödingers Kette. Und dann was die Feministen. Dann ist dann unser Problem. Die Bewegung für Wohlbefinden. Außer natürlich, dass diese ganzen Leute alle ein schönes Leben hatten und dann haben sie Feminismus und dann haben sie plötzlich jemanden gefunden. Solchen Ebenen beeinflussen lassen, dass wir, weil wir nicht belästigt werden wollen, uns anders anziehen, obwohl es ja eigentlich nicht unser Fehler ist, sondern der von den Männern. Und dann boah, ich wette mit dir, die Schlampe ist nackig unter ihren Kleidern. Wenn ich nicht ins Gefängnis will, dann bringe ich auch keine Menschen um. Das ist ja unglaublich, dass ich da gezwungen werde, mein Verhalten anzupassen und dass da irgendwie das Konsequenzen haben könnte. Das ist echt, also, unglaublich. Also ich hab, wenn ich in einen Supermarkt reingehe, also die Leute, die danach gucken, dass niemand klaut, die folgen mir auch sehr gerne, weil ich jemand bin, der ich habe zwar auch Kleider, die normal sind, aber ich trage halt Kleider auch bis hier ein Loch im T-Shirt ist. Und wenn ich in einem Laden rumlaufe, dann folgen mir halt auch Leute. Wenn mich das wirklich stören würde, dann könnte ich mir auch einfach neuere Kleider anziehen. Also weißt du, keine Ahnung. Kleider machen Leute. Ja. Es wird einem vorgeworfen, das sind doch so banale, triviale Dinge, wie... Ja. Du sagst es. Okay, Moment. Ist das wirklich ein Vorwurf zu sagen, dass etwas banal und trivial ist? Das ist kein Vorwurf. Sie hat das Video auf den Punkt gebracht. Kannst du dich daran aufregen? Aber da fängt's doch an. Nee, hört's auf. In den Kleinigkeiten im Alltag. Und das ist dann halt aber überall in der Gesellschaft wiederzufinden, in der Politik. Wert in der erwachsen. Handelsform. Überall, ohne Ausnahme, ist es wiederzufinden. Das ist, ja, was wir gerade gesagt haben, ist in der Politik auch wiederzufinden. Überall. Da, genau, immer wenn die Leute in der Politik die Übung machen, dann im Bundestag, wenn die ihren Heimtrainer da mitbringen und dann anfangen, Übungen zu machen und dann guckt jeder hin, das ist ja purer Sexismus, also wirklich. Oder wenn die Männer lila tragen im Bundestag. Genau. Im Alltag. Und was mir gerade in letzter Zeit wieder häufig auffällt und mir wirklich so aufstößt, ist, immer wenn irgendwie eine Vergewaltigungsgeschichte publik wird, dann wird Frauen... dann wird Frauen in jeden Medien geglaubt und hinterher stellt sich heraus, dass es nicht stimmt. Ich möchte auch mal wirklich auf diesen Sprachgebrauch hinweisen, weil es mir wirklich andauernd auffällt. Es ist das Wort immer oder nur, also wird immer mit Absolutismen geredet. Es gibt niemals irgendeine Grauzone. Es ist immer nur so. Ja, gut, manchmal gibt es auch so ein paar schwammige Wörter. Ne? Aber ja, klar. Das aber es ist wirklich in Deutschland auf jeden Fall nicht so gut wie die aus dem englischsprachigen Raum. Die können das mit den Wiesel-Wörtern auf jeden Fall ein bisschen besser. Klar, aber prinzipiell vorgeworfen, dass die Geschichte nur erfunden sei. Man muss gar nichts darüber wissen, aber es wird schon davon angenommen, die ist eh erfunden. Nee, ihr denkt euch den ganzen Scheiß immer aus und was da ist, irgendwie passiert ist und hinterher stellt sich immer heraus, dass es Quatsch ist. Und die ganzen Sachen, die wirklich irgendwie stimmen, sind von Leuten, die das nicht groß in Medien breittreten. Finden sowas ja immer. Man tut so, als würden Vergewaltigungen überhaupt nicht passieren. Natürlich nur, wenn der Täter ein weißer Mann sein soll, weil weiße Männer sowas nicht machen. Wenn er dann aber Muslim ist, dann ist das wieder was anderes. Dann hat die Frau wahrscheinlich recht. Aber Frauen generell unter diesem Verdacht zu Nee, die andere Teilzeit. Das ist der Grund, warum die Leute das noch mehr aufregt, wenn das Ausländer sind, ist halt eben der, dass die Leute halt eben nicht in dieser Gesellschaft hier leben normalerweise. Ja, das ist auch völlig schizophren zu behaupten. Das kann man auch runterbrechen auf Fußball-Hooligans oder so. Da kannst du auch sagen, so, dass einer aus einer anderen Stadt gekommen und prügelt sich hier irgendwie in unserer Stadt. Warum prügelt er sich hier? Das riecht die Leute auch mehr auf, als wenn sich einer prügelt aus der Stadt. Das ist vollkommen normal. Wenn Leute einfach irgendwo fremd sind und sich daneben benehmen, dann ist das einfach immer noch schlimmer, als wenn sich jemand von deiner eigenen Gruppe da irgendwie... Typische In-Group-Out-Group-Denkweise, also Tribalismus, ja. So, man hat so seinen eigenen Kreis und natürlich werden Außenstehende immer erstmal als ein Fremdkörper wahrgenommen und das ist ja jetzt auch, ist keine Rechtfertigung, aber es ist auch eine menschliche Verhaltensweise, die für uns einfach so einprogrammiert ist. Leute, das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass Muslime aus einem Kulturkreis kommen, in den Frauen weniger geschätzt sind und deshalb es häufiger zu sowas kommt, dass Frauen ja, okay, sie zu begrapschen. Das Köln ist ja ganz normal stattgefunden mit dem Silvester-Ding. Das ist ja vor allem auch ist. Auf der einen Seite zu behaupten, unser Sexismus sei ein gesellschaftliches Konstrukt, aber das beim Islam zu verneinen oder bei den islamischen Männern, da ist es auf keinen Fall die Kultur, die auf sie eingewirkt hat. Aber bei uns ist das alles kulturell. Die sind einfach nur Männer gewesen halt eben, ne, die Leute da. Männlichkeit ist das Problem. Ja, genau. Toxisch. Denn das ist absolut widerlich und bringt auch wieder dieses Chauvinistische mit sich. Frauen generell nicht ernst zu nehmen und sie wollen den Männern ja angeblich nur schaden. Also es gibt ja grundlegend auch immer das Problem irgendwie, dass Feminismus missverstanden wird, als was nur Frauen gehört und dass Gleichberechtigung was ist, was nur Frauen hilft, dass Sexismus was ist, was immer Frauen brüllen. Ja, wie kommen die Leute da wohl drauf? Ja. Haben sie vielleicht Broadly gelesen? Also wenn wir jetzt gleich... Kennt ihr euch aus mit Feminismus? Also wenn wir uns jetzt um Gleichberechtigung kümmern würden, würde das nur Männern helfen. Also um Gleichberechtigung, nicht um irgendwie so ein Kappes, was ihr da von euch gibt. Ja. Um Männer niedrig zu halten, aber Tatsache ist, dass das Gender-Klischee ist, dass Sexismus, dass es allen Geschlechtern schadet. Männer sind mit einem ganz anderen Problem konfrontiert, und zwar das, von denen ja diese Hypermännlichkeit teilweise erwartet wird. Also auch dieses typische Rollenbild und was vom Mann erwartet wird, was ein Mann in dieser Welt sein muss, ist etwas, womit sich einfach nicht jeder Mann anfreunden kann und womit sich nicht jeder Mann anfreunden sollte. Und sich nicht jeder Mann anfreunden muss. Ja. So einfach ist es. Punkt. Ja, auch an der Stelle würde ich wieder sagen, frag mal deine coolen Freunde da, mit denen du nicht zerstritten hast, weil die mehr von dir wollten. Ja, wisst ihr was, man kann einfach das Konzept... Männlichkeitsklischee ist und wer da das Problem ist. Man kann einfach alle diese Vorschläge und die Weltanschauung, die diese Leute haben, nehmen und dann schauen und fragen, wie sich denn die Eltern, also sozusagen die Macher von solchen Leuten, ja, erst so im körperlichen Sinne, überhaupt getroffen haben. Ich glaube nicht, dass sich die Eltern so getroffen haben über Microaggressions und ja, nicht diese Frau ansprechen und Feminismus treibt Leute auseinander, das bringt Leute nicht zusammen. Naja, damals ging es ja auch noch darum, einen Partner für längere Zeit zu finden. Heute mit dem allgemeinen Auflösen der Familie ist ja auch das nicht mehr so wichtig. Weißt du, man weiß ja, wenn es dann nicht passt, dann verpisst man sich halt. Also es wird diesem Ganzen eine Relevanz oder ist dem Ganzen genommen worden dadurch. Und ich glaube, dadurch wird halt auch das irgendwie, das ganze Gefüge wird zerstört werden, weil, wie irgendjemand gesagt hat, es ist halt schon ein bisschen länger so, dieser Konkurrenzkampf zwischen Männern und Frauen, das ist halt schon immer ein Antrieb hier des menschlichen Lebens gewesen. Und wenn wir an solchen Stellschrauben drehen, kann keiner sagen, was passieren wird. Ja. Vor allem mutwillig und wieder besseres Wissen. Aggressivität erwartet wird, weil von denen Stärke erwartet wird, weil von denen irgendwie eine Art von Emotionslosigkeit erwartet wird. Also ich meine, das darf man auch nicht unterschätzen, dass halt so Männer immer so als Pussys bezeichnet werden, also als Frauen, wenn sie halt irgendwie weinen, wenn sie... Moment, stopp. Das Wort heißt Pusillanimous und steht für Feigling. Also bitte. Sprachwissenschaft ist ein schwieriges Ding, aber ein Wort nachzuschauen ist nicht schwer, ja, das ist... Aber das sollte auch wohl noch drin sein. Diese Einschränkung, die eben gerade schon wieder gemacht wurde, mit dieser Hypermaskulinität und so weiter, wo dann gesagt wurde, ja, das sind Rollenbilder, die können Männer auch schaden und Männer müssen das nicht verfolgen oder dieses Rollenbild einnehmen und sie sollten das auch nicht. Also bei Frauen wird dann wieder gesagt, okay, alles, was die Frau macht, ist feministisch und sie kann jede Rolle einnehmen, die sie möchte. Aber beim Mann gibt es natürlich diese Zone, die er nicht betreten sollte, weil er dann natürlich wieder diese gefährlichen Rollenbilder entwickelt. Naja, nicht ganz. Ich würde dir da teilweise zustimmen, aber andernfalls würde ich schon sagen, dass es auch eine andere Sichtweise dazu gibt, nämlich dass Feministen ist schon, da ist schon eine gewisse Konsistenz drin. Ja? Die beschweren sich darüber, dass das System so gegen sie gezinkt ist und dass es auch Probleme gegenüber Männern gibt. Und deshalb ist das dann das Argument, dass Leute dann Feministen immer rausbringen mit, ja, wir sind ja für beide da. Das Problem ist, und da hast du auch ist, dass sie einfach hoffen, das, was sie für die eine Seite sagen, die andere genauso anzuwenden. Ja? Die bringen allerlei Verbesserungsvorschläge, aber sie können sie nicht implementieren, weil sie dann meiner Meinung nach dann einfach nichts mehr hätten, worüber sie sich aufregen können. Und das ist dann halt nicht das, was sie wollen. Weißt du? Ja. Zeigen, wenn sie was nicht machen wollen, was als besonders männlich angesehen wird, was aber auch schon wieder eigentlich gegen Frauen sexistisch ist. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, Männer sind auch nur Menschen und die dürfen... Oh, ja, vielen Dank für diese Erkenntnis. Wir hatten schon gedacht, das wäre anders. Haben wir auch gerade wieder gehört. Ne? Das Problem ist natürlich trotzdem immer noch, dass es gegen Frauen sexistisch ist, wenn die Männer dann ein Problem haben. Ja. Natürlich. Wir dürfen auch mal heulen und es ist halt nicht in Ordnung, zu Männern zu sagen, wenn sie heulen, du bist wie ein Mädchen, du weinst wie ein Mädchen, du wirst... Ich sag nur Male Tears und so weiter. Ne? Das ist mit Sicherheit auch aus der männlichen Sphäre gekommen, dieses Meme. Ne? Sich darüber lustig zu machen, dass ja nicht mal unbedingt Männerrechtler, aber nur Männer, die sich überhaupt in diese Debatte eingliedern wollen und dann Kritik üben, dass die dann halt schnell als die weinerlichen Typen dargestellt werden, die sich ja nur beschweren wollen und den Frauen ihre Errungenschaften wegnehmen möchten. Ja, die wollen sich nur beschweren, während im Westen die größte Gefahr für einen Mann zu sterben Selbstmord ist. Die beschweren sich nur, das sind alles kein Hand und Fuß. Das ist alles weinerlich. Weißt du. Einfach aufhören zu heulen, ne? Einfach machen und gut ist. Ja, ein weiterer Punkt ist halt auch, dass Männer schon so eine gewisse Form von Mann-zu-Mann-Intimität besitzen. Das ist mit Freunden, die man so hat, mit männlichen Freunden, denen man ja auch dann erzählt, was für Probleme gibt und so. Das haben Männer. Das Ding ist einfach nur, sie hat die Erfahrung nicht gemacht. Sie hat keine Ahnung und fehlt und hat nicht mal die Fantasie, ja, dann anzunehmen, dass Männer vielleicht auch genauso ähnliche Probleme haben wie Frauen auch, sie aber anders verarbeiten. Ja. Das Lustige ist auch, guck mal, im Hintergrund ein Deadpool-Poster und aber irgendwas von Hypermaskulinität erzählen. So. Weißt du, so, okay, Deadpool ist doch sozusagen ein Stück weit Hypermaskulinität, würde ich behaupten. Weißt du, so. Ja. Das ist nicht so jemand, der zwar pausenlos verletzt werden kann, aber halt eben... Leute, ist euch aufgefallen, dass keiner von den Leuten irgendwas von Statistiken zitieren gemacht hat? Keinerlei Quellenangabe, keinerlei irgendwas wissenschaftlich ja, gearbeitet? Das ist hier ein feministisches Video, hier wird von unseren Erfahrungen erzählt. Warum kann die keine Erfahrung machen mit Statistiken? Was soll der Scheiß? Zwei Freunde von mir wurden in den letzten Jahren vergewaltigt, in den letzten 5 Jahren oder was das war. Beide dieser Freunde sind männlich und sie haben sich nicht getraut, das zur Anzeige zu bringen oder sowas. Ja, und wessen Schuld ist das wohl? Seine, der soll aufhören. Es war aufhören, seine Bekannten zu vergewaltigen. Ich finde das wirklich eklig, wenn man sich das mal so überlegt, dass der Typ die Vergewaltigungsopfer ausnutzt als Thema für sein Video sozusagen. Hier, guck mal, das ist ein Zeichen dafür, dass wir das jetzt brauchen. Nein, nein, das ist ein Zeichen dafür, dass man eher weniger von dem braucht, wofür der Typ da gerade wirbt. Braucht weniger von Feministen. Ja, diese ganzen Hilfestellen, dieses ganze Zeug ist alles komplett auf Frauen ausgerichtet. Ja. Ja. Und das ist der Grund, warum die Leute da ein Problem haben. Eben, deshalb sage ich ja, der Typ, das ist wirklich ekelhaft, was der gerade macht. Normalerweise ist das einfach nur dämlich, aber das ist gerade wirklich echt zu viel, weil er ja dann wirklich schon sagt, Leute werden vergewaltigt, Männer werden vergewaltigt, aber sie haben keine Anlaufstellen. Jetzt will er wahrscheinlich sagen, ja, das ist wegen dem System, in dem wir leben, aber er versteht nicht, dass wir in so einem System leben und er die Videos macht zum Thema Feminismus. Er meint wahrscheinlich, dass das die Männer sind, die da sitzen und sich sagen so, ja, Männer werden ja nicht vergewaltigt, tralalala. Also in Indien haben sie ja den Vergewaltigungsparagraf. Oder wenn die vergewaltigt werden, dann sind sie ja wie Frauen und dann sind sie ja genauso, ladidadida. Ich meine, braucht man weniger Feminismus, meine Fresse. Indien haben sie den Vergewaltigungsparagrafen geändert und haben die Feministinnen das gefeiert, dass männliche Opfer ausgeschlossen werden. Weil dann haben die Männer ja was zum Denken, was zu verändern. Das ist ja dann auch eine gute Erfahrung für die. Das muss man sich aber nicht gehen lassen. Ja. Halt als männliches Vergewaltigungsopfer auch immer noch dieses Stigma an dir heften. Du bist ein Mann, du musst stark sein, du hättest dich dagegen wehren können. Oder auch, dass es keine Vergewaltigung sei, weil ein Mann, der genießt das ja sowieso. Und all diese Geschlechterklischees, die da wieder mit reinkommen. Und dadurch ist das auch ein großes feministisches Problem. Weil der Feminismus die einzige Bewegung ist, die für Gleichheit ist. Es gibt keinen Egalitarismus, es gibt es nicht. Nö, Feminismus, klar. Ja, und vor allen Dingen genau, die Ideologie, die alles nur von der Frau ausdenkt, das ist genau die Ideologie, die du brauchst, um diesen Männern zu helfen. Finde ich. Beides passiert. Beides ist ein Problem und über beides muss man auch reden. Ja, und jetzt denken alle, okay, vielleicht eine Sache vom Land oder in Kleinstädten, dass Männer so zu sein haben und Frauen so zu sein haben. Nein. Ist es nicht. Also ich weiß noch, ich bin mit einem Freund von mir zusammen am Alexanderplatz gewesen und wir haben beide lange Haare und sind die Straße entlang gegangen und es haben uns so viele Leute tatsächlich beschimpft, sind sogar handgreiflich geworden und man denkt sich, okay, es ist der helllichte Tag, es ist Berlin und es wird bestimmt jemand helfen. Nichts da. Es stellen sich Leute auf deren Seite und machen mit und beschimpfen uns, sei es homophobe Beleidigungen, sei es... Ja, eben Beschimpfungen, da werden wahrscheinlich irgendwelche Leute gesagt haben, hey, irgendwas, na, also... Ich frage mich gerade, was die da gemacht haben. Einen Passanten angegriffen oder so? Oder warum haben die anderen das gemacht? Also ich meine, ich kann mir ehrlich gesagt... keiner was gemacht haben, weil das alles nichtig war. Weil das irgendwelche Sticheleien waren. Wenn man sowas mitkriegt, dann denkt man sich halt, ja... Ganz ehrlich, in der linkesten Stadt unserer Republik, ja, in Berlin läuft er über dem Alexanderplatz mit seinem Freund, ja, und wird von allen Seiten beschimpft. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Nee, das ne? nicht, ja. Und also ja, so völlig grundlos, der ist nur darüber gelaufen. Zwei Leute irgendwie gestanden haben, die irgendwie gesagt haben, was du für eine Schwuchtel oder und sowas. Ja. Und das ist jetzt das, was er uns jetzt hier als homophobe Beleidigung. Homophone, ja. Verdammt. Lauf gemacht hat er. Frauenfeindliche Beleidigungen. Wenn du einfach ein Junge bist, der. Frauenfeindliche Beleidigungen, ja. Der diesen Klischees nicht gerecht wird, dann bist du direkt eine Schwuchtel. Schlimm genug, dass das schon eine Beleidigung ist, aber ja, dann bist du halt irgendwie feminin angehaucht. Wie dumm. Und das sind alles so kleine, dumme Unangenehmlichkeiten, die dir im Alltag zeigen, ja, wir brauchen Feminismus. Wir brauchen Feminismus sogar ganz, ganz dringend. Inwiefern? Ja, was macht Feminismus, um das zu verändern? Diese Frage wird einfach nicht beantwortet. Der stellt Sicherheitsbeamter an Alexanderplatz, ist doch vollkommen klar. Leute, ich würde jetzt einfach mal was in den Raum werfen und dann fragen, ob ihr da zustimmt oder nicht. Menschen sind umso freier, desto weniger ideologisch sie handeln. Sie, ja, das kommt ganz drauf an. Liberalismus und Hochhalten des Individuums ist ja in gewisser Weise auch eine Form der Ideologie. Das ist ja das Problem. Das ist ja, ein relativ wertefreier Begriff. Das kann ich auch so erklären, zum Beispiel durch Atheism Plus. Das ist ja auch Atheismus als Ideologie und das dann infiziert wurde von Leuten, die das irgendwie kontrollieren und verändern wollten. Ja, aber das war ja ein Hijacking. Das war genau, wenn man genug Zeit gibt, wird sich jede Ideologie, weil sie dann mehr Leute anlockt. Das Problem war in dem Punkt ja nicht, außerdem, was heißt Atheismus, eine Ideologie, will ich jetzt auch nicht gerade sagen. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass man nicht an Gott glaubt oder davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Das ist ja auch immer der Punkt mit dem Antifeminismus, dass immer gesagt wird, ja, Antifeminismus wäre ja auch eine Bewegung und Ideologie. Also Bewegung, klar kann sich darüber auch definieren, dass sie gegen etwas ist, aber normalerweise zeichnet sich eine Bewegung und Ideologie dafür aus, dass sie halt Werte hat. Und konkret, Ja, du hast natürlich im Antifeminismus wie auch im Atheismus natürlich konkrete Fragestellungen, die es im Moment gibt, also Bestrebungen, irgendwelche Gesetze zu ändern und sowas, die sich halt daraus ergeben, dass du dir sagst, okay, jetzt gibt es im Moment diese Gesetze und die sind irgendwie so und so beschaffen, weil irgendwelche Feministen das so haben wollten oder weil irgendwelche Kirchen das so haben wollten und weil ich das für falsch halte, diese Herangehensweise und die auch für schädlich teilweise halte, da bin ich dann jetzt der Meinung, weil ich halt eben Antifeminist bin, dass ich dies und das ändern müsste, oder weil ich halt eben Atheist bin, dass ich dies und jenes ändern müsste. Ja, zum Thema Ideologie. Ideologien sind, wie ihr schon richtig, ich stimme auch vollkommen zu, dass Ideologien an sich der Begriff wertlos ist, wertfrei, denn es ist einfach nur eine Ansammlung von Positionen, die man dann vertritt oder nicht vertritt. Wie so eine Liste, ja. Und Leute würden dann so Häkchen machen, wenn sie dem zustimmen und diese Position vertreten. Und meine Aussage ist halt, dass Ideologien eben weil sie dazu führen können, dass man sie zusammensteckt und dass man sie, das ist eigentlich so eine Gruppe ist, ja, so ein Label, dass man anstatt auf eine Ideologie sich zu konzentrieren, auf die einzelnen Werte, die eine Ideologie vermittelt, richtet. Und demnach hat man dann die Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit, rauszufiltern, welche Ideologie in welchem Teil besser oder schlechter ist. Aber generell betrachtet... Man darf halt nie aufhören, diese Ideologien zu hinterfragen. Genau, also, ich würde nicht von Ideologie sprechen, ich würde von Dogma sprechen. Genau, ja. Das Problem ist, dass die Glaubenssache dabei. Sobald sich, wenn es dogmatisch wird. Genau. Der Extremismusgrad ist wichtig in dem Fall. Ne? Also ob ich auch einfach, ich kann ja Atheist sein und das beeinflusst mein Leben gar nicht. Oder ich kann der Atheist sein, der jedem, der ein Kreuz im Haus hat, sofort sagt, hier, hör mal zu, du musst dich ändern. Und genau. Weißt du, also es kommt ja auch drauf an. Also ich folge ja auch dem Humanismus zum Beispiel oder so als grobe ideologische Strömung. Aber ich muss den halt mit den anderen Sachen abgleichen, weil es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich muss jetzt erst durchsetzen, dass kein Mensch auf der Welt mehr an der Krankheit stirbt, bevor ich irgendwas anderes mache. So ein völlig extremer Humanismus, der dann zu so Sachen führt wie, kein Mensch ist illegal, das ist eine schöne Idee, aber halt nicht durchführbar. Mhm. Ich will nur eine Sache ganz kurz einwerfen bezüglich Ideologie und Dogmatismus. Gerade sowas wie kritisches Denken oder auch wissenschaftliche Methode und so, das sind ja im Prinzip auch, wenn man es runterbricht und böse bezeichnen möchte, Glaubenssätze. Das ist halt eine Art und Weise, wie ich die Welt betrachte, wie ich die Realität bewerte, analysiere. Aber diese Methode oder diese Ideologie gibt mir halt vor, dass ich alles, was ich wahrnehme, höre, sehe, gesagt bekomme, dass ich das hinterfragen sollte und prüfen sollte. Und natürlich ist da immer noch eine gewisse Form von Dogma vorhanden, weil ich diesen Grundsatz habe. Aber das Dogma wird halt so weit minimiert, dass ich sicher davor bin, mich in irgendeine Sackgasse zu begeben, wo ich dann trotz vielleicht gegenteiliger Erfahrungen, die ich mache oder Sachen, die ich sehe, immer noch an meinen Glaubenssätzen festhalte. Der Grund, warum diese Grundsätze jedoch funktionieren, ist, und das ist halt der große Unterschied, der halt eben diese Position von anderen dann abschneidet, ist, dass Logik selbst worauf man das ja dann basiert, ja, nicht, dass sozusagen fehlerfrei ist. Logik ist an sich betrachtet fehlerfrei. Man wird immer, wenn man ohne Sophismen arbeitet und rein logisch vorgeht, immer auf die korrekten Schlüsse fassen. Ja? Das Problem ist immer der Mensch, der dahinter steht und diese logischen Schlüsse halt... Genau. Ja. Das Ding ist einfach nur, dass die Grundsätze, die man dabei befolgt, sich selbst legitimieren. Dadurch hat man das Problem von den Prämissen nicht, woher man denn die Prämisse dann genommen hat. Wenn die Prämisse sich selbst erklärt, dann existiert sie und dann kann sie existieren. Das ist halt das Ding mit den philosophischen Rasierern oder mit den Sophismen. Es ist einfach ein besseres Argument, wenn man nicht über die Eigenschaft einer Person spricht, sondern über ihr Argument. Es ist einfach ein stärkeres Argument. Und ja, also so das halt, ja. Damit redet ihr aber fast der Queer-Theorie das Wort, die ja auch sagt, wir können Wissenschaft nicht als 100% Wahrheit erachten, weil es haben ja weiße Männer gemacht. Ja, ja, ne, das ist ja dann wiederum so ein Sophismus und den kann man beseitigen mit dem philosophischen Rasierer, der da sagt, dass man... Warum? Sie haben ja recht, der Großteil der Wissenschaft ist von Männern verrichtet worden. Ach so, Universitäten sind großenteils lange Jahrhunderte nur von Männern besucht worden, die haben da ein geheimes System installiert. Der Punkt ist ja richtig, dass man immer aufpassen muss, auch Wissenschaft, wissenschaftliche Methode und so weiter, das ist auf gar keinen Fall fehlerfrei. Die Fehlerquoten sind so relativ hoch, wenn man mal schaut, so Replikationsstudien und so weiter oder dieser Fokus auf die statistische Signifikanz und so weiter, ist alles sehr fehlerbehaftet. Aber das ist die aktuell uns am besten oder die Methode, die am besten funktioniert, um Wissen zu festigen und zu überprüfen. Es gibt aktuell keine bessere Methode, auch wenn sie sehr fehlerbehaftet ist. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Demokratie ist die beste Regierungsform, beziehungsweise ist die schlechteste Regierungsform, aber die beste, die wir haben, so ungefähr. Also es gibt einfach kein besseres System, was wir momentan einsetzen können, um die Wahrheit zu beschreiben und um Wissen zu erschaffen. Ja, aber wenn du feministisches Gewicht von 5 Kilo und ein nicht feministisches Gewicht von 5 Kilo in einem luftleeren Raum fallen lässt, sind die immer noch gleich schnell unten. Ja, aber es gibt halt bestimmte Grundsätze, die sozusagen sehr gut helfen, voranzukommen. Und Ideologien stehen bei, also sehr, sehr viele Ideologien, besonders die eher dogmatischeren, stehen da und machen einen Kurzschluss. Wenn es darum geht, dass man sich zum Beispiel die Position anderer Leute anschaut und dann sich die Frage stellt, wo ist denn der Unterschied zwischen denen und mir, kommen Ideologien rein und springen rein und sagen, nee, die sind einfach falsch, die sind einfach dumm, ja. Das sind so dogmatische Ideologien und eben zu denen, okay, danke für die Korrektur, zu denen wollte ich eben sagen, dass umso weniger man von denen hat, ja, und sich mehr halt mit den Werten beschäftigt und wissenschaftlich vorangeht, desto freier ist man als Mensch. Und Feminismus ist so ein Ding, das hält Leute zurück. Genauso wie... Schränkt Denken ein. Das Ding bei Feminismus ist, man sieht das ja auch sehr gut bei denen. Die meisten von denen geben ja mit der Zeit das eigenständige Denken auf. Und ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du dann entweder an, die eigene Ideologie zu hinterfragen oder tust eigentlich nur Propagandamaterial weitererzählen. Deswegen sind die Argumente, die jetzt in dem kompletten Video vorgebracht werden, mehr oder minder austauschbar, weil jeder von den YouTubern hier hat dieselben Argumente schon mal gebracht. Also. Ja. Welche Argumente überhaupt? Also. Ein weiterer Punkt ist auch noch, ich finde das echt interessant, wisst ihr, was adaptive Radiation ist? Ja. Letztens einfach eine ansprechende Workout-DVD. Ja, okay, machen wir weiter. In Deutschland einfach ausblenden. Was auch immer ist, eine ansprechende Workout-DVD. Bevor der uns noch mehr von seinem Russia Today-Kram reindrückt. Russia Today? Nee, was ist denn jetzt die radiale... Ja, das können wir noch klären, aber da sollte man, glaube ich, mal weiter im Video gehen, einfach aus Zeitgründen vielleicht. Ja, geht im Video weiter, ja. Wurde nicht fündig. Entweder, was ich finden konnte, war so ein riesiges Extreme Muscle Workout to the Death mit so Muskelprotzen am Körper. Ich dachte so, lieber nicht, ich möchte nicht sterben. Und die andere Hälfte der Auswahl war einfach so schlanker Po. Ich möchte, glaube ich, doch lieber was über adaptive Radiation hören. Ach so, aber jetzt auf einmal. Und ich denke mir so, naja, ich möchte etwas, was so ein bisschen geschlechterneutral ist. Ja, ja, ganz einfach, mach's nicht so lange. Nein, das geht nicht. Der Buchinger kann doch nur machen, was man ihm sagt. Und wenn man ihm sagt, er muss es voll Death Workout machen, dann muss er das machen, weil er kann nicht für sich selbst entscheiden. Das geht was ist, wenn, was ist, wenn man ihm sagt, er soll sterben gehen? Also, offensichtlich, wenn du Feminist bist, läuft das. Er soll sich erstmal löschen. Er hat da ja ein Bild von, aus einem Wes Anderson-Film hängen. Und ich frage mich auch, wer ihm das ausgesucht hat, weil wie kann man sein Weltbild und Wes Anderson-Filme übereinander bringen? Ich verstehe es nicht ganz. Doch, doch, ich glaube, das geht schon. Die sind ja, auch ja, wenn man nicht zuhört, ja. Welt besteht nicht nur aus gefügigen Frauen und Alpha-Männchen. Dadurch limitiert man sich selber und andere sind durch diese Schubladendenken limitiert. Feminismus ist nicht nur eine Sache, die einen bestimmten Teil der Gesellschaft was angeht. Feminismus geht einfach jeden von uns was an. Der Grundgedanke ist einfach, dass alle gegen Faschismus. Ja. Die Dame hat aber was Richtiges gesagt aus dem asiatischen Raum. Die hat gesagt, Moment, was war das? Kannst du nochmal zurück? So ein Schubladendenken? Genau, das mit dem Schubladendenken. Das genau. Das hat sie richtig hingekriegt. Das hat sie richtig gesehen, ausnahmsweise. Das besteht nicht nur aus gefügigen Frauen und Alpha-Männchen. Dadurch limitiert man sich selber und andere sind durch diese Schubladendenken limitiert. Feminismus ist nicht nur eine Sache, man, die einen bestimmten... Kann man schön montieren hinter die Frage irgendwie, wie ist das mit den ganzen Social Justice Warriors, die auf Twitter blocken? Und dann den Ausschnitt dahinter, ja, die limitieren sich selbst, indem sie ja Leute in Schublade stecken, weil ja, genau das ist, was ihr macht. Und die sich vor allem selbst in Schubladen stecken und da auch noch stolz drauf sind. Teil der Gesellschaft, was angeht. Feminismus geht einfach jeden von uns was an. Der Grundgedanke ist einfach, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Wenn ja. Kommt man nicht ja, okay, hin, fertig. Die Gleichberechtigung ist schon seit Jahrzehnten erreicht, aber okay. Ja. Ja. Zumindest die rechtliche. Ja, aber ist auch meines ja, genau, richtig. Magenta Equality. Ja. Es gibt wohl noch keine soziale und kulturelle Gleichstellung. Das ist ja eigentlich eher was gemeint ist. Aber, das ist eher schon so Sozialismus. Ja, aber das ist ja von Menschen unterbrechen und den neuen Menschen erschaffen und so. Ich finde es auch immer lustig, so Gleichstellung, tralala. Okay, Gleichberechtigung haben wir. Es gibt auch Länder, wo es Gleichberechtigung nicht gibt. Da fällt dir jedes Mal auf den Mund, wenn man da irgendwas zu kritisieren hat. Ich meine, die Erstellerin von dem Video hier, die hat mich geblockt, nachdem ich sie nach einer kanadischen Aktivistin, Feministin, Genderforscherin gefragt hat, die auf einer Beerdigung im Iran war, festgehalten worden ist, gefoltert worden ist, mit der Anklage Babbling Feminism. Und als ich nach ihrem Schicksal gefragt hat, wurde ich von geblockt. Also weißt du, so da ist es dann nicht so wichtig und so, aber jetzt hier haben wir jetzt dann eine Gleichberechtigung, wir brauchen jetzt hier auch noch Gleichstellung und währenddessen ist irgendwie, keine Ahnung. Du hättest wahrscheinlich lieber erzählen sollen, da war eine Aktivistin aus Kanada, die ist in den Iran gefahren und jemand wollte ihr einen rosanen Rucksack schenken. Ja, also und nicht toll. Ja. Wenn ich über Feminismus rede, dann geht es bei mir um, warum bekommt eine Frau in einer Top-Position weniger Geld als ein Mann in einer Top-Position? Was der Fall ist. Wir konnten wirklich nicht durch das Video durchgehen, ohne das Gender Pay Gap. Natürlich nicht. Das ist ja total ernst. So. Die verdienen viel weniger Geld. Guck das mal, die. Schon Sozialismus. Umverteilung ist der nächste Spruch. Die weint hier schon. Oh Gott. Die Frau auf der Tätowierung. Tatsache. Das ist auch sexistisch. Da werden Frauen als schwach und weinerlich dargestellt. Das trägt er auch noch rum auf seiner Haut. Unveränderbar. Ja. Dann hat er auch komische Locken, das ist Cultural Appropriation. Auf jeden Fall. Ist das Anita mit den Ohrringen? Ja, Schlangen, war das nicht so, dass da irgendwie eine von denen Schlangen umhergeworfen hat, als ich klein war? Und warum ist das eine weiße Frau, die er sich da tätowieren lässt? Ja, das ist unglaublich. Würde nicht so viel darüber gesprochen werden, sonst wäre das Thema Frauenquote nicht ständig immer wieder ein aufkommendes Thema. Und da verhält es sich ähnlich wie mit der LGBT-Community, wo ich denke, das ist immer ein Thema, aber es ist so schade, dass es ein Thema ist, weil es sollte so selbstverständlich sein. Dass die Parfüme Frauen sind immer ein Thema. Willkommen also, warte mal, über Frauen. Wenn ein Thema immer wieder aufkommt, dann muss es von Bedeutung sein. Also ich höre immer mal wieder was Geschichten über die Juden zum Beispiel. Ja, von der zionistischen Weltverschwörung lese ich hier und da auch immer mal wieder was irgendwo unter Kommentarspalten. Ist auch ein wieder aufkeimendes Thema. Hat es dadurch irgendeine Relevanz, Wichtigkeit oder ist es dadurch selbst evident? Nein, ist es nicht. Wenn man es oft genug wiederholt, dann. Ich finde das total furchtbar, dass Juden auf die Farbe Blau festgelegt werden. Oha. In der Welt voller Astroturfing und Manipulation und Medienkonglomeraten ist es unglaublich, dass die Leute da immer noch glauben, dass es so funktionieren kann mit Informationen, die sie sich holen. Und mein Problem auch damit ist, man müsste sich mal anschauen, wer dafür verantwortlich ist, dass das Thema aufgebracht wird. Und selbst wenn es ein Gewerbe ist, in dem sowas noch nicht vorkam, muss man schauen, wer die Ideen da einschleust. Und das sind nun mal Feministen. Das ist hier die Suzi-Grieme. Ja. Ich glaube, es ist nicht schade, dass wir immer noch darüber reden müssen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Moment, das? Nee, das ist nicht die Suzi-Grieme. Ich finde es auch schade, dass ihr reden müsst. Das ist nicht so in einer Gesellschaft, in der es zwar langsam ein bisschen besser wird, aber der Sexismus ist einfach so tief verankert und ich glaube, den Leuten fällt. Schau mir in die Augen. Der Niki Lauda sagt immer, ja, aber wir sind doch eh so offen und Chancengleichheit und Frauen in Führungspositionen. Die dummen Leute. Frauen, das denkst du, weil du das irgendwo gelesen hast. Und ganz im Gegensatz zu dir, der das denkt. Weswegen? Nee, ich glaube sogar, dass die fast so, dass die Hybris so weit geht, die lesen diesen Quatsch und glauben hinterher, dass der Gedanke sei ihnen gerade gekommen. Also weil sie so ein guter Mensch sind, weil sie so ein unglaublich besonderer guter Mensch sind, deswegen sind sie auch Trans-Hasenkind. Einmal, wenn man der Theorie nachgeht, dass Menschen besser angepassteres Wissen übernehmen, also das, was sie neu für sich gelernt haben, was sie in ihrem Leben nutzen können, einbauen, dann ist so die Frage, was waren diese Leute vorher? So, wie kaputt waren die, dass das sozusagen die Spitze ihres Berges ist? Reiche Schulkinder. Abgespeichert hast und dir denkst, oh, abgehakt, Sexismus erledigt, aber so einfach ist es nicht. Anstatt einfach nur zu sagen, dass wir sehr liberal und super offen sind, könnten wir alle anfangen, wirklich liberal und offen zu sein. Ja, und einfach annehmen, was der Typ sagt. Weil wir haben alle Liberalität falsch verstanden, aber der Herr Buchinger, der hat es natürlich komplett uns jetzt gerade dargelegt und jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Oder auch nicht. Genau, der Herr hat gesprochen. Natürlich fängt sowas dann auch einfach bei der Erziehung an. Also wenn meine Eltern mir sagen, du kannst alles werden und alles machen, egal ob es Lokführer ist, wo man erstmal denken würde, Männern vorbehalten. Lokführersternchen innen bitte. Ja. Also die sollen mal da rausgehen. Es gibt genug Frauen in solchen Berufen. Es ist einfach wieder anekdotischer Scheißdreck mit Daten von vor 30 Jahren. Sag mal, Leute, geht ihr niemals, wenn ihr mit dem Zug fahren müsst, da irgendwie rein und denkt euch so, hoffentlich ist da ein Mann am Steuer? Da gucke ich immer erstmal vorne in die Fahrerkabine rein und wenn da kein Mann ist, dann steige ich wieder aus. Ich meine, man merkt, am Ende fährst du noch gegen einen Baum mit dem Zug. Guck mal, wie lang so ein Zug ist, ne? Und den soll jetzt eine Frau rückwärts einparken. Außerdem ist da auch einfach keine Küche in dem Zug. Also ich meine, wirklich, wo soll denn die Frau hin? Da sind schon Küchen. Ja, auch wenn ein Bordbistro da ist, dann schon. Das finde ich ja voll super, dass du Train Simulator 12 spielen kannst, haben sie zu mir gesagt, nur weil ich eine Frau bin. Es gibt viele Eltern, die einfach sehr darauf beharren, aber du bist doch ein Junge, das muss dir Spaß machen und du bist ein Mädchen, hier hast du deine Plastikküche, in der du imaginäre Gerichte für deinen zukünftigen Ehemann zubereiten kannst. Oh mein Gott, wie furchtbar. Kochen. Spielen, oh nein. Als nachdenkender Mensch, wenn einem sowas auffällt, als, ja. Als nachdenkender Vor allem, ja, wir denken alle nach. Hitler hat auch nachgedacht, nur ist da nicht viel rausgekommen bei. Wir müssen. Man kann das einfach ansprechen. Stopp, Pause. Da. Ich find das so interessant. Als nachdenkender Mensch, die haben sich gerade darüber beschwert, dass eine Frau spielt zu kochen. Kochen ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch können sollte. Warum soll die nicht Spaß dabei haben bei solch einer grundlegenden Fähigkeit, die man fürs weitere Leben wirklich benötigen soll? Also ich finde das. Was soll das? Ich komme denn so schlimm. Feminismus. Die Idee ist ja eigentlich, dass dabei das Mädel vollkommen rausgenommen wird, denn so eine Küche kostet auch mal verdammt viel Geld, okay? Und die Eltern werden das Kind nicht einfach so damit einfach so beschenken, ohne dass das Kind zuerst mal gefragt wird, ob es überhaupt damit spielen wird. Also, ja. Das ist so dämlich. Kann einen Diskurs in der Gesellschaft, vielleicht auch auf Twitter oder auf Facebook, wo auch immer, versuchen anzustoßen, um vielleicht den Leuten das etwas bewusster zu machen. einen Diskurs in der Gesellschaft, vielleicht auch auf Twitter und auf Facebook. Ja, es sind ja teilweise wirklich Parallelgesellschaften. Wenn man sich die Bloglisten mal anguckt, ne, würde mich das nicht wundern. Das meine aber ich sag mal so, wenn die mal zuhören würden, dann würden sie wissen, wie das ist. Immer weghört, sondern auch mal versucht, irgendwas Kluges beizutragen. Wenn die guter Versuch. Die Kumpels einfach irgendwelche frauenfeindlichen Witze machen, die ja bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht noch angebracht oder lustig sind, aber dass man, wenn man einfach merkt, es geht zu weit, dass man auch einfach mal seinen Mund einsetzt und sagt so, hey, ist gar nicht so cool, was du da redest. Da kam aber der Sexist ganz schön durch. Also, ja, dass er da noch Abgrenzungen, Abstufungen macht, dass es witzig sein könnte, wenn ein sexistischer Witz gemacht wird oder ein frauenfeindlicher Witz. Vor allem würde ich so einen beschissenen Jump-Cut machen können, wie die anderen alle. Und vor allem ist da auch einfach diese Frau mir relativ egal, noch immer irgendwas dazu zu sagen hat, dass es ihr nicht relativ egal ist. Ist einfach so, Relativ, ne? Die Sache mit dem schwarzen Humor ist wie mit dem Hausmädchen. Nicht jeder hat eins. Hey. Ich denke, der erste wichtige Schritt wäre, sich einfach mal bewusst zu machen in solchen alltäglichen Situationen, hey, das ist gerade sexistisch. Warum habe ich so ein Denken? What? Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic and you got to point it all out. Ihr hättet ja erstmal definieren können in diesem Video, was denn überhaupt Sexismus aus eurer Sicht bedeutet. Das habt ihr ja auch komplett überhaupt nicht gemacht. Ihr geht einfach davon aus, Sexismus, da weiß jeder, was gemeint ist, das ist eindeutig und objektiv und das habt ihr gar nicht nötig, das überhaupt in irgendeiner Weise zu erklären. Wieder Stereotype, die Leute haben andere Ansichten als ich. Ist das richtig? Denke ich so wirklich? Oder ist das nur irgendwas, was mir eingetrichtert wurde und wo ich vielleicht gar nicht mehr dahinter stehe, sondern... Ja, das ist was, was dir eingetrichtert wurde, wo du aber noch dahinter stehst, hoffentlich bald nicht mehr. Dass einfach nur aus Gewohnheit solche Sachen sage? Dass man auch versucht, irgendwie stärkende Worte zu finden und sagen, hey, du musst nicht so und so sein. Liebe Leute, die an diesem Video mitgewirkt haben, ihr müsst nicht so und so sein. Stark. Dann hat es auch viel mit Toleranz einfach zu tun und mit dem Horizont, den man sich selber aufbaut, den man erweitert, die Akzeptanz, die man für Dinge hat. Ich verstehe auch absolut nicht, warum man dann immer wieder ankommen muss, ja, und uns geht es aber übrigens auch schlecht so. Ich finde es so anstrengend, immer wieder vom Neuen diese Diskussion aufmachen zu müssen. Nein, andere haben auch Probleme. Wie kann man denn diese beiden Clips nacheinander schneiden? Erst von Toleranz zu reden und dann zu sagen, jo, aber eure Probleme... Da braucht er gar nicht mit ankommen. Das ist ja, sind ja Nichtigkeiten. Ich glaube, der Typ, der es geschnitten hat, ich gehe davon aus, dass es ein Typ war, okay, fickt euch. Nee, das war Susi Grime. Aber. Ich glaube einfach, dass... Ah, das war Susi Grime. Ja, angeblich. Okay, dann Kerl halt. Aber dass der Typ einfach das so geschnitten hat, weil das so ein Shitlord ist. Vielleicht ist Susi Grime eigentlich so ein Power-Account. Damit nur im Kreis dreht. Ich habe auf Tumblr, glaube ich, mal dieses wunderschöne Beispiel gelesen. Tumblr! Ach du Scheiße! Oh, ich habe mal in der Irrenanstalt sowas gesehen. Das muss ja stimmen. Auf jeden Fall die beste Quelle, die ich mir vorstellen kann, Tumblr. Wer da was schreibt, sofort instant, alles klar. Tumblr ist sozusagen das Bild für Wort, Dumme. Des kleinen Mannes. Tumblr, das ist ja auch in Mario Kart, diese blaue Bombe mit den Stacheln drauf, die du bekommst. Da mussten die schneiden die ganze Zeit dazu. What? Moment, was redet die da? Die blaue, dann gab es eine Schnittbombe, die du bekommst. Wie kann die denn bitte von Tumblr jetzt auf Mario Kart und blaue Bomben kommen? Ja, sie hat das da gelesen. Ach so, oh, okay. Oder da wird stimmen. Also lesen kann sie, okay. Wenn du nicht vorne bist, um eine Chance zu haben, nach vorne zu kommen, die bekommt der Erste auch nicht, weil der ist ja schon vorne. Und wenn man sich das mal so runterbricht und... Das ist eine Analogie, okay. Oh Gott. Männer als wir können so viel lernen zur Gleichstellung von Mario Kart. Männer als monolithischer Block. Von Adonissen, die viel Geld haben und eine Yacht und ein glückliches Leben führen, während die armen Frauen nur so ein kleiner Würfel sind am Boden. Das ist so lächerlich, Gesellschaften auf die Art und Weise zu... Das machen Kinder, ja, denen man irgendwie ein Sozialforschungsinstitut schenkt, damit sie da mal irgendwie eine Statistik erheben können. Die würden nach Männer und Frauen da eine Statistik erheben. Das ist so kindisch. Ist dieser ganze Vergleich doch auch so absurd. Ich will jetzt da nicht zu sehr irgendwie ins Detail gehen und irgendwie das zu abstrakt darstellen, aber bei Mario Kart fahren keine Gruppen. Da fährt man als Individuum. Und natürlich der Erste, der ganz vorne ist, in Ordnung, der bekommt eben nicht die Chance, um sich noch weiter nach vorne zu bringen. Aber alle, die dahinter sind, müssen nach vorne kommen. Und jetzt so zu tun, als ob der Erste bei Mario Kart synonym ist zu alle Männer, ist einfach ein komplett absurder Vergleich. Außerdem schießt das sogar noch weiter in den Ofen, so für sie selbst mit ihrem Bild. Denn wenn das den Ersten trifft, dann ist derjenige, der das ja abgeschossen hat, ja, oder der Danachfolgende, selbst dann der Erste. Und das ist dann so das Risiko, was dann Leute in Führungspositionen halt haben. Dass sie halt den Preis dafür zahlen, dass sie Erste sind, indem dass sie zum Beispiel eine kürzere Lebenserwartung haben, größeres Risiko bei der Arbeit zu sterben und solche Sachen. Ja. Das ist ein Preis, den man dafür zahlt und sie hat da eher eine ziemlich merkwürdige, aber eher gegen ihre Position gehende Analogie gerade getroffen. Deswegen ist Sozialismus ja auch so eine fragwürdige Geschichte, weil ist alles schön und gut, nur die Leute, die dann irgendwann in diesem Sozialismus an der Macht sind und die irgendwann abgelöst werden sollen, haben halt leider eine Tendenz dazu, irgendwie zu kleben, wie alle Menschen an Macht, auch die Sozialisten. Ne? Und das geht schief, Punkt. Ja, aber Sozialisten gehen ja davon aus, dass die Leute, die ja dann da auf den Führungspositionen sind, weil sie ja vom Volke gewählt werden, dann ja auch vom Volke abgewählt werden, dann für das Volk auch weggehen. Die einzige Person, die ich in meinem Lebenszeit so wirklich mitbekommen habe, die was erreicht hat und dann aus eigenen Stücken gegangen ist, ist Nigel Farage gewesen nach dem Brexit, weil er gesagt hat, er ist nicht dafür qualifiziert, das weiter zu leiten. Und es gibt Leute, die das besser machen können. Also, das ist etwas, was sehr nicht intuitiv war, so für mich persönlich. Ich hatte gedacht, der bleibt da jetzt. Und um mal bei dieser Analogie mit Mario Kart zu bleiben, wenn diese Personen, die wir jetzt hier im Video sehen, wenn die auf Platz 1 kommen würden, das wären die Ersten, die diese blaue Bombe abschaffen würden, damit keiner mehr irgendwie nachkommen kann oder ihnen den Rang streitig machen kann. Naja, die würden das Gesetz so ändern, dass nur noch sie die bekommen. Genau. Ja. Um die bösen Patriarchen zu verhindern. Dieser ganze Vergleich, je mehr man drüber nachdenkt, ist so absurd. Ich meine, gerade sowas wie Mario Kart, so ein kompetitives Spiel, ist halt eigentlich der Inbegriff von der Meritokratie. Dass einfach derjenige, der am besten das Spiel kennt, der am besten die Fähigkeiten hat, um mit dem Controller umzugehen, der kommt nach vorne und gewinnt wahrscheinlich das Rennen. Und das als Vergleich zu nehmen für diese eben komplett anti-meritokratische Idee, die ja vertreten von Quoten und Gleichstellung und man muss den Minderheiten, die muss man halt Unterstützung geben und so weiter. Es ist, je mehr man drüber nachdenkt, desto absurder wird dieser ganze Vergleich eigentlich. Ein anderes Ding ist auch noch, nur wenn man auf dem ersten Platz ist, mal angenommen, du bist der Zweite, ja, was auch total merkwürdig ist, ja, aber dann überholst du den Ersten, ja, dann ist es immer noch keine Garantie dafür, dass du nicht auf natürlichem Wege überholt wirst. Man braucht keine blaue, so ein magisches Ding, um Leute wegzuschubsen. Das ist einfach so. Ja. Nicht helfen, damit die Leute, die hier sind, dahin kommen. Also weißt du, privilegierte Bevölkerungsschicht und müssen ihr Privilege schenken, blau, Zyankali, blaue Farbe an den Wänden. Eigentlich sollte das einfach lila sein. Ja, weißt du. Ich habe ja gerade schon was zu blau gesagt. Ne? Ja. Als Zionismus. Ja. Dann macht es keinen Sinn, weiter gleichzeitig so hoch zu steigen, sondern muss man erstmal hier helfen, damit man hier ist. Und dann kann man von hier aus gemeinsam gucken, wo gehen wir jetzt hin. Und das verstehen viele Leute nicht. Und da muss, glaube ich, jeder... Doch, das verstehen ganz viele, die finden es nur scheiße. Ja, aber das passt nicht in ihr Bild. Das Konzept ist nicht so schwer zu verstehen. Das ist einfach Bullshit. Ich meine, wenn sie es erklären kann, dann kann ich es auch verstehen. Das ist das Ding. Ja, sie hat ja nur zigtausend Schnitte dazwischen gebraucht, um dieses Konzept zu... Ja, also wenn wir... Ist das richtig jetzt? Und so, nein, Jessica, nein. Nochmal von vorne, bitte. Das gibt ja dabei Schnitt Mario Kart, Schnitt Blaue Bombe. Wahrscheinlich was ganz anderes erzählt. Die haben das nachher nur zusammengeschnitten, damit es so rüberkommt. Ach so, der kann sein. Rassismus ist genauso wenig eine Meinung wie Rassismus und es ist einfach Schwaches, als sowas zu verkaufen. Das ist keine Meinung, Leute. Hashtag nicht egal oder so. Eigentlich. Wir haben 2016, wir haben Internet. Oh, it's the current year. Oh mein Gott. Yes. Bingo. Ich habe ein Bingo. Ich würde sagen, wir haben das Internet gewonnen. Jedes Argument ever kommt dagegen nicht mehr an. Ja, Leute, das nächste Mal, wenn ihr irgendwas mit Feminismus macht, spielt einfach Feministen-Bingo nebenbei. Ja. Oder halt das Trinkspiel. Ja, ein merkwürdiges Männchen hier. Sieht hier. Ja, voll. Sieht ein bisschen so aus, als wäre hier jemand in Nöten. Sag mal, ist da eine Weltraumkatze? Ja, unser Co-Pilot, der fliegt so lange die Station, während wir hier quatschen. Pussy. Genau. Zugang. Und du bist einfach nur ignorant und verblödet. Das war eine Selbsteinschätzung. Klang so. No hate speech. 2016 und du bist einfach nur ignorant und verblödet. Ja, was kann man suchen? Ja, das drucke ich mir auf ein T-Shirt, glaube ich. Das ist beides wahr, auf jeden Fall. Ob also Feminismus für mich 2016 noch... Ach, bitte. Warum sieht der Typ aus, als wäre er ständig auf Ritalin? Das scheint ja auch so ein Punkt zu sein, den sie auf ihrem Zettel stehen hatten. Sagt noch was zu 2016. Hilfe. Notwendig ist... Ja! Schauspielen, Alter! Bitte nie wieder schauspielen. Das war auf jeden Fall Gewalt. Sorry, aber da habe ich mich gerade tief verletzt von gefühlt und ich bin der Meinung, wir sollten da in Gesetz Leute, auf den Weg bringen. Cyber-Harassment. Wir haben bestimmt ein paar kreative Viewer. Ne? Ich würde mal sagen, aus dem Jahr kann bestimmt einer irgendwie ein kleines Lied machen oder so. Fuck yes. What? Aha, ich wurde gerade vergewaltigt. Ich hab nicht zugestimmt. Oh mein Gott. Das Bild einfach. Warum pausierst du an solchen Stellen? Ich glaube, jetzt kommt der avantgardistische Teil des Videos. Also für Feminismus leide ich gerne ein bisschen. Ob Feminismus für mich 2016 noch notwendig ist? Ja. Ja. Ja, ist es. Auf jeden Fall. Ja. Im Westen? Ja. Im Westen? Ja. Im Westen. Allerdings. Leider. Niemand hat eine Entschuldigung, Nein zu sagen. Entschuldigung. Oh, es gibt dann einfach die Leute, die folgen, und dann gibt es die Leute, die alle anderen töten wollen, wenn sie nicht folgen. Ja, vor allem, niemand hat eine Entschuldigung, Nein zu sagen. Er ist ein Feminist, der gesagt hat, niemand hat eine Entschuldigung, Nein zu sagen. Nein heißt Nein. Kann ich das bei Vergewaltigung auch sagen? So, keiner hat eine Entschuldigung, Nein zu sagen. Genau, die Chefredakteurin von Broadly, und das ist ein feministisches Magazin, hat mir in einem feministischen Video gesagt, niemand hat eine Entschuldigung, Nein zu sagen. Ja, wenn du dich da mit diesem Praktikum bewirbst und dann abgelehnt wirst, das dürft ihr nicht. Niemand hat die Absicht, Nein zu sagen. Du wirst gefeuert, weil du Feminist bist, einen scheiß Job machst und nichts machst. Und dann so, nee, kannst du nicht. Nee, ich habe Nein gesagt, das ist Vergewaltigung. Nee. Ich kämpfe für die Frauen, bis ich sterbe. Was? Oh ja, das ist der beste. Ah, Spruch Susi. Ah, ja, das ist Susi, oh Gott. Oh mein Gott, sie kämpft, bis sie stirbt für die Frauen. Ah, ja, sie stirbt so ziemlich bald. Bis zum Endsieg für das Matriarchat. Weißt du, keine Ahnung, ohne Spaß. Weißt du, das ist auch immer beim... Die Sexismus-Analogie, das ist auch jedes Mal so, ja, wir sind die Opfer, wir sind die Opfer. Das heißt dann, dass die anderen die Bösen sind. Das ist dann so eine gruppenbezogene Menschlichkeit, so eine Einteilung zwischen zwei Leuten. Das heißt, Rassismus ist schlecht, weil wir dann irgendjemanden anderes runterstellen. Das funktioniert aber auch in die Richtung, dass ich sage, meine Gruppe ist schwächer, ich bin unterdrückt, ich bin ein Opfer, bitte helft mir alle, wir müssen die Gruppe fertig machen. Das sind die Unterdrücker, das macht ihr. Ihr seid scheiße. 16 noch notwendig ist... Ja! Ja! Jawohl! Jawohl, ja! Wir schaffen das! Nein, ja. Nein! Ja, müssen wir in der Spiele schneiden. Ja! Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, das sollte ich mal machen. Jemand sollte den Führer mal fragen, ob er eine Entschuldigung für sein Nein hatte. Dafür gibt es keine. Ist auch ein sehr schönes Standbild übrigens, was wir hier gerade haben. Nein, Herr Schneider, es gibt keine Bilder. Nee, ja. Ihr seid solche Rassisten. What? Niemand hat diese Menschen gezwungen, ihre Nase ins Internet zu halten. Und genau, ich meine, es ist doch angeblich das Medium. Speziesten, tut mir leid. Ich meine, das soll doch das Fernsehen ablösen und so. Also, wann ist das letzte Mal irgendwie auf die Barrikaden gegangen, weil sich Leute über jemanden im Fernsehen lustig gemacht haben? Varoufakis? Varoufake? Ja, aber es ist nicht ein gesellschaftlicher Wandel gefordert worden deswegen. Was soll denn der Blödsinn? Also diese Oh, humorlose Kinder, echt. Das ist eine grauenhafte Mischung. Adams Families Standbild ist das Beste. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir sind ja fast am Ende vom Video, oder? Wir sind ganz am Ende. Okay. Also das, was die Susi da erzählt, das zeige ich jetzt nicht. Ja, okay, ist ja eh. Finde ich gut. Unnötig. Ist wiederholt wahrscheinlich alles nochmal zusammenfassend, oder? Ich weiß nicht, ob du die Kapazitäten dafür hat, das zu tun. Erzählt aber mir doch von euren Sexismus-Erfahrungen, kommt doch jetzt, oder? Ja, ach so, wieder okay. Kommentiert. Und wenn die mal kommentiert, dann beschwert sie sich nachher wieder, dass man ja irgendwie sie kritisiert und so. Also was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe bei Susie Grime unten in den Kommentaren den Link zu diesem Video gepostet, das wir hier gemacht haben. Ach, so. Hey, Susie, schau mal ein Video für dich zu deinem Video. Smiley Face, Gruß mir und Liebe. Klickt sie drauf. So, 16 noch notwendig ist. Ja! Ja! Ja! Bis zum Endsieg! Der Österreicher mal wieder, ne? Das ist ja offenbar ein Gen. Ja. Ich könnte wirklich so ein Video machen wie: Hey Buchinger, willst du die großdeutsche Lösung? Ja! Ja! Alles 2016, das brauchen wir. Ja, ja, ja, ja. Genau! Nein, ich möchte nicht die großdeutsche Lösung. Hey, sind die Juden daran schuld, dass es dir schlecht geht? Ja! Die sind nämlich privilegiert, weißt du? Nee, ohne ja. Spaß, Alter. Das ist so am Arsch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Frauen und Privilegierte, vielen lieben Dank, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Feminismus für mich 2016 noch notwendig ist. Ja! Ja! Ja!